Er war ein Knabe auf einem Rollbrett. Sie sagte, wir sehen uns später, Junge. Er war nicht gut genug für sie. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Rollen ran. Hallo. Was war das für ein Zitat? Das musst du selber rausfinden. Aristoteles, glaube ich. Ja, ich glaube, es war... Aristoteles Lawin. Schönen guten Abend. Hallo, willkommen am 100. Tag des Jahres. Heute, am 10.04. Herzlichen Glückwunsch. Das ist auch das Interessanteste, was heute los ist. Außer natürlich ein wunderbarer Stream mit uns. War nicht noch ein Tag, zu dem man dreckige Witze machen konnte? Welttag. Preis? Ja, heute ist der Weltgeschwistertag. Ich weiß jetzt nicht, was du mit dreckigen Witzen meinst, aber. Hast du schon mal von der Band Die Ärzte gehört? Die waren früher mal sehr, sehr hip. Ja. Wen indizieren wir heute? Quarks? Wollen wir Quarks indizieren auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften setzen? Das wäre vielleicht mal angebracht, dafür, ja. Definitiv. Absolut. Das ist Wissenschaft auf jeden Fall. Wissenschaftsmagazin. Oh ja. Wissenschaftsmagazin. Das hätte der jetzt, diese Nachricht hier über den Mental Load wäre dir von Nemi El Hassan präsentiert worden. Wie dein Mental Load dann hochgegangen ist. Aber hallo. Ist jetzt schon over 9000. Ja, Stress. Darum sollte der Mental Load nicht nur bei einer Person liegen. Wer kennt's, ne? Der Mental Load liegt immer nur bei einer Person. Und diese Grafik hier schon wieder so. Halt mehrfach Ehe ist doch erlaubt. Die Frau, die alles man kennt da irgendwie... Doch, wie man lustig vor Freude pfeifend zur Arbeit geht, weil es macht richtig Spaß, zur Arbeit zu gehen. Ne? Ins Bergwerk. Super. Ja. Bei jedem Wind und Wetter irgendwie. Straßenbau, Gaswasser, Scheiße. All diese Dinge, die Männer so einfach pfeifend und fröhlich. Ja, und auch nehmen wir mal an. Fall sieht man nichts davon. Nehmen wir mal an, der Mann sieht ja jetzt so aus, als würde er ins Büro gehen. Aber selbst dann ist es ja eher unwahrscheinlich, dass der ins Büro geht und da irgendwie die Füße hochlegt und dann abends ohne Sorgen und ohne Probleme und ohne irgendwelche Ansprüche, die zu erfüllen sind, dafür als alleiniger Brotverdiener wahrscheinlich, wenn dieser Mental Load bei der Frau da ja komplett liegt, dann wieder nach Hause kommt, dann hat er ja nichts gemacht, dann hat er nur Lieder gepfiffen. Ey, das ist wirklich, die Weltsicht dieser Leute ist so übel. Da sieht er nicht aus. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Jobs, ne? Da kann man schön die Füße hochlegen. Ist aber... ein Berater bei der von der Leyen, glaube ich. Das ist natürlich gut, das ist klar. Aber die Analyse fand ich gut von dem Christian von der Alles-Evolution-Seite. Der meinte ja, dass eben hier typischerweise die Frauenarbeit aufgeteilt wird in viele kleine Tätigkeiten sozusagen. Und seine Tätigkeiten, die er da auf dem Büro zu erledigen hat oder so, das sind sicher auch vielfältig, werden aber nicht irgendwie wahrgenommen oder so. Die sind halt einfach unter Arbeit zusammen. Ja, genau, das ist einfach arbeiten gehen halt, ne? Jo, und arbeiten ist ja schön. Schließlich. Ja. Und ist das nicht irgendwie auch Cultural Appropriation, wenn die Frau so vier Arme hat? Ich muss immer gleich an Kali denken. Kalima! Kalima! Ich dachte, das ist der Buddha oder wie das? Also auch. Und das ist alles so schrecklich. Ein Spiegelei mit Bacon machen, das Kind irgendwie versorgen. Geschenke kaufen. Aber was denkt Kinder sie denn aussuchen? Da an Gummistiefel? Warum denkt sie an Gummistiefel? Keine Ahnung. Das ist ein Fetisch. Ja, die Gummistiefel kommt ja der Dreck ins Haus. Ja, die sind oben blau an irgendwas. Die sind oben blau und gelb. Das ist wahrscheinlich Ukraine-Protest-Stiefel, die sie noch schnell einkaufen muss. Ach ja, und dann ist das oben drüber eine Spende für die Ukraine. Die schickt und sein hier von dem Mann hier, das Ding ist ja irgendwie so bläulich mit einer roten Krawatte, weil der aber nicht bei blau, der AfD weiß, ist. Ja, genau. Nee, der ist blau-weiß-rot, das ist ein Russe. Er geht jetzt in eine AGB-Zentrale irgendwo pfeifend, um wieder ein paar Menschen umzubringen und sie muss daheim kommen. Oh Mann. Studien zeigen, dieser niemals endende Job kann zu Stress, Überbelastung, der niemals endende Job, sich um sein eigenes Leben zu kümmern, ja. kann zu Stress, Überbelastung und Schuldgefühlen führen. Ja, aber die Leute, auf die Studien, ja, die Leute, die Vollzeit sagen, ne? arbeiten sind, ne, und alleine wohnen oder so, wenn die dann nach Hause kommen und sich um ihren Haushalt auch noch kümmern müssen, sind die überhaupt nicht, haben die überhaupt gar keine Probleme, ne? Das ist alles Luxus wahrscheinlich. Das mit das Schlimmste, als ich noch in einer Beziehung gelebt und zusammengewohnt habe, war, wenn man abends von der Arbeit gekommen ist, nach 9 Stunden oder 10 inklusive Pendeln, und man dann sofort bestürmt worden ist mit allem, was dann noch zu machen ist an dem Abend, bevor man irgendwann irgendwie seine Ruhe haben darf. Klar, ja. Ich meine, warum ist man direkt nicht einkaufen gegangen auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, ne? Und solche Sachen. Jetzt selbst von denen, ich habe das jetzt schon mal gemacht. Ja, aber ich war doch arbeiten. Ja, aber ich konnte das so nicht stehen lassen, bis du nach Hause kommst. Genau, weil da eben ein anderer Standard herrscht, ne? Frauen haben einen anderen Standard als Männer. Das ist mal ja, die mussten den Abwasch dann halt schon mittags machen, weil du eigentlich dran wärst, den aber abends machen willst, weil du erstmal arbeiten gehen musst, 8 Stunden. Das kann man nicht aushalten, würde ich sagen. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht, ist die einzige Abwechslung, die es noch. Ja, aber sie haben es wirklich getan. Ne? Sie haben natürlich also nicht nur hier Studien zeigen, sondern sie haben dann wirklich auch noch in dem Kommentar dann irgendwo geantwortet, weil sie dann genervt waren von den vielen Leuten, die genervt waren. und haben dann eben geschrieben, ja, aber Studien zeigen, beziehungsweise das ist wissenschaftlicher Konsens, haben sie behauptet. Und zweifle ich diesen Konsens stark an. Ich glaube, da gibt es in verschiedenen Disziplinen gibt's noch eine ganz andere Meinung. Und B ist ja dieser wissenschaftliche Konsens. Wenn das jetzt die Überzeugungskraft ist, die der hat, ja, dann weiß ich nicht, dann sollte sich das andere Problem an der so Wissenschaftlichkeit bei dieser Geschichte Gebiete ja nicht adaptieren oder so. Hier. Und das sieht man ja, das ist ja schon klar, was das Problem ist. Das Problem ist, sie gucken sich wieder nur eine Sache an. Und dann sagen sie, ja, das ist doch aber belastend, das ist stressig und so. Und dann schließen sie daraus Ungerechtigkeit, wie üblich halt. Na, so kommst du dann drauf. Das ist ja, genau, es ist ja nicht verkehrt, dass es teilweise wissenschaftlicher Konsens ist. In der Genderwissenschaften ist das wahrscheinlich so. Ne? Aber nicht in der Soziologie oder in der Psychologie. Das ist nämlich eigentlich der Etikettenschwindel. Man müsste, wie bei Feminist Foreign Policy, müsste man hier sagen, Feminist wissenschaftlicher Konsens oder feministische Wissenschaft, damit allen klar ist, aus welcher Ecke der Blödsinn kommt. Ja. Das wäre ehrlich. Feministische Wissenschaft sagt das so und so, aber zu behaupten, es sei ein wissenschaftlicher Konsens ohne Einordnung ist unehrlich und deswegen muss Quarks auf den Index gesetzt. Sollen Sie es meinetwegen Genderwissenschaften nennen, aber ja, eigentlich stört mich, dass das Wissenschaften heißen soll oder könnte. Und natürlich brauchen Sie da auch wieder Ihre englischen, Ihre Anglizismen, ne? Mental Load, haben wahrscheinlich genauso diese Talking Points auf den Tisch gekriegt und waren zu faul, das irgendwie zu übersetzen. Und die mentale Arbeit zu Hause. Sie sitzen die dann da und starren irgendwie den Besen an, wenn sich von selbst bewegt. Obwohl das sich bewegen möge, ja. Oder so viel mentale Arbeit, dem Saugroboter auszuweichen und die fertige Waschmaschine auszuräumen wahrscheinlich, ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, diese Grafik, die triggert mich einfach aus dem Grund, weil die Dame arbeitet doch in Teilzeit, steht hier, aber sie denkt gar nicht an die Arbeit. Was macht die denn? Irgendwas, was wenig belastet ist. Vielleicht ist das aber oben, dieses oberste Bild, wo diese Person in dem Ukraine-Outfit steht, vor dieser Tafel. Vielleicht ist sie Lehrerin. Ach so, du meinst, sie hält irgendwelche Vorträge, irgendwie Diversity-Managerin. Antirassismus-Arbeit in kleinen Gruppen oder so. Aber ich finde es schon interessant, dass sie, wenigstens haben sie nicht als Person of Color dargestellt, damit sie nicht doppelt diskriminiert ist. Oder es bedeutet, dass in den perfekten Of-Color-Familien sowas halt gar nicht vorkommt. Würde ich mal sagen. Ja, und Psycholette hat auch gerade was sehr Relevantes gesagt. Und zwar, die Dame hat 4 Arme, also sollte das eigentlich gar kein Problem sein für sie, oder? Ja, wir hat ja nicht 4 Gehirne. Der Mentelot, hallo? Der Mentelot. Ja. Würdest du eine Frau mit 4 Armen heiraten, Preis? Obwohl, je nachdem, was sie damit machen kann. Wäre dann die Tochter von Goro oder so. Ja, Goro. Anima Schattini. Ach ja. Ja, die größte Mentellot ist wohl der Elternabend. Ja. Geschenke kaufen, Kleidung, Kinder richten. Naja. Elternabende, wow, hart. Komisch, ja. Die Leute, die ich kenne, wechseln sich ab bei den Elternabenden, weil sie es beide gleich langweilig finden. Jo. Ja, ja, kommen wir direkt, wo wir bei dem Thema schon sind. Selektive Auswahl von Studienergebnissen. Ich habe da was ganz Fieses gefunden. Einmal kurz einen Artikel dazu und die Studie kommt auch dahinter. Das ist, im Endeffekt geht es darum, dass ja, das Wechselmodell bei Scheidungsfällen kritisiert werden soll, um es kurz zu sagen. Es ist quasi ein Angriff auf dieses, auf das Wechselmodell, dass das ja, was sich ja international immer mehr durchsetzt, heißt, bei Entscheidungsfällen werden die Kinder ja, quasi von beiden Elternteilen versorgt. Es wird da ein zeitlicher Ausgleich geschaffen, teilweise ein örtlicher Ausgleich geschaffen, wenn halt nicht irgendwelche gewichtigen Gründe im Weg stehen würden, sei es halt Gewalt, irgendwie Missbrauch der Kinder oder sonstige wirklich gewichtige Gründe, ja, wo man ja nicht wirklich was gegen sagen kann. Wenn die Frau oder der Mann das Kind schlägt, dann okay, dann ist es vielleicht nicht sehr sinnvoll, dass das Kind weiterhin die Hälfte der Zeit oder einen großen Anteil der Zeit bei diesem Elternteil verbringt und dass das Sorgerecht geteilt werden muss. Aber darüber reden wir ja nicht, sondern wir reden einfach über den Normalfall. Das ist international ja in sehr vielen Ländern schon so, dass das der Standardfall ist. 50-50 wird es aufgeteilt und nur wenn es gewichtige Gründe gibt, dann wird davon abgewichen. In Deutschland ist es ja quasi genau andersrum, wobei sich da gerade einige politische Sachen bewegen, die das in diese ganze Richtung bringen sollen. Und das muss natürlich verhindert werden von gewissen Ideologen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier, gehen wir erstmal auf den Artikel ein. Zu der Studie komme ich dann gleich nochmal. Ja, diese Studie wird hier natürlich total gelohnt als hochwissenschaftlich. Einfach nur eine Zahl. In 90% der 692 von ihm überprüften Fälle wurden aufgrund mangelnder Erziehungsfähigkeit veranlasste Inobhutnahmen mit einer zu engen Mutter-Kind-Bindung begründet. Also ihr seht hier schon, eine Datenbasis von 692 Fällen. Mit erklärungsbedürftiger Beschreibung. Allgemeinern, ne? Mhm. Anderer Punkt, ist, dass diese ganze Studie, also der Autor ist jemand, der sich mit Kindesmissbrauch explizit befasst hat. Das ist seine Fachkompetenz, halt wirklich Leute, die Kinder wirklich missbrauchen. So, dem werde ich seine Kompetenz gar nicht abstreiten, aber er redet hier nicht über diesen konkreten Fall, sondern verallgemeinert das anhand von einer selektiven Auswahl von Fällen, wie ich es einfach sagen würde. Und das Ganze unterstützt vom dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, ja, die auch nur alleinerziehende Mütter und Väter im Titel hat. Ja. Der Vorstand besteht nur aus Frauen. Der einzige Mann, der da mitspielt, der ist der Schatzmeister. Insert Joke hier. Und die Mütterinitiative Alleinerziehender, gut, die geben sich wenigstens nicht irgendwie den Anstrich, dass sie irgendwas mit Väterrechten zu tun haben. Ja. Einer von denen bekommt auch jede Menge Geld vom Familienministerium. Die sind direkt gefördert. Diese Mias oder was, ne? Ich glaube, den ersten den Preis genannt hat. Okay. Aber ja, also es ist im Endeffekt eine Studie, die extrem selektiv ist, die jetzt rumgereicht wird mit dem Hintergrund, dass halt politisch verhindern werden soll, dass das Wechselmodell irgendwie konkret eine Lobby hat, beziehungsweise man soll halt anderen Leuten Argumente in die Hand geben, dass man dieses Modell quasi verhindern kann. Und einige wirklich steile Thesen, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, so Hammers, der Autor Fazit, wären im Umgang mit dem Jugendamt erheblichen Risiken ausgesetzt. Auch das Umfeld der Familiengerichte sei durch Lobbyorganisationen beeinflusst. Deren Narrative hätten sich, obwohl wissenschaftlich nicht haltbar, zu einer Doktrin in Aus- und Fortbildung entwickelt. Okay. Ja, das sind ja irgendwie Lobbyisten, die irgendwelche Narrative spinnen, die das dann in Aus- und Fortbildung von Professionellen irgendwie reinschustern, damit am Endeffekt das Ergebnis rauskommt, was man gerne hätte. Aber was sind denn diese Narrative? Ja, so werde gestreut, dass Mütter ihre Kinder von Vätern entfremden. Das hat man ja noch nie gehört. dass die Mütter nur Kinder und Geld wollten. Es wird gestreut. Das wird von der Realität gestreut. Das, ja. Ne? Und sogar Gewalt und Missbrauch erfänden und anderen Leuten unterstellen würden. Also dem Mann in dem Fall. Ne? Nein. Das sind echt wirklich harte Narrative, die von Lobbyorganisationen in die Aus- und Fortbildungen von Sozialarbeitern und Familiengerichten einfließen. Steile These, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zudem werde verbreitet, einzig eine 50-50-Aufteilung der Betreuungszeit lasse Kinder gesund aufwachsen. Wie gesagt, man könnte das, es geht halt wirklich darum, wenn keine gewichtigen Gründe dem entgegenstehen, Missbrauch, andere Sachen. Ne, aber das wird hier einfach unterstellt. Selbst in dem, das ist nämlich der Punkt. Hier wird unterstellt. In jedem Fall würden die Leute so ausgebildet, dass selbst wenn der Mann die Frau und das Kind missbrauchen würde, dass darauf hinausgearbeitet werde, eine 50-50-Regelung zu machen. Ja, natürlich. Da sei die Gleichberechtigung, hier werde der Anspruch der Gleichberechtigung missbraucht und die Besonderheit der Mutter-Kind-Beziehung marginalisiert. Ich denke, es gibt gar keine Mütter, es gibt nur Gebärende. Mhm. Ich glaube, das sind die TERFs dann. Selbst in Fällen mit Pädophilie-Hintergrund werde von Elternkonflikt gesprochen. Also, dass die Eltern sich im Konflikt befinden und dass es mit dem Kind an sich gar nichts zu tun hat. Ja, das Problem ist, dass solche Dinge eben immer häufig behauptet werden. Wow, in 38 Fällen, ganze 38 Fällen Jugendamt und Familiengericht vertreten haben, dass Väter Verantwortungsbewusstsein zeigten, da sie nur ihre Frauen schlugen, nicht aber ihre Kinder. By the way, citation needed. Und vielleicht gehen wir jetzt mal zur Studie rüber. Ich weiß nicht, ob du die auch drin hast. Ich denke mal, es ist im nächsten Tab. Oder hast du die weggelassen? Weil das ist wirklich ein... Das ist so eine harte Sache. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Familienrecht in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. Ne, es wird am Anfang der Studie wird nur auf Kinder eingegangen. Und ja, wir müssen die Kinder schützen. Und die Kinder werden entwurzelt, wenn die halt umziehen müssen. Und die haben ein wunderbares Leben in der Kita und in der Grundschule. Und dann sind diese bösen Sozialrichter, die sagen, ja, aber der Vater muss auch Umgangsrecht haben. Und dann werden die wirklich entwurzelt. Aber so ab Seite 20, 30 geht es im Endeffekt auch nur noch so, ja, Frauen sind marginalisiert. Frauen werden im Endeffekt... Wie vorhin schon gesagt, werden vom System diskriminiert. Die Ausbildung sei darauf hingerichtet, den Frauen irgendwelche Sachen zu unterstellen. Ne, es gibt Verschwörungstheorien, was das Ganze angeht. Ne? Und es gibt ja maximal anekdotische Evidenz, dass es Frauen gäbe, die diese Narrative quasi irgendwie propagieren würden. Ne? Vielleicht könnten wir zu Seite... 60 einfach mal gehen. Seite 60, da werden die Narrative aufgelistet, die wir gerade auch schon mal gesagt haben. Ne? Alles hochwissenschaftlich. Hier, Narrativ 1. Mütter entfremden den Vater nach der Trennung, Scheidung der Kinder. Mit Parental Alienation Syndrom würden Mütter Verfügungsgewalt ausüben, in Anführungszeichen, was dazu führe, dass Väter ihre Kinder nicht oder nur wenig sehen. Darf ich kurz was dazu sagen? Ich habe das ja schon öfter erzählt, aber ich habe meinen Vater mit 31 kennengelernt, weil meine Mutter gesagt hat, der ist ein Arschloch, zu dem wirst du keinen Kontakt haben. Nur mal so, das Narrativ ist natürlich nur anekdotische Evidenz. Ja, aber naja. Dieses mit Narrativ 31, hat Eingang in die Rechtsprechung gefunden. Nein. Tatsächlich? Parental Alienation Syndrom als Modell, in dem ein Elternteil als boykottierender Täter dem anderen Elternteil die Kinder entfremdet, gilt mittlerweile weltweit seit vielen Jahren als wissenschaftlich nicht haltbar. Da gibt es eine Citation, aber die Citation, die verweist auf feministische Literatur. Ne? Am 9.12.2021 verwies der Hochkommissar für Menschenrechte auf besorgniserregende Trends. Guided by pseudo-scientific and regressive theories such as parental alienation, Kurds in Spain and other countries are failing to ensure children's right to be free from violence and women's right to non-discrimination. Weil, ne, das ist natürlich eine ganz einseitige Sache. Ne? Es ist nicht Frauen so, dass, schlagen dass Kinder, Frauen das ne? machen und Männer machen das auch. Hm. Ja, also hier in der Studie gibt es wirklich teilweise Beispiele, die halt total hochstilisiert werden. Beispielsweise, ein Vater hat seinem Kind versprochen, wenn du zu mir kommst, dann kriegst du von mir ein Pferd geschenkt. ich meine, wer kennt das nicht aus dem Alltag? Ne, dass man seinem Kind einfach mal so ein Pferd kaufen kann. Also es ist, ne, ich denke mal, das sagt schon alles, ja, was sie hier für Beispiele an den Haaren herbeigeführt werden müssen. Narrativ 2, Gewalt und sexueller Missbrauch werden nur als Vorwand genutzt, um den Umgang von Vätern mit ihren Kindern zu verhindern. Also, hat man ja auch noch nie gehört, dass irgendwie ein Elternteil dem anderen vorwirft, ja, du wendest Gewalt an oder sonst irgendwas, ne? Ja. Ja, das war doch eine Weile so erfolgreich vor heute in Gerichten, dass das irgendwie in jedem zweiten Fall oder noch häufiger. Bei einem Kumpel von mir hat die Frau versucht, ihn für unmündig erklären zu lassen, weil er dem Verkauf des gemeinsamen Hauses nicht so zugestimmt hat, wie sie das wollte. Nur mal so. Ja, Versuch ist nur wert, mal so, ne? Als Anekdote. Das ist anekdotische Evidenz. Aber ja, und hier wird dann direkt ein Textauszug einer Väterrechtsorganisation total aus dem Kontext gerissen und zu sagen, so ja, natürlich haben die Helfer recht, wenn sie sagen, dass die Lösung der sexuellen Probleme des Kindes nicht in der Legalisierung der Pädophilie, sondern nur in der Gesellschaftsveränderung liegen könnte. Als ob, ja, ne, also sind das diese Lobbyorganisationen, irgendwelche Pädophilen, die das Rechtssystem bei der Aus- und Weiterbildung irgendwie prägen, laut Lesart von dem Autor hier? Okay, ja, das sind wohl diese Lobbyorganisationen. Ne? Ein umstrittener Akteur in den Diskursen um Pädosexualität. In Klammern. So wie die Grünen. Das wäre auch gar nicht so schlimm und jeder hätte seine Sexualität und man müsste das respektieren. Klammer, was einige Parteien ja so sagen, Klammer zu. Okay. Das ist doch nicht der Punkt hier. Narrativ 3. Kinder brauchen Elternteile zu gleichen zeitlichen Anteilen, um gut aufwachsen zu können. Und zwar auf die Minute genau, weil kennen wir ja aus der Realität, dass es genauso immer gehandelt wird. Mhm. Da es einen gesellschaftlichen Konsens zur Gleichberechtigung und gemeinsamer Elternschaft gibt, fielen die in der Öffentlichkeit breit und immer wieder gestreuten Narrative auf fruchtbaren Boden. Wie zuvor dargestellt, kann Gleichberechtigung im Zusammenhang mit dem Familienrecht als gleiches zeitliches Recht am Kind sowie physischer und psychischer Gewaltausübung missbraucht werden. Mhm. Ja, aber das kann doch... Gleichberechtigung bei der Gewaltausübung gegen dem Kind. Wenn aber die Mutter das Kind, wie in vielen Fällen in Deutschland, alleine zugesprochen bekommt, dann ist natürlich keinerlei Gewaltausübung oder psychische Gewaltausübung möglich, ne? Wie jemand, wer hat das im Chat gesagt? Die anekdotische Evidenz, citation needed. Irgendwer hat im Chat gesagt, das ist feministische Physik, muss man wissen. Ja, der X-Ray war es. Ne, das salomonische Urteil, sage ich dazu. Eine derartige Auslegung von Gleichberechtigung steht im Gegensatz zum Recht und Bedürfnis von Kindern auf eine möglichst unbeschwerte Kindheit. Wie argumentiert wird, als ob irgendwelche Männer sagen würden, ja, hier, Gleichberechtigung Mann und Frau und ich will das Kind auch am Wochenende zum Schlagen haben, sagt der Mann. Mütter wollen Kinder und Geld, Väter sind Zahlmeister, ist Narrativ Nummer 4. Das Residenzmodell wird von 95% der getrennten Eltern ohne jegliche gerichtliche Anordnung gelebt. Es ist ein gesellschaftliches Leitbild. Aha, in Ehen, die auseinandergehen und beide Eltern vernünftig miteinander sind, sich nicht gegenseitig eins auswischen wollen und denen das Kindeswohl wirklich am Herzen liegt, könnte das der Fall sein, ja, würde ich jetzt mal sagen, aber das ist auch wieder anekdotische Evidenz, ne, und das ist ein... Wir regeln das jetzt so, wie sie davon ausgehen, dass es am Ende doch sowieso rauskommt, wenn sie vor Gericht gehen, denke ich mal, dass das häufig eine Motivation ist. Ja, vielleicht auch so eine Quatsch, wer kennt es nicht, ne? Wenn die Frau nicht zu Gericht geht, reißt der Mann alles an sich, ist doch Standard und wird vom gesellschaftlichen Umfeld noch gelobt, Chapeau, hast du der Alten eins ausgewischt, juhu, aufs Patriarchat, lass uns direkt ein Bierchen trinken gehen. Während deine neue 18-jährige Freundin den Haushalt putzt. Ja, genau, so passiert es in der Welt. Mehr als 3/4 der Alleinerziehenden erhalten keinen oder nur unvollständigen Unterhalt vom anderen Elternteil. Okay, anderes Thema. Die Gründe, mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Verweigerung, vollständige Unterhaltszahlung, Verzicht, 35% verzichten auf Unterhalt, um das Verhältnis zwischen den Eltern nicht zu belasten. Was wow. Geht denen wohl durch den Kopf? Wow. So Sachen wie, oh, wir verdienen beide und dann ist das eigentlich kein Problem, wenn wir unser Leben so leben wie bisher, nur halt getrennt. Könnte ja echt sein. Ne? Und es gibt auch gar nicht viele Studien, die darauf verweisen, dass Drogenmissbrauch, Gewalttätigkeit und Ähnliches oft damit einhergehen, wenn man keinen Vater in seiner Kindheit hatte, zu dem man irgendwie aufschauen konnte als Vorbild. Gibt es ja nicht hunderte von Studien und Arbeiten zu, in die man reingucken könnte. Aber die sind halt keine feministische Wissenschaft, die sind halt nur normale Wissenschaft. Ja, die entsprechen halt nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Den aktuellen Stand der Wissenschaft lest ihr hier. Bei einem paritätischen Wechselmodell sind beide Eltern in der sogenannten Barunterhaltspflicht. Es gibt einen Ausgleich nach Leistungsfähigkeit. Was? Da wird irgendwie berücksichtigt, wie leistungsfähig die Leute sind? Das ist ja, was ist das? Faschismus? Kommunismus? Nee, was war nochmal das Böse? Faschismus. Also man muss wissen, das jahrelange Framing zeigt seine Wirkung. Aussagen im Familiengericht wie, wenn sie kein Wechselmodell für ihr Kind wollen, dann hätten sie sich nicht von ihrem Mann trennen dürfen. Wer kennt das nicht? Oder Wechselmodell wollen wir die Mutter entlasten, sind an der Tagesordnung. Der Fake-Account im Chat weist darauf hin, dass die Frauen ja leistungsfähiger sind, weil die ja die vier Arme haben. Ja, also mit einbeziehen. Es ist aber auch alles ambivalent, weil manche Frauen wollen eben mit den Kindern dann möglichst viel Geld abraffen, andere wollen das eben irgendwie alles, wenn dann locker aufteilen oder so und verzichten wirklich auch freiwillig auf solche Sachen wie Unterhalt oder so. Wollen dann aber andere Sachen, also man kann das glaube ich auch nicht so über das Kind brechen. Weil irgendwie am Ende sind halt Männer und Frauen. Am Anfang wird es nur, das Kindheitswohl ist wichtig, wichtig, aber ne, ab Seite 20, 30 oder so geht es halt nur noch, die armen Mütter und die Väter sind immer die Bösen und allerdings im gesamtgesellschaftlichen Weltbild und in der juristischen Ausbildung und in der juristischen Praxis sei es so, dass die Väter immer bevorteilt werden. Ja, ja, klar. Die armen Väter. Ja, das ist krass, ja. Das liest sich über dem Hans-Jörg Krieg, aber ja, ist doch ganz anders auf der Seite, der ist ja immer in den Verfahren dabei. Aber der ist sicher rechts. Das war jetzt alles sehr, sehr verächtlich und sehr, sehr böse von mir ausgedrückt, aber ich habe da wirklich, da ist es mir wirklich teilweise hochgekommen, wo ich das gelesen habe. Ja, und. Ja, man müsste eigentlich davon ausgehen, dass bei so einseitiger Denkweise und Darstellung dann auch, dass sie eben so einseitig sind, dass sie eigentlich auch mit einem Partner, einem Ex-Partner, keine vernünftige Kinderbetreuung auf Reihe kriegen werden oder so. Also, was die sich so vorstellen, eben, dass sie da die Alleinherrscher sind. Das dürfte ja dann auch für das Kind gelten, ne? Dass sie dann auch die Alleinherrscher über das Kind sind. Und das ist nicht gut für das Kind. Ganz sicher nicht. Tja. Ne, wer das Kind als Waffe benutzt, der kann nur ein Mann sein. So nach aber der schädigt das Kind auch und dann kann es nicht mehr dem Kindeswohl dienen. Das ist einfach der Punkt. Ne? Ja, aber ich habe vor allen Dingen, was ich da jetzt gelernt habe, ist, wenn das Kind hin und wieder auch mal zum Vater muss, dann ist es das Kind der Mutter wegnehmen. Aber wenn das Kind nicht zum Vater darf, dann ist alles okay. Ja, das ist nur Narrativ. Genau, weil dann hat man sich gegen das böse patriarchalische System durchgesetzt. Ja, genau. Und so eine Kampfeinstellung, die ist doch schon schlecht. Tja, Handelsblatt in schöner Manier, eine Buchkritik. Wobei das Wort Kritik hier, das Einzige, was kritisiert wird, ist, dass es nur auf Frauen eingeht und irgendwelche anderen benachteiligten Personen nicht weiter implementiert. Im Endeffekt geht es darum. Was ist weiter? Die Frau Katja Runke hat ein Buch geschrieben. Female Money, wie Investorinnen die Startup-Welt verwandeln. Könnt ihr jetzt kaufen bei eurem esoterischen kleinen feministischen Buchladen. Ja, die österreichische Investorin berichtet nicht nur aus eigener Erfahrung, warum sie es für notwendig hält, mehr weibliches Kapital am Markt zu haben, sondern auch, wie sie Klischees in der Startup-Investment-Szene erlebt hat. Die Autorin selbst hatte zwar gute Voraussetzungen, ein Business Angel zu werden und sich darin zu versuchen, Kapital an Startups zu vergeben. Sie kommt aus einer Unternehmerfamilie und wurde selbst, wie sie schreibt, nicht anders erzogen, nur weil sie eine Frau ist. Unterschiede, wer Geld bekommt und wer Geld gibt, die bemerkte sie aber schnell, als sie in der Startup-Szene selbst ankam. Also es ist quasi eine, die sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat, merkte schon. Ne? Also ein Business Angel ist im Endeffekt auch jemand, der anderen Leuten hilft, Unternehmen zu gründen. Deswegen sind die von der Begrifflichkeit auch ein bisschen seltsam, aber bitte sehr. Es geht im Endeffekt darum, der typische Investor ist männlich, elitär und weiß. Der typische Gründer, blaue Jeans, Hemd und Turnschuhe und natürlich auch männlich. Runke untermauert dies mit Hashtag Untersuchungen. Frauen etwa generieren im Schnitt mehr Umsätze mit ihren Startups als ihre männlichen Mitbewerber. Doch trotzdem bekommen eher Männer für ihre Ideen Risikokapital. Da gibt es tatsächlich eine Zahl. Gewinnmarge. Da gibt es tatsächlich eine Zahl. Und zwar, da geht es aber um Social Startups. Und da geht es um, wie viel Fördergeld wird akquiriert und nicht wie viel Investorengeld wird akquiriert. Und Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Nicht wahr? Aber gut. Egal. Vom Standort. Was man auch in der Praxis bemerken kann, wenn zwei Männer in der Startup-TV-Show die Höhle der Löwen für einen Plastikhandschuh eine Finanzierung bekommen, mit der man Damenhygieneartikel wechseln kann, zwei Frauen aber keins für nachhaltige Periodenunterwäsche, Klammer auf, dann hat das überhaupt nichts mit den Produkteigenschaften zu tun, sondern... Women's. Nein. Also nichts. Nee, ich will jetzt die Höhle der Löwen gar nicht verteidigen, ja, aber ich meine, was ist das für ein Beispiel? Was ist das für ein Beispiel? Ja, schwach von Überzeugungskraft. Die hat anscheinend kein besseres Beispiel gefunden, sonst hätte das ja nicht gemacht. Ne? Ja, müssen wir evaluieren. Das ist ein Beispiel, was den Aufregungen der vergangenen Monate, Jahre entspricht. Ja. Tja, also wenigstens ist der Artikel ehrlich. Female Money liest sich also alles andere als ein Finanzratgeber oder Investment-Hack, Klammer auf, etwas, woraus man praktisch Nutzen ziehen kann, Klammer zu, wie ein Buch feministischer Theorie, nur auf die Startup-Szene bezogen. Also wie gesagt, wenigstens ehrlich. Ne? Ja, einen neuen Bereich entdeckt. Ne? Damals waren es die Games, jetzt sind es der Business-Bereich hier. Das kannst du ja praktisch über alles schreiben. Über alles, ja, aber genau diese Geschichte, die ist auch schon lange im Gange. Ne? Das ist überhaupt nichts, was die sich jetzt neu ausgedacht haben. Auch die FDP ist da schon mit rumgerannt, dass sie irgendwie behauptet hatten, dass dieses Wagniskapital, ja, das stimmt, die meisten Bereiche sind schon damit überzogen, nachvollziehbaren, ne? Gründen nicht an Frauen geht und dann einfach gefordert, dass man das in Zukunft denen mehr geben sollte, so nach dem Motto. Warum haben Frauen den höheren Mental Load beim Pilze sammeln? Warum sind Frauen anders beim, keine Ahnung, weil kannst du mit allem machen, Bogenschießen, ja, für Frauen, warum? In der Regel, weil ihnen irgendwie die Männer was in den Weg legen, Steine, Stöcke. Ja, natürlich. So. Die Männer tun das ja nie. Deswegen sind ihre Investments oftmals durchdachter und gehen an zukunftsträchtige Theorien. Ach ja, aber wie gesagt. Die Batterieentsorgung oder wie? An dieser Szene hätte es vielleicht noch den Appell gebraucht, dass in dieser Welt nicht nur Frauen immer noch zu wenig Finanzierung für ihre Startups bekommen, sondern auch andere marginalisierte Menschen mit benachteiligt werden. Ne, wer kennt es nicht? Mehr Autisten sollten Firmengründer werden. Ja. Böser Spruch, aber wen meint die jetzt? Wir reden über eine POC-Frau. Naja. Ja, sie meint schwarz. Wunderbar, Handelsblatt, so. Vielen Dank. Aber. Ja, und hier haben wir die feministische Degrowth Alliance. Ich glaube, die sind nicht so im Startup-Business. Eher so im Shutdown-Business. Mit so einer Schnecke, mit einem grünen Haus und Feminismus-Logo. Internationales Netzwerk der feministischen Degrowth Scholar-Aktivists. Sehr schöne Bezeichnung. Gegründet 2016 in Budapest. Tja, wo mag das wohl gewesen sein in Budapest? Feministisches Netzwerk. Da steckt doch wieder dieser Schurke mit der schwarzen Maske dahinter. George Zorro. Wahrscheinlich, ja. Oh Mann, ey. Ja. Das ist auch schon, ich wollte es nur sagen, die haben hier irgendwelche, das ist zwar auf Englisch da die Ausschreibung, aber die machen halt irgendwie Veranstaltungen in Deutschland. Achso. Und die meinen jetzt nicht Schrumpfung mit Degrowth oder was? Ja doch, die Wirtschaft halt, dass die schrumpft. Achso. Für das Beste, für die Zukunft. Achso. Ich jetzt nicht davon komme, dass jemand, dass der Feminismus so schrumpfen soll, aber okay. Wir haben so interessante Gedanken von Aktivisten. Was heißt Scholar eigentlich auf Deutsch? Gelehrte. Aktivisten, Gelehrte, so. Ja. Wie wir das Leben verteidigen. In dem ersten Dialogtisch in der Uni Kassel. Das Leben verteidigen durch Schrumpfwirtschaft. Ach so, ja. Genauso wie zurückbeanspruchen, ist also nachhaltig. Lernen von Indigenous, also ein ein, wie heißt es, ein eingeborenen Bräuchen. Bräuchen, ja. Ja, was heißt das? Sollen die Leute in Bayern jetzt mehr, wieder mehr jodeln? Und was bedeutet das für das Klima? Da fühl ich aus. Kann sein, ja. Ist wahrscheinlich so wie bei der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, wo die immer meinten, dass es Klimawandel nur gibt, weil weniger Piraten jetzt fahren. Weil früher gab es mehr Piraten und keinen Klimawandel und jetzt gibt es weniger Piraten und Klimawandel. Spaghetti. Hängt das wahrscheinlich miteinander zusammen, ja. Die hatten hier auf jeden Fall diesen Geschlechterstudien, FG, Unikasse, Decolonializing Gender Studies. Mit Mito Sanyal. Mit Mito Sanyal, genau. Darüber bin ich auch drauf aufmerksam geworden, ja. Antirassistische Perspektiven. Der Rest sagt mir alles gar nichts, aber wird wahrscheinlich keiner dabei sein, der eine anders geartete Perspektive auf das Thema hat, als die, mindestens mal die Frau Sanyal. Ja, ich verstehe das bestimmt wieder falsch, dass da irgendwie der Feminismus geschrumpft werden soll oder so. Ja, wäre ich dafür, aber ja, der Feminismus wird vergrößert, aber alles andere wird geschrumpft. Ja, ich meine, diese Verzichts... wie soll ich sagen, Theorie oder wie soll ich sagen, im Geiste des Verzichts und so, das ist doch auch ein Blödsinn hoch drei, oder? Ich meine, wir Menschen haben immer irgendeinen Impact auf die Umwelt, ist egal wie wenig wir machen. Ja, ich will das jetzt nicht so weit wieder aufgreifen, aber im Endeffekt, das Leben stirbt, ja, es ist halt eben, ja, das ist natürlich wieder, die Menschen leiden, das Leben stirbt, gibt uns Macht für unsere Ideologie. Die wird das natürlich alles fixen. Und das ist so, naja. Ja, ich finde es auch so lustig, dass viele Leute diesen Kram halt eben als liberal bezeichnen, im Englischsprachigen halt. Ne? Mhm. Also, und das ist nun wirklich das ganze Gegenteil davon, ob man das jetzt wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch sieht, nichts daran ist liberal. Also. Das ist, weil die Amerikaner, die können kein Englisch. Die verstehen das nicht. Naja. Endlich fühlt sich alles richtig an. Ein seltenes Phänomen ist aufgetaucht. Das seltene Phänomen appeared. Lesbische Männer. Jetzt auch in Deutschland. Mr. Garrison. Wo ist denn mein... Ich hab doch Was soll das heißen? Guckt der nur zu? Oder das Konzept muss man mit erklären. Ja. Also Mr. Garrison hatte sich ja umbauen lassen und dann eine Freundin gesucht und dann hat durch normalen Scherenschnitt gemacht. Verdammt, ich habe meine Quelle verloren, weil ich muss das Bild größer machen, um den Text lesen zu können. Und bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. So, jetzt wird ein Schuh draus. Der 28. Januar 2022 war ein besonderer Tag im Leben von X. Der gelernte Malermeister führte gerade in einem Auftrag in der Nachbarschaft eines befreundeten lesbischen Paares aus. Ihm gefiel die Art sehr, wie die beiden miteinander umgingen und wie sie sich um ihren Sohn kümmerten. Das Gefühl lässt ihn nicht los. Zu Hause setzt er sich an den Computer und googelt. Gibt es Männer, die auf lesbische Frauen stehen? Und natürlich findet er einen Begriff für das, was ihn seit langer Zeit, seit vielen Jahren umtreibt. Ich bin ein lesbischer Mann. Und alles scheint auf einmal Sinn zu machen. Sein starkes Interesse für Mode, für Männer wie für Frauenmode, seine Vorliebe für Sekt statt Bier oder auch seine Bewunderung für starke Frauen. Schon in der Grundschule war ich lieber bei den Mädels. Auch in der weiterführenden Schule hat sich das nicht geändert. Es sei dann aber nicht mehr toleriert worden. Um überhaupt einen akzeptierten Platz in der Schulgemeinschaft zu finden, war Fußball das geringste Übel für ihn. Ein wesentliches Merkmal, das ihn zum lesbischen Mann macht, ist für X seine Sehnsucht nach partnerschaftlicher Liebe auf Augenhöhe. Das habe ich schon oft an Schwulen und Lesbenpaaren bewundert, den großen Respekt und die Toleranz füreinander. Auch ihre Gesprächskultur und dass sie sich in seinen Augen oft partnerschaftlicher und gleichwertiger begegnen, findet er großartig. Er kenne viele starke Frauen und er bewundere sie sehr. Und er möchte jetzt mehr Öffentlichkeit für das Phänomen der lesbischen Männer schaffen. Und er rückt noch einen echten Hammer raus, nämlich: Ich habe schon immer gerne Frau TV im WDR geschaut. Meine damalige Partnerin fand das unmöglich. Jetzt schaue ich das einfach. Oha. Boah, ja, klingt, also der Anfang klingt so ein bisschen wie: Und dann haben sie mich zum Tee in die Gemeinde gebeten und ich habe mir gedacht, die sind ja voll nett hier. Und schwuppdiwupp. Ich war total fasziniert davon, wie freundlich die alle zueinander sind. Total seltenes Phänomen. Und so eine Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlen. Und habe ich mir gedacht, jetzt werde ich Siebentags-Adventist. So klingt es so ein bisschen. Ja, und ich meine, ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf den Fakt hinweisen, dass halt der Level an Partnerschaftsgewalt in lesbischen Beziehungen zum Beispiel höher liegt als in heterosexuellen Beziehungen. Nur mal so. Respekt. Aber nur prozentual, ne? Super. Ich meine, er ist wahrscheinlich halt so diesem hier, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns Ding aufgesessen, keine Ahnung. Aber mehr Öffentlichkeit für lesbische Männer schaffen. Was ja. Noch alles? Was genau. Noch alles? Bin man ich fühlt sich ein bisschen verarscht, oder? Da ist das, hier wird das geschrieben, ey. Linke Seite, kommt das. Das weiß gar nicht, was das hier ist. Also ich fühle mich ein bisschen verarscht davon. Das ist an Rhein und Aar, also irgendwas. Die Leute haben zu viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wie so eine Bulimie-Kranke oder so. Ja, keine Ahnung, aber ich denke mal, also ja, aber jemand, der bulimiekrank ist, der leidet ja irgendwie unter was, weißt du? Der hat ein Problem. Das aber stimmt, er hat mehr so Spaß an für ihn Dingen ist das eher so, ah ja, guck mal, ich bin jetzt ein lesbischer Mann, weil ich auf lesbische Frauen... Das ist noch schöner. Ja, nachdem, was ich da ja gerade gehört habe, ist er einfach nur ein Typ, der halt Frauen für das einzig Wahre halt hält, ne? Für die besseren Menschen. Ja, und Frau TV auf jeden Fall. Das kann sein. Und wenn das noch zwei... Das alles männliche ablehnt, so auch an sich oder so. Zwei von der Sorte sind, dann sind die natürlich am allertollsten, ne? Und... Ja. Hat er denn dann was mit lesbischen Frauen oder wie sieht das aus? Oder ja, es guckt er nur nicht. Immer. Das war ja gerade dieses Ding von wegen, ich bewundere die ja alle und so weiter und so fort. Ja, aber dann ist es ja irgendwie auch wieder keine sexuelle Orientierung. Also weißt du, was ich meine? Warum ist er lesbisch, wenn er aber keinen. Also das braucht doch eigentlich eine sexuelle Komponente. Also, ja. Es hinterlässt mich mit mehr Fragezeichen, als ich vorher über dem Kopf gehabt habe. Also ich habe es so verstanden, er will eine lesbische Beziehung, aber. Aber keinen wegstecken. Das, was er meint, was eine lesbische Beziehung wäre, nur dass er halt ein Mann dann ist. Achso, das will er auch nicht ändern. Das ist schwierig mit der lesbischen Beziehung, ne? Das kommt ja nochmal oben drauf. Darum kämpft diese Anwältin gegen die Deutsche Bahn. Und jetzt mache ich so dumm, dumm. Leise sind so langsam das Bild hoch. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Scrollen. Ja, warum? Warum? Kämpft diese Anwältin gegen die Deutsche Bahn? Ich sag mal, da war ein Vorfall. Könnt mit ihr einem blöden Spruch oder so. Könnt ihr euch schon vorstellen, warum die gegen die Deutsche Bahn kämpft? Ich habe schon gelesen, deswegen halte ich mich mal zurück. Aber es war auf jeden Fall kein Vorfall. Es war viel, viel dümmer. Viel, viel dümmer. Nee, mal an, komplett der Vorfall, von dem Mammon spricht, ist einfach so gewesen. Die 36-jährige Rechtsanwältin Friederike Boll aus Frankfurt wollte eine Karte lösen für die Deutsche Bahn. Wahrscheinlich online, nehme ich an. Aber sie konnte keine dritte Option beim Geschlecht wählen. Sie hätte sich da also bei bahn.de oder wo auch immer, hätte sie eine Auswahl treffen müssen über die Anrede, aber war weder mit Herrn noch Frau zufrieden. Hatte die Bahn das nicht neulich erst noch vor Gericht gewonnen, dieses Thema? Jetzt am 31. Mai wird der Fall in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt. Ach so, ist das. Frau Boll, Sie haben die Deutsche Bahn verklagt. Wieso? Die Deutsche Bahn ist quasi Monopolist, wenn es um Nah- und Fernverkehr geht. Wenn es um PR geht, hisst sie gerne die Regenbogenflagge. Und es ist ja auch wünschenswert, dass Firmen da vorangehen. Gleichzeitig ist es so, dass die Deutsche Bahn die Rechte von Nicht-Binären, also Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, aktuell noch nicht annähernd respektiert. Ja, und dann erklärt sie nochmal, dass mit dem Mann und Frau, das man aussuchen muss. Und dann fragt die Hessenschau ganz, ganz schnippisch eigentlich schon fast. Aber muss man denn da gleich klagen? Nein. In jedem einzelnen Fall schreiben wir vorher Firmen an, so auch die Deutsche Bahn, und zeigen auf, wie die rechtliche Situation aussieht und bieten Gespräche an. Und das ist auch von Erfolg gekrönt. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich das Expertenwissen abholen. Und ich denke auch, dass es in vielen Bereichen des Antidiskriminierungsrechts um Lernprozesse geht. Ich stelle mir das dann ungefähr so vor. Du hast hier echt ein wunderschönes Ding stehen. Gefällt mir richtig gut. Aber du solltest unseren Rat annehmen. Der kostet natürlich auch was. So, sonst klagen wir dir den Arsch weg. Ja, also dafür wird man Anwalt mit Schwerpunkt Diskriminierung oder was. Ja, die hat wohl sonst keine Aufträge, wa? Sie wollen in diesem Fall aber auch Schmerzensgeld erwirken. Warum ist das aus Ihrer Sicht angebracht? Wenn es eine Diskriminierung gibt, und die gibt es hier seit Jahren, dann muss es auch Schmerzensgeld geben für die Personen, denn diese wird in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt. Außerdem hat sie einen unglaublichen Aufwand, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Und sie muss in Gerichtsverhandlungen Rede und Antwort stehen und zu sehr persönlichen Fragen der Identität. Kinder, ihr posaunt jeden Tag raus, was mit eurer Identität ist. Wenn ich mir das Foto von dir angucke, dann weiß ich ganz genau, was deine Identität ist. Ich meine, was soll der Unsinn? Übrigens geht es dabei um Schmerzensgeld im 3- bis 4-stelligen Bereich, nicht wie in den USA um Millionen. Das wäre auch noch schöner. Ja. Hast du schon, ein Büro in Kalifornien gegründet? Ja. Ja, und die Bahn ist böse, die will nicht einlenken, die will durch alle Instanzen gehen. Ja, ganz schlimm. Kann ja auch nicht einlenken. Das Gleis. Nur wenn die Weiche gestellt ist eben vorher. Ja, sie versucht's, ne? Sie gibt sich alle Mühe. Und Sie sind selber ein Teil der queeren Community. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Es ist vielmehr eine Frage der politischen Haltung oder der menschlichen Einstellung zu Themen. Alle, die das Herz am rechten Fleck haben, können sich in die verschiedensten Diskriminierungskonstellationen eindenken und sensibel vorgehen, auch wenn sie bisher nicht selbst damit konfrontiert waren. Lol. Können sich da alle reindenken, ja. Wir haben unsere wunderbaren Moralvorstellungen, die wir durch die Gegend ziehen und reißen irgendwelche Nichtigkeiten hoch zu Menschenrechtsfragen von übelstem Rang. Also ja, sein so oder nicht Fark sein, an, das ist hier divers oder wie. Oh, das wäre ein Titel gewesen, Chris. Den hast du jetzt einfach so rausgehauen. Ja, aber ich wäre durch mit der Dame. Tja, ja, Hauptsache man kann die Bahn ein bisschen melken, ne? Wunderbar. Oh, das. This time is different. Boycott Disney will work. Das ist ein Artikel über den momentanen Zustand von Disney. Sieht wohl nicht so rosig aus finanziell alles, durch halt harte Schläge, durch Corona, ihre Themenparks, ihre eigene Kreuzfahrtlinie, alles Sachen, die in der Zeit praktisch totes Kapital waren und nur rumgelegen haben. Und beim Kino sieht es auch nicht so gut aus. Der Artikel sagt, es sind ein Drittel ist der Aktienkurs allein im letzten Jahr gefallen. Und bei den vielen Sachen, die Disney macht, also einen Verlag, ESPN, ABC News, weitere Beteiligungen in Companies wie Vice etc. Also alles so Sachen, die halt in einem starken Konkurrenzdruck stehen. Echt? Die haben eine Beteiligung an Vice? Mhm. Okay, dann nochmal von mir der Hinweis, dass das Wort Vice, das amerikanische Wort Vice, ja auf Deutsch so viel wie Laster bedeutet. Finde ich ja lustig, dass ausgerechnet Disney. Stimmt. eine Beteiligung dann am Laster hat. War gut. Und die ganzen Einkäufe in den letzten Jahren, angefangen bei Marvel, LucasArts, Fox, haben für ein Defizit, also ein Langzeitdefizit, Langzeitschulden von 51,7 Milliarden Euro geführt. Das möchte ich auch mal gerne als Schulden haben, nicht schlecht. Bei einem Cashflow von ungefähr 2 Milliarden im Jahr. Also dauert ein bisschen. China stopft auch nicht mehr so viel Geld rein, wie das mal war. Shanghai, Disneyland, wer weiß, wann das wieder aufmacht. Da ist ja im Moment eher so, da sieht man, wohin das führen wird, wenn wir den Überwachungsstaat weiter Überwachungsstaat sein lassen. Aber was heißt das, Boykott will work? Also work in welcher Weise? Dass dann Disney pleite ist hinterher oder was heißt work? Nee, aber dass es inzwischen möglich ist, ihnen weh zu tun, indem man halt eben nicht Disney Plus abonniert und halt nicht in irgendeinen neuen Film geht, sondern halt sagt, nö, fuck you. Du musst erstmal lernen, vernünftige Filme zu machen. Ne, einerseits durch die intersektionale Plattform, ne, und andererseits, Hinweis China. Ne? Ja, dann kauft Microsoft das auch. Ne? The D in Disney stands for Devote, lieber Max. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall lohnt sich das zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Weil, wie gesagt, 51 Milliarden Schulden gegen 2 Milliarden Cashflow ist schon interessant. Mal sehen, ob sie einfach wieder Sachen verkaufen müssen irgendwann. Weiß nicht, wer hat Geld? Elon Musk kauft Star Wars und lässt dann die Sequel-Trilogie komplett streichen. Oh, das wäre schön. Ah, Gamergate. Es ist Zeit für Gamergate. Ist noch ein bisschen hin bis zum Jubiläum im August, aber hier haben wir die Fact-Checker-Seite Snopes, so das eigentlich das Vorbild, sag ich mal, für unsere Jungs von Kollektiv, jetzt hätte ich fast Kollektiv gesagt, Korrektiv. Also auch so selbsternannte Schnüffler und Privatdetektive, des Internets, die haben halt, die checken Fakten und hier wird halt der Fakt gecheckt, was war Gamergate. Das soll hier eine Wasserscheide gewesen sein im Aufstieg der extremistischen Personen und Taktiken zur Prominenz online. Ja. Hat's geklappt? Was a coordinated social media harassment campaign that targeted women in and associated with the video game industry primarily in 2014 and 2015. The relentless misogynistic verbal attacks, including death threats, rape threats, swatting attempts, and doxing that characterized the perpetrators were initially aimed at a particular woman who had been publicly accused of infidelity by a former boyfriend. Ihr seid also Fact-Checker, Snopes. Warum habt ihr dann nicht die Fakten dargestellt, sondern behauptet, das sei passiert, weil diese Frau, das ist ja eigentlich völliger Blödsinn. Erstmal sind wir da bei der Quinspiracy und nicht bei Gamergate. Komisch. Over the time, the same pattern of abuse was directed at other women and even some men who were perceived as defending her. This escalating pattern of mob attacks and abuse went on, targeting multiple individuals for more than a year. Gamergate is regarded as emblematic of the deeply rooted sexist and reactionary attitudes observed not only in the male-dominated gaming industry of that time, but across the internet at large. Und dann wird es noch schnell mit QAnon und Trump verbunden. Gamergate laid the groundwork and in many ways has set the tone for the fanatical QAnon movement. Und dann gucken wir mal in die Quellen und dann finden wir da zum Beispiel What we still haven't learned from Gamergate. auf Vox, ich erinnere mich an den Artikel, der war voller Lügen. The only guide to Gamergate you will ever need to read, Washington Post. Ich erinnere mich an den Artikel, er war voller Lügen. Und dann der größte Spaß ist eigentlich Timeline of Gamergate auf Rational Wiki. Ich dachte, ihr seid Faktenchecker oder Factchecker oder was auch immer bei Snopes. Aber wenn man dann auf Rational Wiki geht, um seine Facts zu checken, da kann ich auch im Silmarillion nachgucken. Da kriege ich genauso viele Fakten über die Vergangenheit der Welt raus wie auf der Rational Wiki. Nur, dass die halt von Tolkien sind und nicht von komplett in der Wolle gefärbten Social Justice Warriors. Ja, super. Ich würde sagen, also da habt ihr es mal den Leuten gezeigt, wie das geht, wenn man einfach ein Narrativ als Fakten präsentieren. Kann man kommentieren? Und wenn die kommentieren, dann kannst du drunter schreiben, die ganzen Quellen sind doch Müll oder so. Your sources are crap. Yes, du kannst es natürlich machen. Was wird denn passieren? Entweder die ignorieren oder sie sagen, oh, harassment, look at it. This tweet is why I wrote this article. Die junge Welt. Tja, ja, nimm mal wieder ein Beweis, dass alles seltsam ist. Und ein weiterer Beweis, in was für einer schlimmen rechten Gesellschaft wir leben, wo alles quasi alles ist auf dem rechten Auge blind und mit dem linken, auf dem linken Auge hat es ein Vergrößerungsglas, ne? Und welche, was wäre ein besseres Beispiel dafür, dass die arme, arme junge Welt im Verfassungsschutzbericht als extremistisch neigend genannt wird, seit Jahren. Und ja, natürlich, die bösen Nazi-Richter haben gesagt, nee. Klar war es das Verwaltungsgericht Berlin, die sind ja bekannt für ihre politische Neigung. So, jetzt mache ich mal den Zynismus aus und red mal weiter, was da tatsächlich passiert ist. Ja, das Verwaltungsgericht Berlin hat im Eilverfahren entschieden, dass die Zeitung Junge Welt eine Nennung im Verfassungsschutzberichten hinnehmen muss. Das ist ja fast hinnehmbar, oder? Ich meine, was sie schreiben, ich habe eine Bekannte, die hat die abonniert. Und was sie schreiben, ist diese Hanebüchen, aber da kann man sich so ein bisschen diese linke Doktrin oder Denkweise ein bisschen mal anschauen, genauer und tiefer gehend oder so. Es ist wirklich krass auf jeden Fall. Ja, tja, also in den Jahren 1999, 2002, 2004 bis 2020 waren sie in Verfassungsschutzberichten als kommunistisch ausgerichtete Tageszeitung geführt. So, per Eilverfahren wollte sie jede weitere Verbreitung der Berichte stoppen. Also sie wollte einfach mal, was das für eine Huspe ist. Nein. Die offiziellen Verfassungsschutzberichte dürfen nicht mehr weiter verbreitet werden. War an sich klar, dass sie das verlieren, aber die haben noch eine viel größere Schlappe gekriegt. Und zwar, das Gericht hat beispielsweise gesagt, ja, der Verlag hat die Praxis des Bundesinnenministeriums über viele Jahre hingenommen, sodass aus der früheren Erwähnung heute keine unzumutbaren Nachteile mehr folgten. So die Richter. Ich würde sogar sagen, sie haben damit kokettiert und haben damit quasi geworben und eine Anhängerschaft um sich gesiedelt sogar. Dann dachte Motto, hoha, wir sind edgy, ne? Guck mal, wir stehen sogar im Verfassungsschutzbericht. Ja, vom Bundesverfassungsschutzgesetz ist es abgedeckt. Nach dem Gesetz dürfte das Ministerium die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung informieren. Dies sei hier der Fall. Warum? Die junge Welt strebe die Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung nach klassischem marxistisch-leninistischem Verständnis an. Aha. Einzelne Stamm- und Gastautoren sowie Redakteure der Zeitung seien klar dem linksextremen Spektrum zuzurechnen. Was natürlich eine Erfindung ist von bösen Patriarchen. Zudem bekenne sich die Tageszeitung nicht ausdrücklich zur Gewaltfreiheit und biete Dritten, die Gewaltanwendung befürworten, etwa ehemaligen RAF-Mitgliedern, immer wieder eine Plattform. Also, nö. Ja. Könnte meinen, dass es vielleicht so ein bisschen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstößt. Aber manche Leute denken ja, dass Kommunismus gleich Demokratie ist. Ja. Ja. Ne? Was soll man sagen? Selbst schuld. Ja, vielleicht noch der eine hatte geschrieben, dass sie von der SED gegründet wurde. Das wird auch ein ganz interessantes Detail. Ne? Ja, ne, die hat wesentlich dazu beigetragen, dass dieser kommunistische Narrativ, dass das gar nicht so schlimm sei, sich überhaupt auch verbreitet hat. Ja. Und kommen wir direkt mal zu einem Verfassungsschutzbericht. Hier haben wir den Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Bundesverfassungsbericht, der kommt immer so im Mai raus. Der kommt auch noch. Aber ich dachte mal, wenn wir schon die junge Welt erwähnt haben, können wir direkt mal auf den Verfassungsschutzbericht eingehen. Ich glaube, auf Seite 18, da haben wir so ein paar Zahlen und ein paar Grafiken. Da können wir einmal kurz durchscrollen. Ich meine, viel wesentlich Neues ist nicht, aber einfach nur mal so als Zahlen-Update. Genau, Extremismus in Zahlen. Wunderbar. Da, ja, muss ich selber nochmal dahin scrollen. Verzeihung. So, Extremismus in Zahlen. Ja, politisch motivierte Kriminalität nach politisch motivierter Kriminalitätsphänomenbereichen. Hier sehen wir, PMK rechts hat abgenommen, 10% von, also fast 10% weniger, von 3.398 auf 3.135. PMK links hat auch abgenommen, von 1.430 auf 1.207. Dafür hat die ausländische Ideologie, 138 waren es letztes Mal, dieses Jahr 211, ein paar mehr. Religiöse Ideologie, 34 zu 59 in diesem Jahr. Und PMK nicht zuzuordnen, also der Dunkelbereich, ne, oder wie man es auch immer bezeichnen will. 1552 waren es und jetzt sind es 1787. Ich bin mir nicht sicher. Moment mal. Die ganze Corona-Impfgegner-Angelegenheit, ich glaube, die wird PMK rechts zugeordnet. Deswegen ist halt wirklich die Frage, was ist denn hier PMK nicht zuzuordnen? Was versteckt sich da konkret dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Bei PMK rechts wird aber wahrscheinlich auch noch wieder dieser ganze Propagandakram mit reinfließen, der das ja dann wieder alles verzerrt. Ne? PMK nicht zuzuordnen ist ja gerade, das heißt ja politisch motivierte Kriminalität. Da sollte man doch irgendwie wissen, aus welcher Richtung die kommt, wenn man sie hier einordnet. Ich verstehe gar nicht, wie so eine Kategorie entstehen kann, muss ich sagen. Tja, ein sehr, sehr interessantes Verhältnis. Ne? Warte, noch eine Frage dazu. Bitte. Ist es nicht auch möglich, dass da irgendwie die Zahl der Fälle sinkt, weil die Polizei weniger macht oder so? Einfach mal als Beispiel. Man muss auch da schauen, es war ein Corona-Jahr, ne? Ja. Dann sind die Leute einfach auch weniger draußen und machen natürlich auch weniger Dummheiten. Das stand tatsächlich im Verfassungsschutzbericht drin, dass der Rückgang, also dass fast alle Rückgänge in den Zahlen darauf zurückzuführen sind, dass halt weniger Veranstaltungen stattgefunden haben wegen Corona. Ja. Okay. Umso interessanter ist es, Gewaltkriminalität hat er abgenommen beim Spektrum rechts, hat zugenommen beim Spektrum links und damit gibt es offiziell in Nordrhein-Westfalen zumindest mehr linke Gewalttäter als rechte Gewalttäter. Aber die einzige richtige Bedrohung für unseren Land ist der rechten Extremismus. Ja, ausländische Ideologie hat auch zugenommen, ne, 27, also das sind so, ich weiß nicht, ob das noch weiter drunter steht, aber es sind halt so graue Wölfe und solche Sachen. Ja. Habt ihr diese Demo gestern in Frankfurt mitbekommen? Pro-russische Demo? Nee, ich habe nur gelesen, aber das ist gehört, dass es nicht verboten werden soll oder so, ne? Das tut mir auch, also muss ich sagen, gerade für die Ukrainer, die in Frankfurt sind, tut mir das in der Seele weh, dass wir sowas zulassen müssen, sozusagen. Also egal, wie man dazu steht, halt da hier rum zu paradieren und zu rufen, halt die Lügen und die vorgeschobenen Gründe von Putin zu wiederholen, finde ich schon grenzwertig, muss ich sagen. Tja, dann folgt eine Aufschlüsselung, natürlich nach bösen Muster, nur in weiblich und männlich, also alle Genderqueeren werden rausgenommen, oder die werden statistisch nicht erfasst, ich weiß es nicht. Ne, also 16% weibliche tatverdächtige PMK rechts, fast 30% weibliche tatverdächtige PMK links. Also Interessant, ja. Ausländische Ideologie, männlich 82%, weiblich 18%. Religiöse Ideologie 13% weiblich, 86% männlich. Das sind für, ja, wer ist das? Sind das die ganzen katholischen Priester oder worum geht's da? Naja. Und radikale ja, Nonnen. Dann gibt es natürlich auch noch das Personenpotenzial, ne? Entgrenzung, Radikalisierung, Virtualisierung, Linksextremismus, Islamismus und Rechtsextremismus. Islamismus ist irgendwie in der zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus. Das kann man wohl nicht irgendwie zuordnen. Was ist das jetzt? Ja. Und Personenpotenzial im Rechtsextremismus hat seit 2019 abgenommen von 4075 auf erst 3940 bis hin zu 3875. Ich weiß nicht, ob das diese Gefährder sind, die genannt werden. Ja. Während das Personenpotenzial im Linksextremismus immer schön stabil Wachstumsraten bzw. Stagnationen mittlerweile zeigt. Ne? 2570 war letztes Jahr, dieses Jahr auch. Interessant, dass es bei Links immer so runde Zahlen sind, aber gut. Und Personenpotenzial im auslandsbezogenen Extremismus, letztes Jahr glatte 5000 und dieses Jahr 5300. Auch schöne runde Zahlen. Personenpotenzial im Islamismus hat einen sehr krassen Rückgang in den letzten 10 Jahren gemacht, aber da geht es nur im Endeffekt, also wir hatten über 10.000 Gefährder im Islamismus in Nordrhein-Westfalen und heuer sind es nur noch 4.610, aber da werden halt ausländische Ideologien rausgerechnet wie Millî-Görüş und Graue Wölfe und solche Sachen. Interessant fand ich auch, dass Salafismus separat vom Islamismus gehandhabt wird. Da haben wir 3200 Salafisten. Ich meine, sind Salafisten keine Islamisten? Ja, aber Preis, du musst das verstehen. Je kleiner die Zahlen sind, umso ungefährlicher wirkt das. Und wenn man dann halt das aufteilen kann, da könnte man bei den Linken eigentlich vielleicht auch Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten. Dann hat man da auch wieder kleinere Zahlen. Ja, ich meine, das ist ja auch so der Punkt. Es gibt ja auch ausländische Ideologien, die linkslastig sind. Die sind ja nicht alle rechts. Ja, dann gibt es noch ein paar Zahlen zu Präventionsprogrammen. Das ist natürlich schön. Aussteigerprogramme. Ne? Deradikalisieren sich die Leute? Eigenrecherche 35%. Behörden, sonstiges Netzwerk 44%. Ne? Das sind so die Aussteigernetzwerke und sowas. Über die Justiz, also die Leute, die quasi merken, oh Gott, ich bin verurteilt worden, jetzt deradikalisiere ich mich mal. Ne? 18%. Andere Ausstiegshilfen 3, ja, was auch immer. Und ja, interessant, einfach nur das so zu sehen. Und dann, ja, das ist natürlich ein 381-seitiges Dokument, deswegen habe ich einfach nur nochmal geguckt, wo taucht denn hier die junge Welt auf? Die taucht auf bei extremistische Zusammenschlüsse innerhalb der Partei Die Linke. Ja, und Die Linke wird natürlich auch immer beobachtet. Und ja, hier haben wir das Ganze ist dann auf Seite 147. Ja, die haben halt die kommunistische Plattform, die sozialistische Linke, die antikapitalistische Linke und die Linksjugend Solid natürlich. Ja, und die haben halt Veröffentlichungen in der kommunistischen Plattform, in der sozialistischen Linken, in der antikapitalistischen Linken und Linksjugend, jetzt habe ich nochmal das wiederholt. Linksjugend Solid ist pressetechnisch regelmäßig Berichterstattung in der Tageszeitung Junge Welt, Webangebote und Auftritte in den sozialen Medien. Das ist die einzige Erwähnung von der jungen Welt in diesem Bericht. Vielleicht steht da ja noch ein bisschen mehr im Bundesbericht. Ja, und hier haben wir nochmal Gewaltkriminalität im Phänomenbereich. Ne, wie viel ist Gewalt? Wie viel sind andere Sachen? Hasskriminalität ist natürlich ganz wichtig. Darf nicht fehlen. Ja. Immer interessant. Ne? Reichsbürger, Selbstverwalter, ne? BRD, GmbH, immer solid. Ne? Reichsbürger solid. Und Gewaltkriminalität im Phänomenbereich PMK links sehen wir auch ähnliche Anteile wie bei rechts verteilt. Ja. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was ich noch viel mehr dazu sagen soll. Es ist im Endeffekt fast alles wie immer und nur in dem Zusammenhang mit der Jugendwelt, dass sie da gerade vor Gericht erliegen sind, fand ich es dann nochmal interessant, den Landesbericht vorzustellen. Die Zahlen für Nordrhein-Westfalen sind nicht unbedingt immer repräsentativ für ganz Deutschland. Allerdings, da es das bevölkerungsreichste Bundesland ist, hat man da immer schon ganz guten Anhaltspunkt, was hier so vor sich geht. Ja. Kommen wir zur feministischen... Israel-Hasser. Oh Gott, in welcher PMK-Statistik tauchen die denn auf? Ja, feministische Außenpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer hätte es gedacht? Wir hatten ja auch schon mal... Wir hatten ja auch schon mal auf der Webseite von denen uns das angeschaut, diesen ganzen Krempel des jetzigen Jahres, sage ich jetzt mal, den die da so verzapft haben. Da war ja alles dabei mit dekolonial und weiß der Teufel nicht was. Und Riesenüberraschung, Leute, die diesen ganzen Dekolonialismus-Kram und so weiter kauften auch irgendwelche Täter-Opfer-Geschichten über Israel. Und zwar ist das hier ein Artikel aus der Bild von einer gewissen Judith Bassert, noch nie gehört den Namen, und die hat das nämlich da gesucht und gefunden, und wie wir hier auch sehen, haben die das dann runtergenommen. Hier in diesem Statement steht: Bis vor kurzem führte das Center for Feminist Foreign Policy ein Online-Journal, in dem sehr viele externe Autor-Sternchen-Innen-Artikel zu diversen Themen in ihren eigenen Namen veröffentlichten. Dabei wurden vereinzelt Standpunkte kommuniziert, die unserer Haltung komplett entgegenstehen und die nicht die Position vom Center for Feminist Foreign Policy wiedergeben. Darauf wurden wir heute durch sehr gewissenhafte Leser hingewiesen. Das war auch sehr nachlässig. Und haben entsprechend Inhalte sofort offline genommen. Wir bedauern unser Versehen. Na, das bitte mal merken, das ist ein Versehen und wir haben das ja nicht gemerkt. Und danke, ihr aufmerksamen Leser, Sternchen innen. Maus gerutscht. Ja, und weil, wie Sie ja schon schreiben, wo war das? Online-Journal, ne? Das hat nämlich einen wissenschaftlichen Anstrich, das werden wir gleich sehen. Ich habe es nämlich nochmal rausgesucht. Das ist ja eigentlich nicht mehr vorhanden, aber ich habe hier nochmal das Webarchive hier zu Rate gezogen. Und zwar war das hier versteckt unter den Publications. Und da steht jetzt aktuell nur noch Reports und Briefings. Aber wie wir jetzt hier sehen, war das vorher Reports, Briefings und dann Disrupted und Online-Journal. Und das ist jetzt hier quasi dieses Ding Disrupted, wo ich das eine auf jeden Fall gefunden hatte, was sie auch schon schreiben, ist: The views and opinions expressed in these articles are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Center for Feminist Foreign Policy. Ja, klingt schon mal ein bisschen anders. Also es ist zwar eine Distanzierung, aber ist jetzt ein bisschen was anderes, als zu sagen, das steht ja komplett unseren Werten entgegen. Ne? Also das klingt ja so nach dem Motto, naja, es ist halt irgendwie in unserem Einflussbereich, aber nicht alles davon ist jetzt schon irgendwie unsere Beschlusslage oder so. Und zwar habe ich das hier gefunden in dieser Ausgabe über The Migration Issue. Und da gab es hier: Violent Connections and Gendered Harms, a Feminist Analysis of Israel's Asylum Regime. Und wie wir hier schon sehen, dieses Israel ist hier immer in Anführungsstriche gesetzt, sogar so merkwürdig, also meines Wissens nach ist das hier, müsste man eigentlich doppelte Anführungsstriche benutzen, um dieses Apostroph dann hier mit dem, aber ja, egal. Und das ist hier halt die ganze Zeit, das ist immer so Israel in Anführungsstriche und natürlich ist das alles böse und unterdrückerisch und so weiter und so fort. Und die beziehen sich hier ständig auf irgendwelche, also das sind hier Zitate überall da drin, weil die, ne, wie gesagt, das soll ein Journal sein. Also das soll irgendwie so einen wissenschaftlichen Publikationsstil irgendwie widerspiegeln. So nach dem Motto, ja, hier unser Zentrum für feministische Außenpolitik, ja, da haben wir hier unsere wissenschaftlichen Artikel, die Leute ja eingereicht haben, mit denen wir auf die Missstände aufmerksam machen und so weiter und so fort. Ne? Und Ja, verbinde schon das mal mit, ach, upsie, wir haben da jetzt einfach mal was veröffentlicht und, ach, ihr habt das mal gelesen, das ist ja schön, danke, dass ihr das mal gelesen habt, wo wir in unsere Überschrift schon Israel in Anführungsstriche schreiben und, ja. Danke, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt, dass das unseren Werten komplett entgegensteht, was wir in irgendeinem so Journal hier, was wir selber als Journal bezeichnen, schreiben. Und wo wir den Leuten hier, außerdem ist diese Davis 2016, ist aber nicht Angela Davis, oder? Hier die Doch, Studentin vom doch, Marcuse. doch. Hier, wenn du in der Mitte ungefähr ist in Israel in Anführungsstrichen, da steht dann Angela Davis Ach du urges us to Scheiße. explore connections. Ach du Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Ach du Scheiße, das Sache. Sagt mir jetzt nichts, Angela Davis, Ja, ist das das die ist die berühmt? Studentin von Herbert Marcuse, die Okay. hier mit dem Afro, wo es auch irgendwelche, die eine überzeugte Kommunistin ist, wo es auch Bilder gibt, wo sie in der DDR da irgendwie war, das alles total gelobt hat, mit Honecker und so. Da kommt's langsam, Ach du Scheiße, ja. das habe ich ja beim Überfliegen überhaupt gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ja, upsie! Upsie, upsie, upsie. Ja, und diese Leute kriegen Geld von unserem Außenministerium, um sich mit feministischer Außenpolitik zu beschäftigen. Und die können auch nicht mal ihre eigenen scheiß Paper lesen, Ja, ihre mit denen Webseite haben sie sie. nicht im Griff. Was machen die sonst so? Das ist ja mehr als nur ihre Webseite. Das soll ja irgend so ein Paper Achso. sein, womit sie ihre ganze Ideologie irgendwie rechtfertigen und irgendwelche Achso, Policy ja. Stöße irgendwie geben wollen. Also, so unglaublich. Ja, geil. Ja, danke, aufmerksame Leser, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Tilt. Ja. Oh ja, das ist was Schönes Neues. Habt ihr das schon mal gehört? Digitaler Vandalismus. Digitaler Vandalismus. Und was ist das? Bei Wikipedia Blödsinn reinschreiben. Ich glaube, vom Staat Digitaler aus, ne? Vandalismus. Ich fand das einfach nur lustig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine investigative Recherche hinter der Paywall versteckt. Und Golem zitiert hier raus. Ne? Ich glaube, Bam und den hat sie auch eingereicht. Ja, ich fand das Warte einfach mal, heiße. sehr lustig, wie hier ja, da, aus den Behörden IP-Adressraum heraus wurden der FAZ zufolge in den vergangenen Jahren mehr als 17.000 Bearbeitungen in der deutschen Wikipedia vorgenommen. Digitaler Vandalismus. Ne? Was ist denn zum Beispiel da passiert? In jüngerer Zeit wurde demnach versucht, den Eintrag von Vizekanzler Robert Habeck mit den strafrechtlich relevanten Vorwurf zu erweitern. Er habe sich am Corona-Bonus seiner Partei bereichert. Allerdings wurden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ende März 2022 eingestellt, da sich der Anfangsverdacht wegen Untreue nicht bewahrheitete. Vandalismus. Weiteres lustiges Beispiel. Im Artikel zum Thema Journalist habe ein Nutzer aus dem Behördennetzwerk heraus die Berufsgruppe als Enddarmbewohner der Mächtigen verunglimpft. Gott, Vandalismus. Außerdem fügte er ein, dass Journalisten auch Lohnschreiber oder Hure genannt würden. Mein Gott, das Von der ist ja Bundesbehörde aus. in was für einem Warum? Land leben wir? Das wäre doch kein Arbeitsauftrag oder was, ne? Ja, mit den aus Behördennetzen vorgenommenen Fällen von Vandalismus. Also wirklich Vandalismus? Ernsthaft? Wird das als Vandalismus geahndet? Sowie Ja, die Verstöße nennen das gegen so das bei Wiki, Urheberrecht glaube oder ich. Persönlichkeitsrechte, das eher, ne? Machen sich die Autoren unter Umständen strafbar. Also, ich glaube aber nicht wegen Vandalismus, oder? Das wäre mir wirklich neu. Und verstoßen in den meisten Fällen gegen das Dienstrecht. Demnach dürfen technische Behördeneinrichtungen nicht für private Interessen missbraucht werden. Aha, ne? Also, Mir ist ja noch nie vorgekommen, dass irgendein Beamter an seinem Computer irgendwas Privates gemacht hat. Oh Gott. Wirklich low-hanging fruit, aber ich fand es einfach witzig. Wie ist der Artikel dir aufgefallen, Mammon? Auch ähnlich? Oder hast du da noch weitere tiefgehende Gedanken zu gehabt? Nee, ich hatte mich schon gefragt, was die sich da einmischen oder so bei Wikipedia. Aber das kommt ja offensichtlich gar nicht so richtig von Staatsseite, sondern das ist von irgendwelchen Leuten, die da beim Staat aber nur arbeiten oder so. In irgendwelchen Bundesämtern. Da sah in dem Artikel aber noch eine Variante, irgendwie, glaube ich, am Ende, bei mir jedenfalls drin, wo es dann hieß, es könnte auch noch aus einem anderen Netzbereich sein oder sowas. Also irgendwie User aus dem Bereich ENBW oder so. Ich weiß nicht genau. Muss ich nochmal nachgucken. Kann ich gerne mal machen eben. Also ich fand es einfach nur lustig. Die Beispiele fand ich persönlich eher amüsant. Also gut, das mit dem Habeck ist eine politische Sache, aber das andere, Darmbewohner der Mächtigen, das ist Vandalismus, ja. Ah ja, okay. Und tempora amoris, Hasskriminalität, ne? Ja. Hasskriminalität, auch diese Dame ist davon gebeutelt. Und was man macht, wenn man von Hasskriminalität gebeutelt ist, dann geht man auf Twitter und sagt, gib mir Geld, die Leute leiden. Heute vor einem Jahr bin ich nach reiflicher Überlegung und Absprache damit in die Öffentlichkeit gegangen, dass unsere Adresse veröffentlicht, meine Familie, meine Kinder und ich bedroht wurden. Vor einem Jahr teilte ich mit, dass es eine Videobotschaft gab, in der man dazu aufrief, mich zu massakrieren. Es ist erst ein Jahr her, dass meine Kinder nach einer Nacht in Todesangst, denn für sie war das alles psychisch nicht möglich einzuordnen, ihr Zuhause verloren haben. Seit einem Jahr darf ich mich nicht mit den Kindern zusammen frei bewegen, weil die Gefahr zu groß ist, dass ich erkannt und sie mir zugeordnet werden können. Seit einem Jahr kämpfen wir darum, geschützt zu werden und werden von Staat und Behörden alleingelassen, weil es eben Nazis und nicht Clanmitglieder oder Islamisten sind, die uns bedrohen. Ich verurteile all das, was der Dame widerfahren ist. Bedrohung, Doxing, Pizzabestellungen, was auch immer, finde ich alles scheiße, ist überhaupt kein Weg, politische Kämpfe auszuführen oder gesellschaftliche Kämpfe zu lösen. Ja, aber dass dann halt gleich so ein Fass draus gemacht wird, dass sie, also wir hatten das ja schon bei der Buchmesse-Geschichte, als die Frau Kuhnke abgesagt hat, dass sie Angst um ihr Leib und Leben hat. Und auch hier wird dann suggeriert, da draußen seien praktisch also Todesschwadrone, die nur darauf warten, sie mit ihren Kindern zu sehen, um dann, was weiß ich auch immer, zu tun. Das halte ich doch für eine ziemlich harte Dramatisierung der Situation. Und klar, man kann sich von solchen Ängsten nicht freimachen, aber wenn du solche Ängste hast, dann ist das auch bis zu einem gewissen Punkt dein Ding. Ich habe Höhenangst, aber ja, dann muss ich halt auf den Eiffelturm verzichten. Ja, sie wird das irgendwie bei der Polizei schon oder was, sie haben mir doch gesagt, sie soll dann ein bisschen weniger mal twittern oder so, ne? Ich glaube. Glaubst du das, dass sie das? Ich meine, es war so. Ja, sie hat sich so beschrieben, glaube ich. Und ich glaube, meine, die Polizei macht das auch teilweise so, ja, wieso nicht? Oder ein bisschen weniger. Seit einem Jahr müssen meine Kinder mit dem Wissen leben, dass ihre Mama bedroht wird, weil sie für das einsteht, woran sie glaubt, eine Gleichstellung aller Mitglieder unserer Gesellschaft. Dieses Jahr hat meine Familie und mich unendlich viel Kraft gekostet und wir leiden immer noch an den Folgen, die all das für uns hat. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt und ob ich es wieder so machen würde, mich derart exponieren und damit unser aller Leben zu gefährden oder auch nur zu beeinträchtigen. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich aber auch nicht, weil es dafür auch zu spät ist. Es gibt etwas, woran ich mich jedoch festhalten kann, was mich stolz macht und aus dieser Not geboren wurde. Mein Fund, der mittlerweile viele Betroffene in einer ähnlichen Situation geholfen hat, darunter sogar prominente Fälle von PolitikerInnen bis zu AktivistInnen, die dank SheRose in dieser prekären Situation unkompliziertere Hilfe erhalten haben. Okay. Prominente, also prominente Politiker brauchen Geld. Wie heißen die Shiros? Oft aus einem Fund. Ja, das hatten wir doch schon mal, das mit diesen Shiros. Oh, das ist ja von der Amadeo Antonio Stiftung, ja, ja. Dieses Ding, was sie für sie aufgelegt haben. Warum nennt mich das jetzt an einen schlechten Pornotitel? Ja, und sie sagt das so schön, sie ist in Gefahr, weil sie einsteht für das, was sie glaubt und das einfach sagt. Aber das ist Unsinn. Erstmal ist sie halt nicht so in Gefahr, wie sie es herbeifantasiert, meiner Meinung nach. Und zweitens mal wird sie nicht deswegen kritisiert und angegriffen, weil sie ihre Meinung sagt, sondern wie sie die sagt und wie beleidigend sie die einfach auch sagt und wie sie halt all die Fehler, die sie einem Rassisten vorwerfen würde, halt auch macht. Ich glaube, das ist das Problem, diese Heuchelei, sich für was Besseres halten. Das ist das, was die Leute aggressiv macht. Wie gesagt, ich halte das nicht gut, heiße das nicht gut, sie zu beleidigen oder irgendwas, auch nur sie irgendwie anzuschreiben und ihr was Hässliches zu sagen, ist Unsinn im Endeffekt. Man muss diese Leute sachlich bekämpfen, weil sonst können die einen immer wieder auf diese Heuli-Heuli-Schiene runterziehen. Das Schlimmste, was du den Leuten antun kannst, ist sie zu ignorieren. Ja, ignorieren würde ich sie nicht. Wenn sie alle ignorieren, dann ist es die Hölle für die. Natürlich können sie so auch auf ihre Aufmerksamkeit kriegen, aber wenn dann niemand sich darauf einlassen würde, ja, dann würde es auch aufhören einfach. Das würde aber voraussetzen, dass die wirklich alles, was sie sagen, wirklich meinen und nicht irgendwelche anderen politischen oder finanziellen Ziele mit diesen Äußerungen verfolgen. Deswegen meine ich auch, ignorieren ist keine Möglichkeit. Sachliche Kritik ist immer gut. Aber man kann so sachlich kritisieren, wie man will. Wird immer ein paar Leute geben, die einfach nur persönlich beleidigen. Und nur diese Leute werden dann quasi als Beispiel immer wieder herausgepickt worden. Ja, und wenn ja keiner, niemand... Wenn keiner selber sachliche Kritik an seiner Person in die Öffentlichkeit tragen, sondern immer sagen, ach, jeder, der was gegen mich hat, ist ein Idiot. Guck mal, hier, die haben mich als MILF bezeichnet oder so. Der JM im Chat hat gerade eine gute Idee. Elon könnte als Experiment auf Twitter einfach mal alle Blue Checksmarks für einen Monat sperren. Das fände ich gut. Ja, und dann kommt halt noch eine Werbeanzeige für diesen Fund, Shiro's Fund, Amadeo Antonio Stiftung. Und dann kommt noch mal so 4 oder 5 Artikel Best of Quattromilf in der Presse. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ist im Endeffekt ein ganzseitiger Werbeblock, der alles hat, ja, emotionaler Pitch, heuli, heuli, bitte, bitte gebt mir Geld, ist Rassismus als Geschäft, Antirassismus als Geschäftsmodell, würde ich da sagen, wenn ich nicht wüsste, dass das natürlich falsch ist. Ja, kommen wir zum ersten Thema, was viele Leute ja diese Woche sehr stark bewegt hat. Ich hatte jetzt nichts aus dem Bundestag dazu eingereicht, weil, ich weiß nicht, ich fand das alles nicht so interessant. Es ist auch alles... Ja, das ist alles schon sich mal so durchgekaut. Ganz, ne, aber habe ich den Eindruck, weil viele Leute haben gesagt, der Kubicki hätte sich irgendwie mit seiner Meinung durchgesetzt und alle überzeugt, aber so habe ich das jetzt nicht gefunden, seinen ja, Antrag. Ja, so war es noch nicht, gesehen, also... Ich kann euch halt anbieten, den Kubicki mal anzugucken, auf jeden Fall, weil beim letzten Mal war er ja nicht da. Das würde ich jetzt halt nochmal vorschlagen, aber könnte er. Die Rede vom Kubicki wurde angeblich live zensiert von YouTube. Also, das hier ist die Seite vom Bundestag, da wird sie nicht zensiert. Toi, toi, toi. Was haben die bei dem eine Einblendung gemacht? Irgendwie, bitte informieren Sie sich. Fehlinformation. Ausblendung, glaube ich. Oder so? Ausblendung, glaube ich. Abbruch. Okay. Ja, vielleicht machen wir dann erst den Bundestag und dann den Rechts. Mach deine Kubicki ruhig an. Also ich meine, dann gehen wir das Risiko halt auch ein, meine Güte. Ist Wolfgang Kubicki für die Gruppe Kubicki und andere. Gruppe Kubicki und andere. Ja. Ja, das war ja so, dass die ja da Gruppenanträge gestellt hatten. Na, also das war ja nicht eine einzelne Fraktion, obwohl die CDU und die AfD haben ja einen Fraktionsantrag gestellt, aber es gab ja auch diese Gruppenanträge und die Ampelparteien haben sich dann halt hinter diesen Gruppen dann versammelt und so kam das ja auch dazu, dass manche Leute von den Grünen halt auch diesen Kubicki und andere unterstützt haben. Ursprünglich gab es ja auch noch diesen Impfpflicht ab 18, ich weiß nicht mehr, welche Gruppen das waren, aber die haben ja dann quasi ihren Kram ruhen lassen jetzt letzte Woche irgendwie und haben sich dann mit den Impfpflicht ab 50 Leuten zusammengetan und eine Impfpflicht ab 60 daraus gemacht. Und jetzt gab es also quasi diese Impfpflicht ab 60, dass Kubicki und andere, also quasi keine Impfpflicht, diesen CDU-Antrag, der glaube ich irgendwie, wir machen ein Impfregister und gucken dann irgendwie im Herbst mal, ob wir das brauchen oder so war. Und dieser AfD-Antrag, wo ich ehrlich gesagt mich gar nicht weiter damit beschäftigt habe, weil er ja eh chancenlos ist. Ich nehme mal an, keine Impfpflicht und was weiß ich. Diese Sachen auf jeden Fall. Ne? Und das waren halt die Sachen. Deswegen heißt das Ding Kubicki und andere, weil ja, er da halt dran beteiligt war und das andere Ding hieß irgendwie Behrens und noch irgendwas und andere. Ja, und jetzt wirklich zu sagen, dass die Impfpflicht abgelehnt sein würde und dass deswegen, das ist einfach auch eine Fehldarstellung, weil es sind alle Anträge abgelehnt worden. So, das heißt, es können ja auch wieder neue Anträge eingebracht werden für eine Impfpflicht und denen kann dann zugestimmt werden. Es ist ja kein Antrag, Impfpflicht ist vom Tisch und die hat eine Mehrheit bekommen. So haben das viele Leute verstanden in der Kommunikation. Nein, das ist nicht das, was passiert ist. Ja, was noch ganz Aber der interessant ist, Scholz, was noch ganz der interessant ist zu dem Punkt mit diesem Kompromiss, dass sie die ab 18 Impfpflicht dann zu dieser ab 60 Impfpflicht gemacht haben. Einige Redner haben darauf hingewiesen, dass man diese ab 60 Impfpflicht ja dann auch ganz schnell nochmal mit einem einfachen Beschluss in eine ab 18 Impfpflicht transformieren könnte, wenn man das braucht. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Aber was nicht durchgekommen ist, fand ich auch nur ganz Da gibt es schon noch bemerkenswert. Möglichkeiten, das glaube ich aber auch, Wie ja. wunderbar. Ja, das ist ja jetzt keine Möglichkeit, weil sie das ja jetzt nicht verabschiedet haben. Aber es ist Ja, halt aber lustig, Neuauflage ist immer möglich, dass ne? es so als Kompromiss dargestellt wird, obwohl man einfach dann nur die Zahl ändert und der Rest ist dann dasselbe und läuft es aufs Gleiche dann hinaus. Ne? Also, aber man erzählt den Leuten dann irgendwie, nee, nee, nee, das hat schon alles Hand und Fuß und so, was wir hier machen. Das ist nicht einfach nach unserem Gutdünken. Der Also. Scholz hat allerdings gesagt, dass das da keine Vorstöße mehr geben soll, sondern dass das Thema damit vom Tisch ist. Was man einem deutschen Kanzler glauben kann, ist natürlich eine ganz andere. Naja, er kann das ja im Endeffekt ja selber bestimmen. Das ist ja diese wunderbare Richtlinienkompetenz, ne? Also er ist ja quasi das letzte Wort bei vielen Sachen. Also zumindest was die Nichtbefassung mit irgendwas angeht, ist das, glaube ich, schwierig. Da müssten sie eben schon alle von der Fahne springen, quasi. Aber ansonsten, also ich erinnere auch, Frau Merkel hat ja auch irgendwann mal das Thema Sexualstrafrechtsreform begraben, solange bis es dann irgendwie nach Kölner Silvesternacht nicht mehr ging. Na, das ist ja durchaus üblich mit dieser wunderbaren Richtlinienkompetenz, die unsere Bundeskanzler besitzen. Da können die das halt machen. Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Ja. Na gut. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich schwer, nach einem solchen Debattenbeitrag darauf nicht einzugehen, aber die Zeit erlaubt es mir leider nicht. Denn ich bin auf 3 Minuten begrenzt. Wir können das an anderer Stelle machen. Ich kann gut nachvollziehen, Herr Kollege Sorge, ich kann gut nachvollziehen, dass Emotionen bei diesem Thema hochgehen. Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass im Eifer des Gefechts nicht Argumente benutzt werden, die weniger auf Evidenz zurückzuführen sind, als auf den unbedingten Willen, die eigene Position durchzusetzen. Abseits von politischen Bewertungsfragen müssen wir im parlamentarischen Prozess dafür sorgen, falsche Begründungen als solche zu identifizieren und als Argumente aus der Debatte herauszunehmen. Und deshalb sollten wir mit Blick auf die Anhörung im Gesundheitsausschuss folgende Punkte festhalten. Eine Herdenimmunität wird durch die Impfung nicht erreicht. Eine deutlich gefährlichere Virusvariante im kommenden Herbst ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Ungeimpfte sind nicht schuld daran, dass sich andere Menschen infizieren. Wir hatten keine Überlastung des Gesundheitssystems und werden voraussichtlich auch keine bekommen. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit einem nur bedingt zugelassenen Impfstoff ist verfassungsrechtlich ohnehin ein Problem. Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Wenn wir uns auf diese Punkte verständigen können, darf es aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Impfpflicht geben. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen. Dieses Haus hat eine Vorbildfunktion für die Debattenkultur in unserem Land. Deshalb darf es nicht darum gehen, am Ende einer Abstimmung als vermeintliche Sieger oder Verlierer dazustehen. Es muss uns darum gehen, am Ende die rechtlich und gesundheitspolitisch beste sowie die gesellschaftlich verträglichste Lösung gefunden zu haben. Und hier können die Menschen erwarten, dass neue Erkenntnisse auch zu einer Revision der alten Positionen führen. Wenn die Delta-Variante viel in diesem Hause zum Umdenken in Sachen Impfpflicht gebracht hat, dann muss das Auftreten der milderen Omikron-Variante konsequenterweise ebenfalls zu einem Umdenken führen. Die Menschen können nachvollziehen, dass bei einer Verschärfung der Situation auch schärfere politische Maßnahmen gefordert werden. Wenn diese schärferen Maßnahmen aber auch gefordert werden, obwohl die Situation sich entspannt hat, dann stellt sich die Frage, ob es wirklich noch um eine sachgerechte politische Lösung oder eher darum geht, die politische Deutungshoheit zu behalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ethikrat, auf den Sie ja so viel immer wieder berufen, und ich empfehle, die 161 Seiten des Ethikrats mal zu lesen. Der Ethikrat hat in dieser Woche eine bemerkenswerte Stellungnahme zur vergangenen und künftigen Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie abgegeben. Er formulierte unter anderem, und ich zitiere: Wenn die von einer pandemisch auftretenden Infektionskrankheit ausgehenden gesundheitlichen Risiken durch Impfungen, Medikation, Immunisierung durch vorausgegangene Infektionen oder auch infolge der Verbreitung neuer Virusvarianten mit höherer Infektiosität, aber geringerer Pathogenität unterhalb dessen liegen, was die Gesellschaft im Hinblick auf andere Viruserkrankungen hinzunehmen bereit ist, lassen sich schwerwiegende Freiheitseingriffe nicht mehr rechtfertigen. Zitat Ende. Deshalb, Frau Präsidentin, mein letzter Satz. Deshalb ist eine allgemeine Impfpflicht, ob ab 18 oder 60, weder rechtlich noch gesellschaftspolitisch zu rechtfertigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, lass mich raten, er ist der Leiter im Kindergarten, oder? Ja, vernünftige Rede. Also, als wäre er der einzige Erwachsene in dem ganzen Laden da. Ne? Mann, Mann. Ja, also es gab natürlich noch ganz viele Reden für diese Gruppe. Ne? Diese Sachen wiederholen sich ja auch immer wieder. Ich wollte ihn jetzt nur noch mal abspielen, weil er ja beim letzten Mal krank war. Und direkt darauf folgte dann der andere FDP-Politiker, der von der Behrens und so weiter Gruppe hier, der Arzt, wie heißt er? Ullmann, Andrew Ullmann heißt er, glaube ich. Und der hat ihn auch so ein bisschen widersprochen. Das war auch ganz bemerkenswert, aber wie man sieht, das war halt wieder, ging stundenlang da. Jo. Alle möglichen Leute. Oh Mann. Die Hasselmann. Ja. Genau. Da war der Ullmann. Gute Reden noch. Genau, da war der Ullmann, ja. Ja, ich habe auch zwischendrin mal weggeschaltet. Was ich mir auch die Woche nicht angeguckt habe, war, es gab auch noch so eine Aussprache zum Gleichstellungsbericht. Das habe ich mir angeguckt. Und okay. Dazu kann ich in einem Satz sagen, es ist immer das Gleiche. Ja, die haben jedes Jahr dieselben, Beschwerden, die haben jedes Jahr dieselben Ursachen, die haben jedes Jahr dieselben Probleme, Kostenbedarf und ja, ich kann das weg, ne, weil ja auch nicht evaluiert wird, ob das jetzt mal funktioniert oder nicht. Also das hat offensichtlich auch keiner der positiven Effekt oder so. Nichts. Kann weg. Ja, gut. Gutes Fazit, ja. Ja. Jetzt hatte ich hier noch mal einen kleinen Einschub, nämlich von der Heute-Show hier. Oh. Weil es war nämlich ganz schöner Meltdown auf jeden Fall, der da gefahren wurde von allen möglichen Leuten, dass das ja mit der Impfpflicht ganz furchtbar wäre, dass die jetzt nicht gekommen ist, also aus dem linken Lager halt fast ausschließlich. Ich glaube, es haben auch 2-3 CDU-Abgeordnete irgendwie dafür gestimmt. Es war eine namentliche Abstimmung. Aber nicht wirklich signifikant. Keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht. Oh mein Gott, die Verantwortung. Ja, genau. Die ZDF-Heute-Show schreibt hier: keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht. Die Verantwortung rund um Corona liegt jetzt nur noch bei den Bürgern. Was Schlimmes. Oh ne? Mein Gott, weil die Politik sie nicht mehr tragen wollte. Oh, die Politik wollte sich nicht verantworten, indem sie Leute zwingt, etwas zu tun. Ja, es wird ja konsequent irgendwie der verdreht bei denen. Da hieß es dann zum Beispiel, dann kommt es natürlich wieder zu Einschränkungen oder so. Nee, Einschränkungen sind nicht natürlich. Ja, das haben sie auch alle irgendwie gesagt, ja. Lauterbach und so. Ja, wir brauchen das ja jetzt, damit wir nicht im Herbst wieder in der gleichen Lage sind. Dann sind wir dann wieder in der gleichen Lage und da können wir nichts gegen unternehmen, wenn wir dann wieder in der gleichen Lage sind. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns vorzubereiten und dann Dann gehen wir unvorbereitet in den Herbst, wo ich mir die ganze Zeit nur gedacht habe, ey, wir haben jetzt Medikamente gegen den Kram. Ihr habt keine Ahnung, welche Variante da kommt. Ihr habt gar keinen Impfstoff jetzt gegen irgendeine Variante, die da kommt. Du musst ja erst dann noch entwickeln oder weiß ich nicht was. Ja, diese ganze Scheiße, aber das ist vollkommen. Der Herbst. Ich meine, das Omikron-Ding war doch jetzt eigentlich auch richtig ansteckend. Wir brauchen wieder Lockdowns. Wir brauchen wieder Lockdowns. Das ging ja sowieso nicht rum, aber Omikron war jetzt eigentlich auch richtig ansteckend, sodass man auch davon ausgehen müsste, dass mindestens 50% der Bevölkerung schon mal irgendwie den Kontakt hatten oder so. Ja, ganz heftig. Ja. Also, es ist jetzt fast alle haben es jetzt irgendwie bekommen. Also, diese Woche war Twitter auch wieder voll mit: Ja, 2 Jahre lang habe ich es nicht erwischt. Jetzt ist es soweit. Und auch von den Abgeordneten, da waren halt auch wieder ganz viele, die da jetzt nicht dran teilnehmen konnten, weil es sie jetzt erwischt hat und so. Ne? Also. Und das ist halt, es gibt Hashtag Eigenverantwortung, ha? Es gibt einfach überhaupt, mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum man diese Impfpflicht braucht. Wirklich keiner. Und ich erinnere mich da auch noch an Herrn Lauterbach von einem Jahr oder so, wo er dann meinte, ja, Impfpflicht, nee, brauchen wir ja nicht, weil wenn das ein guter Impfstoff ist, dann nehmen die Leute den ja auch. Und wenn es ein schlechter ist, dann braucht man ja auch keine Pflicht dafür. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist daraus geworden? Daraus ist jetzt geworden, oh mein Gott, wir brauchen unbedingt diese Pflicht, weil ansonsten werden wir alle sterben. Ja, man hat den Eindruck, die sind ja überarbeitet worden in der Zeit oder so, ne? Das sind nämlich die Lobbyisten geknetet. Ja, ja gut, ich meine, der Impfstoff ist so oder so bestellt. Also das Geld ist schon in Größenordnung, ne, wo man nur staunen kann, oder? Bei der Bestellung dieser Impfstoffe. Also 800 Millionen oder so Stück, also 10 Stück für jeden oder irgendwie, weiß ich nicht, so 8 oder 10, ich weiß nicht genau. Ja, weiß ich nicht wofür, ne? Ja, ja, aber ein paar wichtige Argumente waren da, was ich gut fand, was der Kubicki auch gesagt hat, weil das in der Diskussion ja total untergegangen ist, dass die Impfstoffe ja immer nur noch unter Notfallzulassung laufen. Aber hey, Details, ne? Ja, anderes Detail ist auch, dass die im Infektionsschutzgesetz ja auch noch eine Möglichkeit drin ist, da eine Impfpflicht einzuführen oder so. Das ist ja auch schon verankert sozusagen, dass man da solche Maßnahmen durchführen kann und entscheiden kann einfach. Ich weiß nicht, wie schwer das dann ist im Endeffekt, wenn es dann mal soweit ist. Ob sie das dann wieder für den Parlament bringen müssen. Also das müsste sie jetzt nochmal genauer erklären. Ansonsten, also das ist jetzt ein komischer Einwurf. Also ja, kann ich nochmal raussuchen, ja. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal nochmal zu den juristischen Sachen, weil es gibt einfach gewisse Grundregeln in einem Rechtsstaat, nach denen man sich richten muss. Das ist ja auch immer das Pferd, worauf ich drum rumgeritten bin. Einerseits, jeder darf sich selber schützen, jeder ist selbst dafür verantwortlich und bitte Leute, schützt euch, wenn ihr das machen wollt. Ne? Jedem seine eigene Entscheidung. Und generell ist es halt auch rechtlich gesehen so. Die eigene Gesundheit muss im freiheitlichen Rechtsstaat jedermanns eigene Verantwortung sein, selbst wenn es den Tod bedeutet. Punkt. Nur wenn die Selbstgefährdung zugleich Dritte gefährdet, lässt sich über Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit und anderer Grundrechte diskutieren. Punkt. Ja, auch das Robert-Koch-Institut hält fest, dass es unbekannt ist, inwieweit die Impfung gegen Omikron-Infektionen schützt. Die alten Verschwurbelungstheoretiker. Ne? Es muss davon ausgegangen werden, dass sich auch geboosterte Menschen noch infizieren und dabei auch Viren ausscheiden können, so die Experten des Robert-Koch-Instituts, die alten Verschwurbelungstheoretiker. Die geringere Gefährlichkeit führt auch dazu, dass dem zweiten verfassungsrechtlichen Argument für die Impfpflicht der Boden entzogen wurde, die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems. Haben wir nicht gesehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass das Gesundheitssystem nicht generell überlastet ist, wo ich sagen würde, ja, aber das hat andere Gründe. Ne? Siehe Lauterbach mit seiner Gesundheitsökonomie, ne? Aber anderes Thema. Und die Lage ist einfach zu eindeutig, es gibt zu viel Ungewissheit. Ne? Andere Argumente wie, außerdem wäre die allgemeine Impfpflicht schlicht nicht geeignet, das angestrebte Ziel der Impfung zu erreichen. Nur 2% der Ungeimpften würden nach einer Umfrage eine Impfpflicht Folge leisten. Also ist es auch ein Instrument, was nicht den gewünschten Effekt erzielen würde. Unabhängig von den Folgen der Impfung stellt die Impfpflicht an sich einen schweren Grundrechtseingriff dar. einen schweren Grundrechtseingriff. Das heißt, der muss gewichtige Gründe haben. Diese gewichtigen Gründe gibt es nicht mehr. Auch wer die aktuellen Bedenken der Impfgegner nicht teilt, möge sich fragen, wie er oder sie es etwa in einer anderen politischen Situation fände, wenn der Staat zum Gemeinwohl einen körperlichen Eingriff verlangt. Das, so ist es nun mal mit den Rechten. Ne? Wenn man einmal ein festgesetzt hat, dass es möglich ist, dann ist es nicht nur für eine Variante möglich oder für eine Sache, sondern wenn das Recht einmal aufgeweicht wurde, dann ist es aufgeweicht für alle anderen Bereiche. Für einen derartigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht müssen sehr gewichtige Gründe bestehen. Diese liegen nicht vor. Aktuell. So, und das ist die rechtliche Einschätzung, rein rechtlich. Ne? Gesellschaftspolitisch ist halt eine ganz andere Sache und das ist halt das Primat der Politik. Die kann halt sagen, aus gesellschaftspolitischen Gründen verändern wir das Rechtssystem, das Rechtsgefüge, wenn es gerechtfertigt ist. Das hat sich jetzt in der politischen Diskussion nicht durchgesetzt. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt mein persönlicher Kommentar, es ist auch nicht so, dass es konkret abgelehnt wurde, dass gesagt wurde, das Thema ist jetzt vom Tisch, ist kein rechtsverbindlicher Schritt gewesen, es ist nicht beschlossen worden mit einer Mehrheit, dass das Thema vom Tisch ist, ne, Richtlinienkompetenz ist gerade schon genannt worden und ich persönlich bin einfach mal gespannt, wie sich die Diskussion nicht im Herbst entwickelt, sondern wie sich die Diskussion nach der NRW-Wahl entwickelt. Aber mal gucken, vielleicht bin ich einfach nur zu zynisch, aber ich habe halt schon viel zu oft in der Politik erlebt, dass bestimmte politische Themen verzögert wurden, weil halt wichtige Landtagswahlen anstanden. Bin ich einfach mal gespannt. Vielleicht denke ich da wirklich zu zynisch, aber ist einfach nur so ein Bauchgefühl, dass das Thema noch nicht komplett vom Tisch ist. Ich glaube, da wird noch mal drüber diskutiert werden. Ja, und ich hoffe, dass sich dann auch wieder die normalen Argumente durchsetzen. Ne? Ich meine, jeder ist für sich selber verantwortlich. So ist das bei uns. Ja, es gibt ja auch viele andere Krankheiten, viele andere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wo halt gesagt wird, okay, der Bürger darf das selber entscheiden. Ich will da jetzt nicht irgendwelche Beispiele nehmen, weil jedes Beispiel wäre ein queres Beispiel, aber wir haben halt ein soziales Gesundheitssystem auch, wo die Krankenkassen für andere Krankheiten zahlen, die aufgrund von Lebenswandel der einzelnen Personen und individuellen Entscheidungen zustande gekommen sind, irgendwelche Krankheiten. Wie gesagt, ich will da jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil es gibt nur schiefe Beispiele. Deswegen ist es ja ein Grundprinzip, es gilt für alles. Ja. Ja, schauen wir mal, was ist in 2 Monaten, wie die Diskussion dann läuft. Apropos, wie die Diskussion dann läuft. Mit oder ohne Karl Lauterbach. Jetzt haben wir die Big Hangar-Mee, nicht mehr Mini-Mee. We love Eigenverantwortung. Das ist bestimmt ironisch gemeint, oder? Ja, total. Natürlich. Welche Körperverletzung wiegt schwerer? Eine Corona-Infektion mit möglichen Langzeitfolgen spreaden oder eine beherzte Faust ins maskenlose Gesicht der aufdringlichen Person neben mir? Ja, zweiteres wiegt schwerer. Danke. Natürlich wiegt zweiteres. That's all, folks. Okay, das ist Artikel. Ja, er hat jetzt geholfen, länger wie wir. Das ist zwar ein bisschen für dich. Ja, okay, sag mal. Ja, warum musst du immer gleich an Gewalt denken, Hengame? Das macht mir Angst. Ich mag Leute nicht, die immer erst eine Lösung suchen mit Gewalt. Aber naja, gut. Ich hatte neulich Corona, dann 3-fache Impfung, war der Verlauf mild. Aber ich würde es nicht nochmal durchmachen wollen. Bisher trage ich keine Folgen davon. Die Regierung will über Eigenverantwortung reden. Wo wurde an die Eigenverantwortung appelliert, als vor 10 Jahren der rezeptfreie Zugang zur Pille danach als bedenklich galt, weil Leute sich das Medikament sonst wie Smarties reinpfeifen würden? Was hat das bitte mit der Regierung zu tun? Das war eine Einzelmeinung von einer Person. Das war nicht die Meinung der Regierung. dass sich die Leute das wie Smarties reinpfeifen. Aber man kann das immer schön vermischen, dann klingt es dramatischer. Ne? Hengame, so geht Journalismus. Wo ist die Eigenverantwortung heute, wenn es um Abtreibungen geht? Ja, nach einem Beratungsgespräch darfst du abtreiben, wenn du im Bereich bist, der gesetzlich dafür vorgesehen ist. Soweit geht deine Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung für dich ist, zu überlegen, möchte ich das Kind haben oder nicht? Das ist deine Eigenverantwortung. Wüsste nicht, wo da jetzt was fehlt. Oder bei Hormontherapien und Namensänderungen. Ist es nicht auch Eigenverantwortung, ob und welche Drogen eine Person konsumiert und wie viele sie mit sich herumträgt? Weshalb nicht alle Grenzen öffnen und Leute selbst entscheiden lassen, wo sie leben wollen? Wozu überhaupt den Body Mass Index als Zugangsbedingung für irgendwas setzen? Sollte es in Zeiten der Inflation überhaupt noch klauen und nicht improvisierte Umverteilung heißen? Warum eine Wehrpflicht diskutieren, wenn die Regierung Wert auf Eigenverantwortung legt? Überhaupt ist die Abschaffung von Polizei und Knästen nicht überfällig? Wie schön, wenn man von Hundertsten ins Tausendste, beziehungsweise in dem Fall eher von Tausendsten ins Hundertste kommt und gleich die gesamte Zivilisation aus dem Fenster werfen will, nur weil die Leute nicht mehr gezwungen sind, in der Gegenwart dieser Person eine Maske zu tragen. Mhm. Na ja, gut, kann man machen. Kann man vor allen Dingen lauter Leute da frei rumlaufen lassen, die wirklich keine Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Also... Und nicht nur durch ihre Atmung. Es gibt viele Bereiche, in denen Eigenverantwortung sinnvoll ist. Eine Pandemie, in der Maus 2 Jahre lang vergeblich nach Solidarität und ArbeitnehmerInnenrechten gesucht hat, gehört nicht dazu. Wenn der Controlletti-Staat plötzlich auf antiautoritär macht, sollten wir stutzig werden. Denn es ging nie um Freiheit, sondern immer nur um Profite. Ja, und wenn die Maskenleute dann keine Masken mehr verkaufen, dann ist aber auch falsch. Ich verstehe nicht, Hänger mehr. Ich verstehe nicht. Es tut mir schrecklich leid, aber ich kann dir intellektuell nicht folgen. Oder vielleicht will ich das auch einfach nicht. Hänger mehr, meine Damen und Herren. Okay. Ja, und die Anna Schneider hat hier auch einen Artikel geschrieben, den ich nicht gelesen habe, weil das ein Weltplus-Artikel ist. Ein also Unterschied ist, wie Tag und Nacht. 2 Artikel. Zack, zack. Ja. Und das ist hier Rollercoaster. Halt euch gut fest. Jetzt nehmen wir richtig Fahrt auf. Dieser Artikel hier hat aber dazu geführt, dass es eine riesen Aufregung natürlich wieder gab, wegen der Überschrift alleine, die da heißt, das Wir darf nie über dem Ich stehen. Und dreimal dürft ihr raten, was die Menschen aus dieser Aussage, das Wir darf nie über dem Ich stehen, gemacht haben. Faschismus! Korrekt. Erster Versuch direkt Treffer in Schwarze, genau. Das sei ja irgendwie reaktionär. Und rechts und so, das Wir darf nie über dem Weg stehen. Ja. Verfassungsgemäß oder so. Ja. Ja, und vor allen Dingen, das ist so ziemlich das Gegenteil. Wenn sich die Leute da früher dran gehalten hätten, da hätten wir diese ganzen totalitären Systeme überhaupt nicht gehabt. Also das ist ja deren Grundannahme, dass das Wir wichtiger ist als das Ich. Also, und zwar nicht nur irgendwie in bestimmten Gesichtspunkten irgendwann mal nach Abwägung oder so, sondern prinzipiell, ja. Ne? Also in allen Belangen und Bedarfen steht das Wir über dem Ich in solchen Systemen. Und ja, also das sollte eigentlich offensichtlich sein, dass das nicht dahin führt und auch in keinster Weise damit irgendwie zu tun hat, sondern die Gegenthese dazu ist. Aber es gibt wirklich jede Menge Leute, bei Twitter zumindest, hoffentlich nicht in der wirklichen Welt, die sowas echt sehen, dass wir doch nie über dem Ich stehen und sich denken, ja, reaktionär, rechts. Faschismus. Ja, was ja auch irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil wie auch gerade eben jemand im Chat gesagt hat, nämlich der Ned Aronnax, Faschismus ist jetzt nicht gerade für Individualrechte bekannt oder dass irgendwie da das ich über dem Wir stehen würde. Es sei denn, es geht um das Ich der Macht habe, das steht aber in jedem System über dem Wir. Es ist völlig egal, ob Demokratie, Faschismus, Kommunismus, Monarchie. Puh. Aber ich hatte eine Montage gesehen von dem Dings halt mit einem Bild von Spock aus Star Trek 2. Ja, du meinst the needs of the many outweigh the needs of the few, ja. Genau. Wobei ja eigentlich ja die weiteren das weitere, was in der Geschichte passiert, ja, das dann wieder konterkariert. Ja, und halt natürlich auch die Tatsache, dass Spocks Opfer ein freiwilliges Opfer ist. Und sie hier davon spricht, dass halt nicht der Einzelne dem Kollektiv geopfert werden darf. Also man hat ja nicht gesagt, Spock, du gehst da jetzt rein und reparierst das von Hand, auch wenn du dabei stirbst, sondern er hat gesagt, ich tue das jetzt, weil ich möchte die vielen schützen. Und ich sehe meine persönliche Existenz nicht als so wichtig an, dass andere dafür sterben müssen. Das ist ein ganz anderer Punkt, als den die Frau Schneider aufmacht. Aber gut, Hauptsache mal irgendwie... Ja, Äpfel mit und Birnen verglichen. Hier haben wir eine Studie aus Finnland. Noch nicht peer-reviewed, deshalb mit Vorsicht zu genießen. Da war es so, dass die Regierung eine Maskenpflicht nicht angeordnet, sondern empfohlen hat für die Schulen. Und so sind finnische Wissenschaftler in der Lage gewesen, die Werte aus Helsinki und Turku zu vergleichen. Man kann sich da auch ein PDF aufmachen auf der Seite, wenn einen das interessiert. Da sind dann auch Graphen dazu drin. Aber im Endeffekt kann man sagen, der Unterschied zwischen Kindern, die Maske getragen haben und die keine Maske getragen haben, und man hat als Kontrollgruppe auch noch um die 40 Jahre alte Menschen genommen, um zu sagen, okay, wir haben hier eine Kontrollgruppe, die ähnlich in der Struktur ist wie bei den Eltern von Kindern in diesem Alter. Und auch da sind die Zahlen jetzt nicht durch die Maskenlosigkeit, weil die Kinder halt maskenlos in der Schule gesessen haben, haben die nicht in signifikant großer Menge ihre Eltern mehr angesteckt. Ja, also lässt einen, wie auch diese Studie aus Spanien, ein wenig am Sinn der Maskengeschichte zweifeln. Und auch da möchte ich nochmal auf diesen Kritiker eingehen, der unter dem vorletzten Stream oder so, in dem Stream habe ich gesagt, mich ficht das nicht an, wenn ich zum Einkaufen eine Maske trage. Das mache ich aber halt auch nicht, weil ich irgendwie daran glaube oder so, sondern weil ich, das ist eher psychologisch, wenn so viele Leute mir momentan noch eine Maske tragen, dann will ich da auch eigentlich niemandem auf die Füße treten und deswegen trage ich die. Es ist nicht so, dass ich da vorauseilenden Gehorsam leisten will oder so, sondern ich bin einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ja, aber wie gesagt, die Studie kommt dann in die Quellen, und wenn ihr euch das PDF ansehen wollt, um dann mit eurem Onkel auf der nächsten Familienfeier zu streiten, der wahlweise Reichsbürger oder Querdenker oder ein Freund von Hengame ist. Ja, aus Finnland. Ja, Corona ist in China ein großes Thema. Jetzt nicht, weil da die Leute auf der Straße umkippen, wie wir es ganz am Anfang in manchen Videos suggeriert bekommen haben, wenn ihr euch noch zurückdenkt, 2,5 Jahre war das her, ne? Sondern weil die chinesische Regierung einfach sagt, hier, wir fahren eine Zero-Covid-Policy. Das heißt, sobald es einen Fall gibt, gibt es einen kompletten Lockdown, bis halt es keine Fälle mehr gibt. So, kann man sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Wirtschaftlich gesehen ist es natürlich eine absolute Katastrophe, weil das von Tag zu Tag neu entschieden wird und einfach gesagt wird, beispielsweise jetzt in der Region Shanghai, wo sehr viele deutsche Firmen produzieren lassen, Vorfertigung machen, aber auch fertige Waren produzieren. Da war angekündigt worden, ein paar Tage gibt es einen konkreten Lockdown, aber wegen der Zero-Covid-Policy, solange da ein Fall ist, einer, geht's weiter. Mittlerweile sind daraus mehr als 3 Wochen geworden. Und da stehen die Bänder still. die Leute werden jetzt nicht unbedingt wieder in ihren Apartments eingeschweißt, ja, aber auf jeden Fall kommt die wirtschaftliche Exporttätigkeit sehr stark zum Erliegen. Auch der Binnenkonsum in China bricht natürlich ein, außer die ganzen Hamsterkäufe. Mehr als 54% der deutschen Firmen, die in China Handel und Wandel treiben, sind davon betroffen. Heißt quasi Totalausfall für die. Die kriegen keine Produkte, kriegen keine Teile, um ihre Sachen hier herzustellen, beziehungsweise können vor Ort keine Waren zum Verkauf auf dem chinesischen Markt oder für den Export herstellen. Ja, und das wird noch ein paar Monate weitergehen, so, weil es gibt halt immer eine Region, die macht gerade wieder auf, dann macht eine andere Region wieder zu, aber auch innerhalb von China gibt es ja Lieferketten, die aneinander gekoppelt sind, so dass halt auch Regionen, wo der Lockdown gerade nicht de facto stattfindet, auch extrem eingeschränkt nur produzieren kann. Und das ist hier nicht so ein großes Thema, aber ja, im Endeffekt hat die ganze Unterbrechung der Lieferketten durch Corona nie wirklich aufgehört. Das ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden und zwar haben viele Unternehmen ja schon vor Monaten gesagt, wir müssen unsere Lieferketten diversifizieren, dass wir von solchen Sachen nicht abhängig sind. Ja, aber de facto, ja, ist nichts großartig passiert. Manche Firmen haben sich darauf eingestellt, die meisten Firmen haben es nicht gemacht. Na, wie gesagt, 54% aller deutschen Firmen, die Vorfertigung oder Endfertigung in China machen, sind davon betroffen. Und ja, das ja, geht, Corona geht weiter in China. Ne, in China gibt es auch keine Impfpflicht oder sowas. Da machen die einfach nur Zero-Covid und Lockdown. Ja, das ist einfach nur, was machen andere Länder? Ne, wir machen auf, die machen zu. Ja, so geht die Welle über die Welt. Ja, Wahlen, Wahlen, Wahlen. In Frankreich wird gewählt. Die erste Runde der Wahlen. Und da wird mit Eifer verfolgt. Wer wird's? Der extrem Linke, die extrem Rechte, der noch extremere Rechte oder die Macrone? Ja, und es ist ja, es gibt ja in Frankreich immer zwei Wahlrunden. Die Besten, die in der ersten Runde durchgekommen sind, werden dann zur zweiten Wahlrunde nochmal aufgestellt, bis dann im Endeffekt ein Sieger am Ende rauskommt. Ab 20 Uhr sollten die ersten Ergebnisse stattfinden. Ich hatte jetzt gerade noch nichts gefunden. Hatte einer von euch im Hintergrund mal noch recherchiert? Ob da eine neue... Ja, ich hatte gerade was gesehen. Und zwar... Wo hatte ich das hier? Was hatte ich hier gesehen? 28,1 für Herrn Macron und 23,3 für Frau Le Pen. Die anderen weiß ich jetzt nicht, aber die wurden hier jetzt halt verglichen. Aber ist ja dann immer die Frage, wie sich dann in dieser Stichwahl die Stimmen von den anderen Kandidaten dann verteilen, ne? Bin ich gespannt, wie das ausgeht. Aber wahrscheinlich werden sie da auch wieder so eine gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Allianz schmieden in den nächsten Tagen. Gibt es das noch nicht eine Hochrechnung oder so gemacht? Das ist in Frankreich. War das nicht die Hochrechnung? Oder Trend oder so? Achso, habe ich jetzt nicht zugehört. Sorry. Ja gut, das haben wir letztes Mal in Frankreich auch schon gesehen. Da war die Front National auch sehr stark. Ja, nur in Frankreich sind ja in den letzten Jahren auch ein paar interessante Dinge passiert, diese gesellschaftspolitische Sachen. Deswegen gab es halt sogar die Befürchtung, dass ein noch rechterer Kandidat als Le Pen vielleicht sogar Chancen hat. Gut, das ist dann wohl nicht der Fall, aber schauen wir mal. Wird spannend. Ich gehe davon aus, die Macrone wird die Krone weiterhin aufhalten. Also das sind Zahlen aus der ersten Hochrechnung des französischen Fernsehens. Mhm. Okay. Ja, mal gucken, vielleicht ändert sich da noch was, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Eine weitere Wahl, die heute stattfindet, ist in Mexiko. Das ist keine Präsidentschaftswahl, sondern es ist ja, der AMLO, der López Obrador, ist ja seit einigen Jahren im Amt und der gilt als linker Politiker, ist aber, ja, ich würde jetzt sagen, einfach all over the place. Ja, hat sowohl konservative Themen, die er, Themenfelder, die er besetzt, als auch sozialistische Themenfelder, die er besetzt. Und eins der sozialistischen Versprechen, die er halt auch in seinem Wahlkampf gegeben hat, ist, dass er quasi eine Zwischenwahl einführt, dass zur Hälfte der Amtszeit quasi durch ein Volksreferendum er entweder im Amt bestätigt wird oder aus dem Amt rausgewählt würde, was halt Neuwahlen zur Folge hätte. Das Abberufungsreferendum ließ Obrador 2019 extra in die Verfassung schreiben. Ja, generell ist es so, dass ja, der AMLO sich sehr viele Feinde gemacht hat, aber durch seinen doch mittlerweile sehr stark sozialistischen innenpolitischen Kurs auch sehr viele neue Unterstützer gewonnen hat. Vor allem sehr viele Leute für Politik interessiert hat, die einfach vorher schon alles aufgegeben haben. Gleichzeitig hat er einige, also an den Freihandelsabkommen mit Amerika hat er festgehalten. Allerdings in alle weiteren internationalen Handelspartner, auch die europäischen Handelspartner, sind nicht so ganz zufrieden mit den politischen Entscheidungen, was Besteuerung und andere Sachen betrifft. Und menschenrechtsmäßig ist die Situation in Mexiko keineswegs besser geworden. Ja, dieses Jahr sind so viele Journalisten umgebracht worden wie noch nie in Mexiko. Korruption herrscht absolut vor. Die Drogenbanden sind halt weiterhin die dominanten politischen Akteure in ihren jeweiligen Regionen. Und natürlich Genderfragen und religiöse Themen, also Genderfragen steht ja nicht sehr offen vor und gibt sich halt sehr religiös. Das Einzige, was er wirklich gemacht hat, ist, dass er sehr viele Sozialprogramme aufgelegt hat. Wie gesagt, halt die armen Massen, die schon die Politik abgeschrieben haben, für sich quasi zu aktivieren. Was teilweise funktioniert hat, allerdings bei dem Referendum jetzt hat das noch nicht so ganz funktioniert. Also es müssen mindestens 40% der Bevölkerung müssen abstimmen, damit das Referendum eine Gültigkeit hat. Wie gesagt, es geht darum, ihn abzuwählen oder zu bestätigen. Wenn das Referendum nicht zustande kommt, dann hat es keinerlei Konsequenzen für ihn. Die einzige wirkliche Konsequenz, die passieren könnte, ist, dass 40% bei der Wahl teilnehmen und sagen, nee, die Mehrheit von denen sagt, ja, nee, wir wollen Neuwahlen haben. Das wird aller Voraussicht nach definitiv nicht passieren, weil, wie gesagt, das Sentiment, weil er innenpolitisch doch ein relativ gutes Standing hat. Und wahrscheinlich werden nur 10-20% überhaupt an diesem Referendum teilnehmen. Durch die Zeitverschiebung müssen wir da natürlich noch ein bisschen länger auf die Zahlen warten, aber da heute der Wahltag so ein Wahltag in Frankreich war, wollte ich das auch nochmal erwähnen, um einfach auch nur mal die Situation von Mexiko kurz zusammenzufassen. Also es ist nicht viel besser geworden im Land und die Wahlversprechen hat er nicht eingehalten. Er ist auch mit einem sehr harten Anti-Trump-Kurs quasi international, hat er sehr viel Unterstützung bekommen. Aber mittlerweile benimmt er sich halt mehr so ein bisschen wie der Erdogan. Ja, also wenn ein Minister ihm nicht passt, dann ist der weg. Wenn irgendwelche Richter falschen Urteile fällen, dann werden die auch mal eben ausgetauscht. Organisierte Kriminalität, wie gesagt, sind regional immer noch die stärksten gesellschaftlichen und politischen Akteure. Ohne die organisierte Kriminalität läuft nichts wirklich in Mexiko. Ne, irgendwie Ausschreibungsverfahren, staatliche Gelder und solche Sachen, da ist einfach Mexiko noch weit entfernt von Rechtsstaatlichkeit. Und viele hatten gehofft, dass der AMLO quasi da die Situation nicht zu seinen persönlichen Gunsten ausnutzen würde, aber ja, er hat sich halt als linker Autokrat gezeigt. Und das ist sehr schade, aber ich meine, sehr überraschend ist es auch nicht. Ne, er sieht selber den, wie heißt er nochmal, der venezuelanische Präsident, den hat er als Vorbild gesehen und den ehemaligen argentinischen Diktator hat er auch als eins seiner politischen Vorbilder genannt. Ja, ich meine, was soll man da großartig von erwarten? Ne? So, ein Autokrat halt. Geht sowohl von rechts als von links, so sieht's aus. Ja, gehen wir mal nach Mali. Mali in Mali. In Mali sind wir ja auch mit der Bundeswehr unterwegs. Ne, wir haben da zwar nur 1000 Truppen stehen im Rahmen von zwei Missionen. Das eine ist die MINUSMA-Mission, die dient quasi der Sicherung, der Friedenssicherung im Lande Mali. Und dann gibt es noch eine Trainingsmission, wo halt die Truppen von deutschen Ausbildern ausgebildet werden sollen, die offiziellen Regierungstruppen. Ja, seit 2015 hat es schon mehrere Militärputsche im Land gegeben, trotz der UN-Mission. Und das hat halt die seltsame Situation herbeigeführt, dass jeweils die Regierungstruppen von uns auch unterstützt wurden. Und da haben halt, wer ist gerade die Regierungstruppen? Das hat schon mehrmals gewechselt. Ne? Da, zum einen hat man dann halt die Regierungstruppen ausgebildet, damit sie gegen die Rebellen kämpfen, und dann waren die Rebellen die Regierungstruppen, dann hat man die ausgebildet, damit die gegen die ehemaligen Regierungstruppen, die jetzt die Rebellen waren, kämpfen. Und die Friedenssicherung, das ist die Ausbildungsmission gewesen, und die Friedenssicherung, die dient halt dazu, dass halt solche Kämpfe am besten gar nicht stattfinden. Allerdings ist durch die Größe des Landes und durch die sehr seltsame politische Situation diese ganze Mission, ich will jetzt nicht sagen, etwas sinnlos, aber sie ist halt sehr schwierig. Wenn du ein bisschen runterscrollen willst, da sieht man eine Karte von Mali, auch nur mal, dass man sieht, wie groß Mali ist. Das haben viele Leute auch nicht so ganz im Blick. Ich denke, Mali ist so ein ganz kleines Land. Aber Mali ist, ist ein ziemlich großes afrikanisches Land, wie man sieht. Und im ganzen Land mit sind insgesamt 10.000 UN-Truppen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Es sind auf jeden Fall 1.100, 1.200 Deutsche plus die Ausbilder. Damit kann man im Endeffekt ein Land, keine Friedenssicherung im Land haben. Ne? Da gab es gerade vor ein paar Wochen, gab es halt wieder, dass die jetzigen Regierungstruppen eine militärische Operation gegen Hashtag Rebellen gefahren haben, und dabei ist halt auch zu massiven, ne, es wurden ein paar Gefangene genommen, aber die meisten wurden einfach umgebracht, ne, und die UN-Truppen waren nirgendwo in Reichweite, um quasi A, die Kämpfe zu verhindern, und B, wenn Kämpfe stattfinden, zu verhindern, dass halt Kriegsgefangene hingerichtet werden oder was ist da halt noch so an Kriegsverbrechen, alles, was man sich vorstellen kann, passieren. Da sind wir. Im Juni wird darüber entschieden, ob diese Mission weitergeführt werden soll oder nicht. Aufgrund der ganzen komplexen Situation, die ich gerade genannt habe, ist das halt fraglich, ob dies verlängert wird. Auf jeden Fall, ob die deutsche Beteiligung verlängert wird. Die Franzosen haben sich ja auch schon zurückgezogen. Und vielleicht werden wir das auch machen. Das wird natürlich die Situation in Mali nicht unbedingt verbessern. Aber ja, es ist einfach eine sehr seltsame innenpolitische Situation in Mali. Einfach nur ein kleiner Überblick, was gerade in Mali so passiert. Es ist schon eine sehr seltsame Situation, und wir sind leider dabei und haben zwar gute Absichten wie immer, ne, Brunnen bohren, Leute ausbilden, Frieden sichern, aber es funktioniert einfach alles nicht so gut, und deswegen könnte man sich ja überlegen, ob man nicht vielleicht anders helfen könnte, als so eine Feigenblattaktion dazu führen. Ne? Also es ist besser, als gar nichts zu machen, würde man ja meinen, aber mittlerweile ist die ganze Situation so verwirrend. Wie gesagt, heute sind sie unsere Freunde, morgen sind sie unsere Feinde. Wie soll man da auch als Soldat vor Ort damit umgehen? Ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ne, in was für einer Situation man sich da befindet. Es ist jetzt nicht so, dass die UN-Truppen selber angegriffen werden. Das wäre natürlich noch eine viel schlimmere Situation. Aber es ist natürlich auch doof, wenn man da ist mit einem Auftrag und einfach nur untätig daneben stehen kann oder beziehungsweise die Situation nur aus der Ferne beobachten kann, weil man nicht die technischen Möglichkeiten hat, effektiv einzugreifen. Deswegen mal gespannt, wie es im Juni weitergeht. Und dann werde ich nochmal über das Thema sprechen. Habt ihr was gelernt von Mali? Pleiten, ja, Pech, Panzer, Materialprobleme bei der Bundeswehr. Mammon ist aber, glaube ich, gerade nicht da. Ja, hier geht es halt um die ganzen Sachen, die bei der Bundeswehr halt fehlen und irgendwie vergeigt worden sind, Gorch Fock und solche Geschichten. Und der Abschluss von dem Ganzen war ganz gut. Da haben sie hier irgendwie kein Wunder, also dass bei einigen der nun anstehenden Anschaffung Lösungen in Anführungsstrichen von der Stange wie Kampfjet F-35 oder israelisches Raketenschild Arrow-3 im Gespräch sind. Auch leugnet kaum jemand, dass beim Beschaffungsamt der Bundeswehr dringender Reform- und Beschleunigungsbedarf besteht. Geschieht das nicht? Oder was? Der vorletzte Rüstungskonzern und Verteidigungsministerium schoben sich in der Vergangenheit gern gegenseitig die Schuld zu. Genau das war das, wo ich darauf hinaus wollte. Die Hersteller beklagen, die Besteller kämen stets mit immer neuen Nachbesserungsvorschlägen, würden beim Gerät nichts unterhalb der Platin-Lösung akzeptieren. Die Politik kritisierte, die Konzerne würden Geduld und Geldbeute des zahlungskräftigen Staates bewusst auf die Probe stellen. Also das ist irgendwie so das Ding. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja, hallo hier, wir sind der Staat, gib Waffen. Aber wir haben hier noch eine Idee und da noch eine Idee und da noch eine Idee. Und ja. Und dann kaufen wir hinterher ein F-35 und ein Arrow-3 Raketenschild. Machen wir einen Iron Dome über Deutschland. Ja, um die französischen Atombomben abzuschießen oder wozu? Ja, komisch. Ja, auch sehr komisch. Erinnert euch noch alle an den Jamal Khashoggi, ne? Das war tatsächlich mal ein nachrichtendominierendes Thema in Deutschland für viele Tage, wo alle halt ja Saudi-Arabien verurteilt haben, dass ja in der Botschaft soll dieser Journalist quasi umgebracht und in Salzsäure aufgelöst worden sein. Die Faktenlage ist relativ unklar gewesen. Allerdings die Anschuldigungen gingen davon aus, dass man aus bestätigten Geheimdienstquellen eindeutige Hinweise darauf hat, dass das genau so passiert ist. In der Türkei sind daraufhin natürlich sehr viele diplomatische Verwerfungen mit Saudi-Arabien, haben sehr viele diplomatische Verwerfungen mit Saudi-Arabien stattgefunden. Diese diplomatischen Beziehungen haben sich in den letzten Jahren normalisiert und sind mittlerweile durch wirtschaftliche Interessen extrem gut geworden. Sagen wir es einfach mal so. Und jetzt haben wir im Endeffekt die paradoxe Situation, dass die Türkei sagt, gut, wir haben zwar einige Leute, die wir anklagen wollen, von denen wir vermuten, dass sie darin verwickelt sind, wie gesagt, laut unbestätigten Geheimdienstquellen. Und ja, aber diese ganzen Leute, die wir anklagen wollen, befinden sich in Saudi-Arabien. Und deswegen würde es natürlich sehr viel mehr Sinn machen, wenn Saudi-Arabien den Leuten in Saudi-Arabien den Prozess macht. Ist logisch, ne? Weil das waren ja Botschafts- und Geheimdienstangehörige von der saudi-arabischen Regierung, die das damals, die da angeklagt werden. Und ja, einfach nur seltsam, das riesige politische Thema von vor ein paar Jahren und jetzt wird das so stillschweigend unter den Teppich gekehrt, weil sich die wirtschaftlichen Beziehungen wieder normalisiert haben und die Türkei ja natürlich Geld verdienen will. Gerade in der jetzigen Situation hat die Türkei einfach international eine sehr herausragende Situation, nicht nur militärisch, wo sie überall unterwegs ist, sondern sie ist ja auch ein Vermittlungspartner an sehr vielen verschiedenen Fronten zwischen sehr vielen Staaten, die nicht direkt miteinander handeln wollen oder direkt diplomatisch miteinander kommunizieren, sondern die Türkei sieht sich da halt in so einer Vermittlerrolle und profitiert davon gut. Und das hilft natürlich auch, die ganzen autokratischen Tendenzen, die die türkische Regierung hat und der türkische Regierungschef unter den Teppich zu kehren. Ja, weil genauso wie die Türkei jetzt weniger Saudi-Arabien kritisiert wegen der ganzen Sache, wird die Türkei ja dann auch weniger aus dem Ausland kritisiert, wenn sie eine Vermittlerrolle in bestimmten Positionen einnimmt. Ach ja, kommen wir zu einer anderen sehr unangenehmen Situation, was zu früheren Zeiten halt auch nachrichtendominierende Stellungen in Deutschland gehabt hätte. Und zwar, was halt in Israel passiert. Man muss es ja leider sagen, es ist wieder Ramadan und da gibt es halt wieder Anschläge in Israel. Hier habe ich einmal einen Artikel von letzter Woche, letzte Woche. Und das ist quasi ein prophetischer Artikel, ja. Es gab schon eine Anschlagswelle in den vergangenen Tagen, die sehr schlimm war, ja. In Jenin sind 11 Leute umgebracht worden. Das war ein relativ großer Anschlag, der starke Wellen geschlagen hat. Es wird gesagt, das ist die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren. Ja, seit Anfang vergangener Woche sind in Israel bei einer Anschlagsserie 11 Menschen getötet worden. Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der ja begonnen hat jetzt am 1. April. Und ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, früher war es ein nachrichtendominierendes Thema sowas, aber es gab ja auch wieder einen weiteren Anschlag in Tel Aviv. 3 Tote und 13 Schwerverletzte. Vielleicht mittlerweile schon noch mehr Tote. Ja, auch ja, in einer beliebten Straße ja, hat jemand um sich geschossen und wurde dann von Shin Bet und von der israelischen Polizei gejagt und dann halt auch gestellt und auch erschossen. Kurz nach 21 Uhr Ortszeit hatte er auf Besucher einer Kneipe in der belebten Dizengoff-Straße geschossen. Behördenangaben zufolge hatte der Attentäter keine klaren Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Allerdings war er halt ein Palästinenser und traurigerweise, wie es so ist, hat Israel halt auch mit militärischen Strafaktionen darauf reagiert. Militäreinsatz bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin, wo der Anschlag letzte Woche war, und Umgebung ist zumindest ein Palästinenser auch umgebracht worden. Das hitzt die ganze Situation nur weiter an. Und ja, sowohl die islamistische Hamas im Gazastreifen als auch Mitglieder der palästinensischen Al-Aqsa-Brigaden in Jenin lobten den Anschlag in Tel Aviv. Also es ist leider unversöhnlich weiterhin. Und ja, es ist schade, dass es da einfach nie zur Ruhe kommt. Ich will da nicht mit dem Finger auf die eine oder andere Seite zeigen, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Thema, das wäre früher nachrichtendominierend in Deutschland gewesen. Letzte Woche war es die blutigste Woche seit 16 Jahren. Mittlerweile hat sich die Situation nur noch weiter verschärft. Und da wird wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen auch noch was kommen. Und ja, ich hoffe einfach nur vor Ort, dass die Leute irgendwann zur Besinnung kommen. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Vorhin hatten wir es ja auch schon, solche palästinensischen Aktionen werden ja teilweise auch von deutschen politischen Organisationen oder Stiftungen lobend erwähnt, sage ich mal vorsichtig. Und das stößt mir halt schon sehr übel auf. Eine Sache, die einigen Griechen und einigen Zyprioten übel aufgestoßen ist, ist letzte Woche passiert Der Zelensky, der ukrainische Präsident, macht ja quasi eine Tour durch verschiedene Parlamente, wo er seine Anliegen vorträgt und um Hilfe und Unterstützung politischer, militärischer Art für die Ukraine wirbt. Hatten wir ja auch schon in verschiedenen Ländern gesehen. Ja, in Griechenland und in Zypern ist das Ganze nicht so gelaufen, wie er sich das so vorgestellt hat. Ich sag mal vorsichtig, ein Marketing-Fail. Was nämlich passiert ist, schon im Vorfeld gab es sehr viele Kritiken, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass der Zelensky vor den Parlamenten sprechen durfte. Es gab technische Probleme, ne? Obwohl rund 13 Tage Zeit zwischen der Einladung und der Rede Zelenskys lagen, schaffte es die Parlamentsverwaltung nicht, eine professionelle Dolmetschung zu gewährleisten. So wurde die Rede zunächst vom Ukrainischen ins Englische und danach ins Griechische übersetzt, was die ganze Veranstaltung halt so ein bisschen man konnte dem Ganzen nicht so ganz folgen von griechischer Seite, ja. Ne, wenn er direkt in englischer Sprache den Vortrag gehalten hätte, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber gut. Bereits vor der Sondersitzung hatten sich zwei politische Gruppierungen in Griechenland, die Kommunistische Partei und die Partei Griechische Lösung, beim Parlamentspräsidenten schriftlich abgemeldet. Das heißt, die sind auch sehr viele Parteien der ganzen Veranstaltung ferngeblieben. Unter anderem auch die Partei von Yannis Varoufakis, falls ihr den noch kennt. Ne? Der ist ja ehemaliger Finanzminister gewesen, hat auch in Deutschland einen gewissen Ruhm bekommen, wo es damals halt noch um die ganzen Austerity-Maßnahmen ging, die gegen... Ja, Moment, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die dem nicht ferngeblieben, sondern... Auch, einer ist gekommen, einer der Fraktionen. Ich meine, in dem Artikel stand drin, dass die einfach nur sitzen geblieben sind. War nur mit einem Mitglied, ihrem Fraktionssprecher, anwesend. Als Grund wurde genannt, dass Mitsotakis eine unpassende Fiesta für das Parlament veranstalten wollte und die NATO kritiklos unterstütze. Mit ihrer symbolischen Präsenz wollte Mera 25 Zelensky allerdings als Repräsentanten eines Volkes, das eine militärische Invasion erleidet, ehren. So, also einerseits dagegen protestieren, andererseits nicht die Situation irgendwie so ausgelegt darstellen wollen, dass man nicht sympathisch wäre mit der Situation in der Ukraine, weil ja die Russen da halt völkerrechtswidrig drin sind und die militärische Aktion dort fahren. Und ja, ähnliche, und dann kommen wir zum zypriotischen Parlament, da ist es im Endeffekt so gewesen, also, nee, eine Sache noch. Nachdem der Selenskyj die Rede gehalten hat, haben zwei Leute eine Rede gehalten vom Azov-Regiment aus Mariupol. Und da kann man jetzt zu sagen, was man will, aber zumindest in Griechenland ist das eine eindeutige Auffassung, dass das Nazis sind und Nazis dürfen im griechischen Parlament nicht reden. Und das haben die als diplomatischen Affront gewertet. Und das Gleiche ist auch in Zypern gewesen. Und in Zypern war es halt noch zusätzlich der Fall, dass nach dem, was in Griechenland passiert ist, auch sehr viele Fraktionen der Sitzung ferngeblieben sind. Ja, aber das war doch ein Grieche selber auch, ne, den sie da haben reden lassen, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder habe ich das auch falsch gelesen? Nochmal bitte? Das war auch aber ein Grieche quasi, von der da... Also ein Grieche, der in der Ukraine für dieses Bataillon da angeblich... Genau, einer der griechischen Minderheit in der Ukraine vom Azov-Regiment. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es halt, dass sie sich halt gedacht haben, ja, das ist einer der griechischen Minderheit, das kommt gut an, wenn er da redet, nur dass er halt beim Azov-Regiment war, das ist halt nicht gut angekommen. Das wurde meiner Meinung nach einfach total falsch eingeschätzt diplomatisch, wo ich mich auch frage, wie so ein Fehler überhaupt passieren kann. Wie gesagt, absoluter Marketing-Fail. Aber ist in Griechenland halt relativ negativ aufgestoßen. Ähnliche Sachen halt im zypriotischen Parlament auch. Aber was den Zyprioten am meisten halt negativ aufgestoßen ist, dass halt ja keinerlei Solidaritätsbeurkundung mit Zypern an sich stattgefunden hat, weil der Nordteil von Zypern ja weiterhin militärisch besetzt ist von der Türkei, und da sehen die Zyprioten halt so eine gewisse Parallele zu dem, was gerade in der Ukraine durch Russland stattfindet, und dementsprechend ist er wollte für sein Volk Hilfe und diplomatischen Beistand zusätzlich einfordern, was ja ein legitimes Interesse ist, aber die Art und Weise, wie das Ganze stattgefunden hat, ist halt, da kann man sich wirklich nur am Kopf kratzen und sich denken, wer hat das so organisiert, wie das gelaufen ist. Im Endeffekt wäre es diplomatisch besser gewesen, wenn das Ganze nicht so stattgefunden hätte. Und die ganze Sache ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Griechen und die Zyprioten nicht weiterhin die Ukraine unterstützen in ihrem militärischen Kampf gegen Russland. Aber die haben sich halt doch schon sehr viele Sympathiepunkte verspielt, und es ist eine sehr seltsame Situation. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil wie können solche Fehler passieren? So viele Fehler und dann mit Ansage, nachdem was in Griechenland passiert ist, in Zypern auch noch das zusätzlich. ja, wie kann sowas passieren? Habt ihr da irgendeine Idee? Wieso, habt ihr vielleicht noch was anderes dazu gehört? Weil ich habe das im Endeffekt auch nur aus diesem Telepolis-Artikel gelesen und in einer anderen englischsprachigen Publikation, wo im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche stand. Ist mir ein Rätsel, wie sowas passieren kann. Ich meine, an sich sind das doch Profis und bei den ganzen anderen Auftritten, die der Selenskyj vor Parlamenten hat, sind ja auch nicht solche krassen diplomatischen Fehler passiert. Das hätte man auch wirklich wissen können. Ja, und ich meine, das Bild, was ihr gerade gesehen habt, es waren im Endeffekt zwei Exilgriechen, die da in Mariupol wohl am Kämpfen sind, die da halt Videobotschaften gebracht haben, nachdem der ukrainische Präsident halt seine Live-Ansprache gehalten hat, dass das niemandem aufgefallen ist. Ich verstehe das einfach wirklich nicht. Ja, ist nach hinten losgegangen. Aber gut. Kriegspropaganda in Russland, die Methode Raschismus. Seit dem Angriff auf die Ukraine ist die Kreml-Propaganda noch extremer geworden. Ja, das war von Mammon. Ja, habe ich mitgebracht. Es ist ein bisschen schwieriges Propagandageschichte, sozusagen. Sorry. Wie war das denn nochmal? Die behaupten eben jetzt, oder sie mischen im Prinzip das Wort Russland und Faschismus und machen dann eben den Rassismus draus, sozusagen. Das ist so ein bisschen ein Trend. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Theorie da war. Ich habe es jetzt gerade gar nicht voll auf dem Schirm. Ja, die hatten so ein bisschen auf Doppelmoral angespielt, dass ja auf der einen Seite sie ja sagen, dass, also die Russen sagen, dass sie in der Ukraine sind wegen Entnazifizierung und so, und auf der anderen Seite halt irgendwelche, ja, genau, irgendwelche Oppositionellen und so innerhalb von Russland dann irgendwie als Judensau oder sowas bezeichnet werden. Ja. Na, ich fand das auf jeden Fall so ein bisschen durcheinander, dass das irgendwie schwer zu begreifen, schwer zu fassen ist und dann auch schwer, irgendwie jemanden dafür zu beschuldigen oder so. Aber es ist eben so ein Propagandaspiel, ne? Also, ich weiß nicht, da glauben kann man auch nichts von oder so, wenn man sich da auf eine Seite stellt, okay, muss man selber wissen. Verstehe ich nicht ganz, worauf du jetzt hinaus willst, aber. Ja, also es ist doch ganz viel Propaganda, die da gemacht wird. Und welche davon jetzt stimmt oder nicht, was weiß ich denn, wer jetzt ein Nazi ist in der Ukraine oder so, da kann ich mir doch gar keine Meinung drüber machen oder so. Wie das mit den Leuten aussieht, die da sind und ob das irgendwie kongruent ist, ja, es scheint ja eben nicht so zu sein. Hin und her. Das ist so eine Geschichte, Propagandageschichte. Ja, das ist nicht von mir. Die UN-Generalversammlung stimmt für den Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat. Ja, also wirklich überraschend ist das nicht unbedingt, dass das jetzt passiert ist. Gut, der UN-Menschenrechtsrat hat ja sowieso so einen etwas zweifelhaften Ruf. Es findet ja so statt, dass da immer gewisse Länder für eine gewisse Zeit reingewählt werden, die dann Stimmrecht haben. Alle Länder sind immer vertreten. Den Vorsitz hatte eine Zeit lang Saudi-Arabien, was halt manche Leute ein bisschen seltsam fanden. Aber sei es drum, es hat ja, ist ja weiterhin ein internationaler Anlaufpunkt, um diplomatisch irgendwie Einfluss im positiven Sinne auf Länder ausüben zu können. Und wie ich ja schon in vergangenen Sendungen gesagt habe, Russland wird halt international isoliert in diesen ganzen multilateralen Vereinigungen. Was ich für einen sehr bedenklichen Trend halte, weil es hat ja einen Grund gegeben, warum nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganzen internationalen Vereinigungen so fehleranfällig und korrupt und was man denen nicht noch alles vorwerfen kann, sind sie ja ein diplomatischer Puffer, um militärische Eskalation als politisches Mittel vermeiden zu können. Und ja, im Endeffekt sind sie jetzt erstmal suspendiert worden. Allerdings hat Russland gesagt so, ja, also nee, das ist uns jetzt zu viel. Wir treten jetzt direkt aus der ganzen Sache. Heißt nicht, dass sie nicht wieder eintreten können, wenn die Suspendierung wieder aufgehoben wird. Aber wie gesagt, es ist einfach ein genereller bedenklicher Trend, weil diese internationalen Gremien einen Sinn haben, so viel Kritik man an denen üben kann, wie man möchte. Aber wenn Russland in diesen ganzen internationalen Gremien nicht mehr vertreten ist, gibt es halt weniger Möglichkeit, diplomatisch Druck auf die auszuüben. Ne? Ähnlich wie es jetzt bei den Sanktionen ist. Irgendwann sind die Sanktionen so groß, dass Russland Ausgleichsmechanismen schaffen muss, Und dann verlieren die Sanktionen halt auch ein gewisses Drohpotenzial und es ist halt ein weiteres nicht-militärisches Instrument, was aus der Hand gelegt wird. Und dann bleibt ja nur eine militärische Lösung, um Konflikte irgendwie beizulegen zwischen Ländern. Das gefällt mir einfach nicht. Ja, und wie gesagt, keine Bewertung, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich finde den generellen Trend einfach beunruhigend, weil in so vielen internationalen Gremien ist Russland mittlerweile nicht mehr vertreten, die auch wirklich multilateral sind. Und dann noch direkt zum, was hat denn der Human Rights Council so in den letzten Jahren gemacht? Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, weil, wie gesagt, es ist ein sehr weiches Instrument und es herrscht da viel Korruption. Ja, welche Länder waren beispielsweise im Fokus der Human Rights, also hier der UN-Menschenrechtsversammlung? Ungarn, Suriname, Samoa, Griechenland, St. Vincent und die Grenadinen, Papua-Neuguinea, Tadschikistan, Tansania, Eswatini, Antigua und Barbuda, Trinidad und Tobago, Thailand und Irland. So, und die haben alle, da wurden im Endeffekt Konventionen auf den Tisch gelegt, die auch angenommen worden sind mit einer Mehrheit. Und nur gegen diese Länder wurden quasi diplomatische Sanktionen von Menschenrechts-Council verhängt. Und ja, fand ich ein bisschen seltsam. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, wo es da konkret drum ging. Einfach nur Übersicht, für welche Länder hat es Konsequenzen. Irland fand ich besonders seltsam. Hätte ich vielleicht mal reingucken können, was da genau war. Aber ja. Ne, die anderen Sachen sind laufende Sachen oder Sachen, die nicht adoptiert wurden, nicht adoptet wurden, die nur vorgeschlagen wurden. Also nochmal, es ist jetzt kein scharfes Instrument im internationalen diplomatischen Baukasten, aber jedes bisschen hilft, um kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden oder abzuschrecken. Ne? Und wenn es irgendwann nichts mehr gibt, dann bleibt ja nur noch die militärische Lösung. Und das ist bei einem Land wie Russland eben halt sehr schwierig, ja, weil bei allem, was da jetzt in der Ukraine läuft und wie unangenehm das ist, hat Russland doch noch einige militärische Instrumente in seinem Baukasten, die noch nicht genutzt wurden. Und wenn Russland so in die Ecke gedrängt wird, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen, als die einzusetzen, dann haben alle gelitten. Dann Gnade uns. Wo dann schon steht, wer weiß, ne? Liebe westeuropäische Intellektuelle, ihr habt keine Ahnung von Russland. Ja, was sagt denn das Westfernsehen? Das ist ein Gastbeitrag von einem polnischen Autor, Szczepan Twardo. Und das, was da als Überschrift steht, ist eigentlich auch schon eine ganz gute Vorbereitung für das, was im Artikel passiert. Ich werde da jetzt nur einen Auszug draus vorlesen, empfehle den aber jedem, der verstehen möchte, wie sich zum Beispiel die Polen in Bezug auf Russland fühlen und was sie davon halten, wie das westliche Europa oder der Rest der westlichen Welt mit Russland umgehen. Weil ich überzeugt bin, dass in nicht allzu ferner Zukunft, wie üblich im Auf und Ab der russischen Geschichte, auf den stalinistischen Putin ein neuer Chruschtschow folgen wird, so wie auf Brezhnev schließlich Gorbatschow und Jelzin gefolgt sind. Vielleicht wird das Alexei Nawalny sein, der aus seinem Lagermartyrium heute moralisches und politisches Kapital schlägt. Natürlich kann ich nicht wissen, ob er oder jemand anderes es sein wird. Aber dass seine freiwillige Rückkehr nach Russland geradewegs ins Straflager nur ein Zufall gewesen sein soll, daran mag ich nicht glauben. Wenn also irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft Nawalny oder jemand ganz anderes Putin ersetzen wird, die Mütze zu den Klängen der Marseillaise abnehmen wird wie Alexander III., eine neue Glasnost verkünden, eine neue Perestroika, ein neues Tauwetter aus tiefstem Herzen um Vergebung bitten wird für die Irrungen und Wirrungen, für das vom Erdboden gefegte Mariupol und die bombardierten Spitäler und Theater, dann gehe ich davon aus, dass ganz Europa erleichtert aufatmen und befinden wird, Russland sei damit in die gesetzestreue Völkerfamilie zurückgekehrt. Von nun an dürfe man wieder Geschäfte mit ihm machen. Business as usual. Dann, möchte ich gern glauben, werdet ihr auf jene hören, die dieser wundersamen Wandlung Russlands wieder einmal nicht trauen. Meine Hoffnung ist nicht die Vision von einer neuen Perestroika, sondern eher die Vorstellung, dass an einem sehr geheimen Ort irgendwo in Washington oder London jemand eine Art Morgentauplan für Russland ausarbeitet, so wie vor 80 Jahren für Deutschland. Harter Tobak. Er möchte, dass Russland zu einem Agrarland reduziert wird und ihm die Möglichkeit genommen wird, weiter aggressive Politik zu betreiben. So sehen Polen Russland oder viele Polen sehen Russland so. Das muss man sich auch mal vor Augen führen in der ganzen Situation jetzt. Ja, das war das. Ja, und hier hat der Herr Higgins von Bellingcat sich mal die, in Anführungsstrichen, Fakten, also die Sachen, die Russland jetzt behauptet hat über diese Bilder von den Toten da in, wie heißt das Ding, Bucha, weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ihr wisst, was ich meine. Das hatten wir letzte Woche schon kurz, da war das ja gerade irgendwie rausgekommen von Samstag auf Sonntag, glaube ich. Und ja, die hatten ja so verschiedene Sachen zur Timeline gesagt, also an welchen Tagen da angeblich welche Rückzüge irgendwie stattgefunden haben sollen. Und das haben sie hier alles mal überprüft. Und dann gab es noch so Behauptungen über angeblich sich bewegende Leute, da irgendwie den Arm hochstrecken oder so. Und diese Videos, da gibt es auf jeden Fall Erklärungsansätze dazu, sagen wir mal, die sie aufbereitet haben. Ja, also ist so ein Journalistennetzwerk, glaube ich, dieses Bellingcat. Und die haben sich ja ganz schön viel Mühe gegeben. Weil, ja, also auf jeden Fall, als das so zuerst, ich hatte das halt auch, wurde ja von verschiedenen Leuten auch verteilt mit drüber geschrieben, oh mein Gott oder so, was spinnt ihr euch jetzt zurecht? Diese Behauptung, dass ihr da irgendwie die Leichen sich bewegen und so, dass alles gestaged sein soll. Und da hatte ich dann schon reingeguckt und gesehen, dass da halt so einiges behauptet wurde an prüfbaren Fakten, ne? Also von wegen, dann und dann irgendwie waren wir ja schon weg und so. Und die Leute von Bellingcat haben sich hier auf jeden Fall die Mühe gemacht, das alles mal nachzuprüfen. Insofern ist das hier eine ganz hilfreiche Quelle. Das ist ziemlich wahr gewesen, ne? Dieser Überfall da sozusagen, ne? So gehört. Ja, ne, Krieg ist nicht schön. Ja, man weiß eben auch nicht genau, was stimmt, von da sind ja so Verifications gar nicht schlecht halt, ne? Ja, aber es. Da streitet man sich teilweise um die Details. Ich meine, das ist Krieg, da passieren schlimme Sachen. Ich bin jetzt nicht von der ganzen Angelegenheit überrascht. Ja, es ist überhaupt nicht schön, aber ich meine, was soll man erwarten? Da passieren Kriegsverbrechen natürlich. Ja. Was das gar nicht relativieren soll, aber ja, es ist wirklich traurig. Deswegen hoffe ich, dass es halt so schnell wie möglich aufhört mit den Kampfhandlungen da. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein kleines Update, wie die Friedensverhandlungen gerade laufen. Ja, im Endeffekt hier ein Artikel wieder von der Financial Times, die ganz gut über die Friedensverhandlungen berichtet, gestützt auf Aussagen vom Ibrahim Kalin, das ist quasi der Chefmediator zwischen der Ukraine und und Russland. Die Verhandlungen finden ja weiterhin in der Türkei statt und ja, natürlich wird erstmal auf die aktuellen neuen Bilder, die aus der Ukraine gezeigt werden, wo wir gerade auch drüber gesprochen haben, Da geht er drauf ein und sagt, das ist ein Rückschlag für die ganzen Friedensverhandlungen. Allerdings ist es nicht so, dass die Friedensverhandlungen deswegen scheitern würden. Die Friedensverhandlungen gehen weiter. Man kann nur damit rechnen, dass jetzt erstmal ein, zwei Wochen Stillstand ist, bis sich weitere Verhandlungsergebnisse ergeben. Aber auch deswegen, weil man erstmal auf die Rückmeldung von weiteren Staaten warten müssen, die halt auch Zusagen geben müssten, um weitere Verhandlungsschritte durchzuführen. Also es gibt nur noch ein paar strittige Punkte tatsächlich. Ein strittiger Punkt war ja, wie sieht es aus mit der Neutralität nach österreichischem Modell? Das ist ja von der Ukraine jetzt wohl so akzeptiert worden. Es geht nur darum, wer sind jetzt die Sicherheitsgaranten, welche Staaten können quasi dafür eintreten, dass auch wirklich alle sich an die Regeln halten. Und da müssen natürlich die Staaten alle noch zustimmen, dass sie diese Sicherheitsgaranten sein wollen. Und im Endeffekt, ja, die Amerikaner, die Franzosen müssen sich halt noch konkret dazu äußern. So wie ich es verstanden habe, haben die Israelis, die Polen und die Türken schon gesagt, ja, wir übernehmen diese Sicherheitsgaranten, aber es sind ja mehrere Länder dabei involviert. Und ja, das ist dann ein Punkt, der dann, wenn die Amerikaner oder die Franzosen zustimmen würden, auch vom Tisch ist. Ein anderer Punkt, der noch nicht vom Tisch ist, ist der, wie sieht eine Demilitarisierung der Ukraine konkret aus, weil die Ukraine halt weiterhin sagt, okay, NATO-Beitritt ist ja mit der Neutralität vom Tisch, aber wir wollen trotzdem ein souveräner Staat sein und uns nicht vorschreiben lassen, was wir für militärische Kapazitäten haben wollen. Und Russland sagt auf der anderen Seite, Ukraine should not have any fire capacity that may pose a threat to Russia. Und da geht es ganz konkret um Interkontinentalraketen und erschlagsfähige Waffen. Ja, weil Russland sagt, gut, wenn Raketen in der Ukraine stationiert werden, die uns nur eine Vorwarnzeit von 8 Minuten lassen, bis sie bei uns einschlagen, ist das einfach eine Situation, die wir nicht akzeptieren wollen. Man könnte sich jetzt an die Kuba-Krise erinnert fühlen, aber ich will da auch keine Vergleiche ziehen. Wie gesagt, das ist eine Verhandlungsposition, die Russland hat. Und weiterhin ist strittig, wie sieht das aus, wird die Krim offiziell anerkannt, dass die Krim Teil von Russland ist und wird die Donbass-Region, heißt diese beiden souveränen Republiken, werden die international völkerrechtlich anerkannt. Wobei bei der ganzen Krim-Angelegenheit mehr oder weniger der Stand der Diskussion ist, dass diese Angelegenheit ausgeklammert werden kann, weil ja de facto die Situation seit einigen Jahren so ist, dass Russland da halt in Kontrolle ist und dass man die Situation quasi diplomatisch vertagen kann und erstmal den Status quo dort akzeptieren kann. Allerdings, but if the de facto situation of Crimea is not going to change and it looks like it's not going to change at this point, then we can accept it as a reality on the ground and try to work something out in terms of how we can bring a degree of resolution to the situation of Crimea in the future. So, also das Problem würde vertagt werden. Heißt, die einzigen strittigen Punkte sind jetzt noch, wer sind die Sicherheitsgaranten? Wie sieht die konkrete Demilitarisierung aus? Welche Waffen sind erlaubt und welche sind nicht erlaubt? Und können wir die Krim ausklammern? Und wie sieht es mit der völkerrechtlichen Anerkennung von der Donbass-Region aus, wenn sie nicht mehr Teil der Ukraine ist? Und natürlich, in welchen Grenzen? Ne, wie sind die Grenzverläufe dann? Und da hat man ja auch in letzter Zeit gesehen, dass Russland halt dort halt verstärkt militärisch versucht, diese Grenzen noch zugunsten von diesen neu zu schaffenden Republiken zu verschieben. So würde ich das jetzt einfach mal laienhaft interpretieren. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin weiterhin zuversichtlich, dass da die Kampfhandlungen irgendwann bald aufhören werden und dass es halt nicht mehr wirklich Monate dauert, sondern dass es halt ein bisschen schneller passiert, hoffe ich, für alle Beteiligten. Ne, sowohl die Ukrainer, dass sie dieser Situation ausgesetzt werden, als auch den russischen Soldaten, dass sie in ihre Heimat zurückkehren können. Ne, Hauptsache, die Kampfhandlungen hören auf. Ja, Vergabeerleichterung der Bundesländer wegen Ukraine-Krise. Ja, mit der Ukraine-Krise und der Flüchtlingskrise werden jetzt halt auch einige etablierte Methodiken einmal einfach mal kurz außer Kraft gesetzt. Hier geht es ganz konkret um Vergabekriterien bei Ausschreibungen beispielsweise. Und da ist es jetzt im Endeffekt so, dass einige Bundesländer, sprich Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in bestimmten in bestimmten Ausschreibungstätigkeiten einfach auf den normalen Prozess verzichten. Vergaberechtliche Erleichterungen bei Liefer- und Dienstleistungen, Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Auch in Niedersachsen können diese als Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Also der übliche staatliche Ausschreibungsprozess, der natürlich auch eine gewisse Zeit immer dauert. Ist jetzt deswegen relevant, weil in der Vergangenheit wurde das nicht unbedingt gemacht und jetzt bei der Ukraine-Krise ist das auf einmal möglich, doch zu tun. Und Verständnis für die Situation, weiß ich nicht, ob das wirklich nötig ist, ob da nicht vielleicht ein paar politische und wirtschaftliche Akteure die Situation so ein bisschen ausnutzen, um für sich wirtschaftliche Vorteile rauszuschlagen. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es diesen Hintergrund hat, aber ja, wahrscheinlich wird es so sein. Ne? Das machen ja auch nicht alle Bundesländer. Und mal gucken, wie temporär diese Sachen sind. Oh, nicht schön. Kinderhandel im Krieg. Ja, das ist von Demo für alle, nehme ich mal an. Den hätte ich mitgebracht. Und zwar geht es dabei um die Leihmutterschaftsgeschichte, die ja in der Ukraine sozusagen ihr Zentrum hat, die weltweit ist. Das heißt, der Stand der Dinge ist im Prinzip, dass in irgendwelchen Schutzkellern oder sowas, dass da kleine Babys warten auf Abholung. Ja. Wie viele, weiß ich nicht. Wissen die auch nicht so richtig. Aber es wird hier angeprangert und angeklagt als Kinderhandel, weil es überall in der westlichen Welt auch als Kinderhandel wohl gehandelt wird. Deswegen dürfen die Frauen dann auch nicht außer Landes und solche Dinge. Also das ist eine ganz schöne komische Nummer und irgendwie auch unmenschlich, was mit den Kindern dann passiert, mit den Müttern irgendwie auch. Die werden da abgespeist, will ich nicht sagen, aber von den 100.000 Euro oder so, die das kosten kann, kriegen die vielleicht so 10% oder so. Und jetzt, wenn die sich dann an ihre Kinder gewöhnen und so weiter, die Kinder sich an die Mütter gewöhnen, vor allem nach der Geburt, auch vor der Geburt ist das ja schon irgendwie so, die sich jetzt aneinander gewöhnen und dann so auseinandergerissen werden, das ist doch Gewalt. Ja, das sehe ich jedenfalls auch so. Und das ist ein echtes Problem, weil da Menschen offensichtlich ihre Kinderwünsche erfüllt haben möchten, auf Kosten anderer oder irgendwie auf Teufel komm raus oder wie auch immer man sagen will. Finde ich ganz schön krass, auf jeden Fall. Interessiert aber bei uns keinen. Da wird dann eben, keine Ahnung, also ich kann jetzt natürlich nicht gegen Abtreibung rechnen, ist schon klar, dass diese Leute dann keine Kinder kriegen oder so, aber ja, also auf der ganzen Welt ist das auf jeden Fall nicht, ist das auf jeden Fall nicht verboten. Also in Amerika gibt es das meist wissens nach auch. Es ist nur in der EU ist es auf jeden Fall nicht verboten. In der EU ist es auf jeden Fall verboten. Ja, ist auf jeden Fall verboten und deswegen ist natürlich die Ukraine als Nicht-EU-Land dafür Europäer auf jeden Fall an. Ja, die machen natürlich auch ganz schön Umsatz. Und keine Ahnung, ey. Ja, was sie hier halt in dem Artikel schreiben, ich weiß natürlich nicht, was jetzt dahinter steckt, also ob das alles Hand und Fuß hat, aber sie sagen auf jeden Fall, dass es da wohl auch Entführungen geben soll, also irgendwelche Kinderheime halt, die dann halt leergeräumt werden von irgendwelchen Russen oder so. Aber ja. Ja, es hat auch Versuche gegeben, irgendwelche Kinder an die Grenze zu bringen oder so, dann wirklich seine Übergabe zu machen. Und dass sie halt befürchten, dass wenn diese Kinder das Land verlassen, dass sie dann nach europäischem Recht halt eben die Mutter ist, also die dieses Kind zur Welt gebracht hat, die Mutter ist. Und quasi. Ja, dann ist es sofort Kinderhandel, ne? Oder nach europäischem Recht halt. Naja, dann ist es auf jeden Fall die Mutter und die anderen halt neben nicht und dann geht es halt nicht. Dann ist es halt illegal, ne? Ja. Also, ja. Naja. Der Kinderhandel, ja. Ja, finde ich ein komisches Problem, auf jeden Fall ätzend und irgendwie ein modernes einfach nur, ne? Aus der Modernität geboren oder so, keine Ahnung. Dadurch, dass eben alles möglich ist. Mit Geld erst recht. Ja. Ausgleichsmechanismen auf Sanktionen durch Russland. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die russische Währung ist extrem unter Druck geraten in den letzten Monaten. Hat ja über die Hälfte im Wert verloren. Daraufhin hat die russische Wirtschaft Gegenmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem hat sie ja, gab es ja zeitlang, stand im Raum, okay, nur noch Handel gegenüber, durch, nur noch Gas- und Ölhandel gegen Rubel. Da gibt es ja auch wieder Situationen, das zu umgehen, aber Russland hat das gegenüber einigen Staaten durchsetzen können, jetzt nicht unbedingt gegen uns. Wie gesagt, wir haben da mit Swaps und anderen Sachen die Situation umgangen, dass wir einerseits die Vertragstreue halten konnten und andererseits Russland trotzdem die Devisen bekommt, die sie bekommen wollen. Die russische Zentralbank hat den Leitzins auf 20% angehoben und ja, zeitweise wurde der Rubel an den an Gold gebunden. Ja, also 5000 Rubel pro Gramm Gold war der Pack, der gemacht wurde. Es wurde gesagt, wir halten das konvertibel für 2 Monate. Heißt, jeder kann Gold gegen Rubel eintauschen und Rubel gegen Gold. Das Ganze wurde allerdings aufgrund unter dem aktuellen Goldpreis quasi festgesetzt, so dass es sich nicht gelohnt hätte, Rubel gegen Gold einzutauschen, um ein Schnäppchen zu machen, billig an Gold ranzukommen. Trotzdem hat die Zentralbank ein paar Tage später wieder gesagt, okay, wir regeln das jetzt nicht mehr in einem direkten Transfer, sondern machen das halt über andere Swap-Geschäfte und andere Derivate, nicht mehr physisches Gold, sondern auch Goldzertifikate und solche Sachen. Und das sind die finanziellen Tricksereien, mit denen Russland quasi seine Währung jetzt international stabilisiert hat. Ein Wechselkurs Rubel gegen US-Dollar bzw. Euro ist derzeit sowieso nur ein fiktiver Handel, weil ja die Forex-Geschäfte, zumindest die direkten Devisengeschäfte, ausgesetzt worden sind. Wie gesagt, Finanzinstrumente, Swaps über Umwege gibt es ja weiterhin, die gehandelt werden. Wie gesagt, Russland hat es de facto geschafft, international den Rubel wieder stabil zu halten. Und deswegen halte ich auch irgendwelche, wenn jetzt gesagt wird, die russische Währung kollabiert, die Wirtschaft kollabiert, das wird so nicht stattfinden. Russland hat, wie gesagt, Ausgleichsmechanismen geschaffen. Und das Blöde an der ganzen Situation ist, dass das anscheinend ganz gut für Russland funktioniert. Natürlich hätten sie es lieber, wenn die Sanktionen nicht erlassen worden sind, aber sie haben jetzt einen Weg, viele Sanktionen zu umgehen, weil sie halt international auch viele Handelspartner noch haben, die sich darauf einlassen. Und das heißt, dass diese Sanktionen ja quasi auch an Schärfe verloren haben. Und dadurch weniger Druck auf Russland ausgeübt werden kann, auf jeden Fall auch in der Zukunft. Selbst wenn die Sanktionen wieder aufgehoben werden, würde eine erneute Erhebung der Sanktionen Russland nicht so hart treffen wie jetzt in der Vergangenheit. Da hat sich die gesamte russische Finanzwirtschaft quasi schon umgestellt. Und ja, das einfach nur als kurzer Hinweis an die russische Wirtschaft. Das ist nicht schlecht. Wann wirkt sich das denn positiv auf unseren Spritpreis aus? Einfach weil Russland nicht komplett abhängig von den westlichen Devisen ist. Es gibt weiterhin Abnehmer. Sie haben ja auch schon mit dem Iran gehandelt, um Sanktionen zu umgehen. Da wurde ja auch gemunkelt, dass da Geschäfte halt auch schon in Goldbullion, also physischem Gold, getätigt wurden. Ja, es gibt halt sehr viele Tricks, um eine Währung stabil zu halten. Gerade wenn man nicht darauf angewiesen ist, seine Vertragspartner wohlfeil zu halten, dann kann man sehr viele Tricks anwenden und Russland greift gerade ganz tief in die Trickkiste. Heißt natürlich nicht, dass es nicht sehr krasse wirtschaftliche Probleme gerade in Russland gibt, aber ein Staatsbankrott oder sowas wird es nicht geben. Ich erinnere daran, da war es ja beispielsweise so, wo eine Rückzahlung von bestimmten Unternehmensanleihen und Staatsanleihen im Raum stand. Das ist alles ganz normal über die Bühne gegangen. Die Banken, die damit betraut waren, wurden von den Sanktionen kurzzeitig ausgenommen, beziehungsweise konnten das über Swap-Geschäfte, über so Länder wie Cayman Islands oder Panama oder Trinidad und Tobago weiterhin regeln. Aber natürlich wird das alles teurer dadurch und ineffizienter und es gibt weniger Rechtssicherheit für die beiden Vertragspartner. Aber ja, die Sanktionen treffen Russland nicht so krass hart, wie man hier immer diese Vorstellung hat. Ja, hier haben wir eine weitere Sache, die, das ist ein sehr, sehr, eine sehr technische Beschreibung dieses Vorgangs. Es geht im Endeffekt darum, dass ja, die Firma, die die Geschäfte für Gazprom in Deutschland tätigt, ne, Nord Stream-Sachen, Gasspeicher, ähnliche andere Sachen, die Gazprom halt in Deutschland investiert hatte, die sind ja von den Sanktionen betroffen und würden ja pleite gehen, weil sie keinen Zugriff mehr auf ihre Fremdwährungskonten haben, beziehungsweise weil sie kein neues Kapital aus Russland zugeschossen bekommen können. Und deswegen haben die Geschäftsführer quasi versucht, diese Firma der europäischen Rechtsaufsicht zu entziehen, indem sie quasi die Geschäftsanteile an zwei nicht-europäische Firmen verkauft haben. Da haben sie mit gegen europäisches und deutsches Recht verstoßen und daraufhin wurden die Anteile nicht verstaatlicht, aber die Stimmrechte für die Unternehmen, was halt alles auf deutschem Boden noch passiert, wurden in eine Treuhand ausgelagert, die ja jetzt von der Bundesnetzagentur quasi verwaltet wird, treuhänderisch. Und an sich ist das ein Vorgang, der funktionieren kann, wo es auch bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen gibt, nach denen das zu erfolgen ist. Und das wurde hier im Endeffekt nicht so gemacht, wie es eigentlich hätte gemacht werden müssen. Ja, also wie gesagt, es gibt gewisse Vorschriften, wie so etwas zu tun ist. Und die wurden so gesehen nicht eingehalten. Ja, es wurde über eine Einzelverordnung etwas entschieden, wobei es eines Rechtsaktes, einer Rechtsverordnung bedurft hätte. Und hier wurde einfach ganz schnell irgendwas zusammengeschustert, was rechtlich nicht belastbar ist. Und das heißt im Endeffekt, Russland kann unter anderen internationalen Abkommen, ne, es gibt ja beispielsweise das Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und der Russischen Föderation seit Ende der Sowjetunion, wo man sich gegenseitig Rechtssicherheit anerkannt hat, so gesehen könnte Russland uns aufgrund, weil wir als Bundesrepublik und als Europäische Union uns nicht an unser eigenes Gesetz gehalten haben, verklagen und versuchen, das Ganze rückgängig zu machen. Das ist natürlich in der derzeitigen Situation was so nicht stattfinden wird. Aber das zeigt einfach, es ist einfach nur ein weiteres komplexes Beispiel, wie Sachen, die in einem normalen Umfeld so einfach nicht stattfinden könnten, jetzt einfach stattfinden können, mit der Begründung, ja, Ukraine-Krise. Ja, also wir haben einen Weg, wie das Ganze hätte stattfinden können und wir haben es uns einfach zu einfach gemacht, mit der Begründung, ja, Ukraine-Krise, wir müssen ganz schnell was machen. Und genau in das gleiche, genau in die gleiche Kerbe schlägt hier auch ein Thema, was uns natürlich alle sehr ans Herzen geht, und zwar Windenergie aus dem Wald. So, hier geht es im Endeffekt darum, dass wir aufgrund der Ukraine-Krise, der Energiekrise, des Klimawandels und noch verschiedene andere Punkte eine Notwendigkeit sehen, unsere Energieversorgung unabhängig zu gestalten, beziehungsweise klimaneutraler zu gestalten. Und ja, unsere Zahlen belegen, das Potenzial ist da. Wir können mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie unsere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern und dem Klimawandel begegnen. Das ist eine Geldverschwenderei, ist das. So, wir haben für die Berechnung unterschiedliche Flächenbewertungen zugrunde gelegt. Vor allem im Leitszenario haben wir Flächen mit einberechnet, die derzeit planerisch nicht generell für Windenergieanlagen nutzbar wären. Dazu gehören unter anderem Kalamitätsflächen im Wald. Das sind Sachen, die ja, ist keiner will. Nests befallen sind, also von Ungeziefer, von Borkenkäfern, Wälder, die halt am Sterben sind, ja, ne, die sind normalerweise unter Umweltschutz und die können quasi freigegeben werden, um da jetzt Windräder zu bauen, was normalerweise nicht so funktionieren würde. Das 12 Gigawatt Ausbauziel der NRW-Energieversorgungsstrategie ist dann erreichbar, wenn weitere Flächen für Windkraft zur Verfügung gestellt werden. Neben den Flächen im Wald betrifft dies beispielsweise Landschaftsschutzgebiete oder Abstandsflächen zu Erdbebenmessstationen. Um das 12-Gigawatt-Ziel bis 2030 zu erreichen, bräuchte es nicht nur neue planerische Rahmenbedingungen. Wir müssten auch das Ausbautempo im Vergleich zu den vergangenen 10 Jahren mindestens verdoppeln. Es wären 2400 neue Windräder möglich, was mit den jüngeren Bestandsanlagen eine Gesamtleistung von 16,4 Gigawatt ergeben würde. Also 3814 Windenergieanlagen haben wir derzeit in Nordrhein-Westfalen. Rein theoretisch haben wir alle Flächen, die dafür quasi zur Verfügung stehen, damit ausgeschöpft. Allerdings, wenn wir es nicht so ganz genau nehmen und wenn wir halt die ganzen Abstandsregelungen ein bisschen verringern und das etwas näher zu den Erdbebenmessstationen bauen und halt Kalamitätsflächen im Wald benutzen und andere Waldflächen, dann können wir nochmal zu den 3800, die wir jetzt haben, nochmal 2400 zusätzlich bauen. Also so gesehen, Scheiß auf Umweltschutz, Scheiß auf bestimmte andere risikorelevante Sachen. Hier haben wir nochmal die gesamte Potenzialstudie Windenergie. Interessant ist einmal Seite, ja, auch sehr gut, Seite 16, Seite 11 hätte ich jetzt gesagt, aber Seite 16 ist auch gut. Hier wird nochmal gezeigt, wie das sich entwickelt. Eine Relevanz sind natürlich auch die alten Windenergieanlagen, die auslaufen, die erneuert werden müssten, die teilweise stillgelegt werden sollten, weil es sich wirtschaftlich nicht gelohnt hat. Da wird quasi eine Restrukturierung gemacht. Das heißt, alte Windanlagen werden erneuert werden. Hier sehen wir die beiden, es wurden im Endeffekt zwei Szenarien gerechnet. Einmal ein Restriktionsszenario, was quasi die derzeitige den Auflagen, Umweltauflagen, Risikopuffer und so weiter alles mit einbezieht, wo wir derzeit Windanlagen bauen könnten. 8.718 Hektar. Und dann gibt es ein Leitszenario Energieversorgungsstrategie, wo man das halt alles nicht so ganz ernst nehmen müsste und unter anderem bestimmte Sachen einfach anders auslegen kann. Ne? Wie weit muss man wegen Lärmschutz von Wohnhäusern weg sein? Darf man es in Umweltschutzflächen bauen oder darf man es nicht dort bauen? Generell darf man es jetzt nicht im Wald bauen. In keinem Wald. Aber ihr habt ja gerade gesehen, da ist einiges möglich. Auf einmal 58. Die Grünen machen es möglich, jawohl. Wenn man es so will, dann ist es natürlich möglich. Nur wir haben uns ja selber diese Auflagen gegeben. Das hat ja auch einen gewissen Sinn. Kann man sich darüber streiten, ob es immer sinnvoll ist. Aber ja, ich meine, Windkraftanlagen im Wald, ne, da gibt es so Sachen wie Vogelschutz und einfach. Die Logistik, ne, hat man denn... Dafür müssen ja die Bauern jetzt demnächst ein bisschen Wald einfach hin transferieren machen. Kann. Das heißt, da müssten halt auch Zugangsstraßen gebaut werden, um überhaupt die Windanlagen da hinbauen zu können. Wie gesagt... Warum ist eigentlich in Düsseldorf so wenig hier, Preis? Ja. Mach das doch offshore, in den Rhein rein. Ja, ich Flüsse sehen auch... da gibt es ganz viele Sachen, aber natürlich ist der Wald am relevantesten für uns. Ich glaube, auf Seite 75 war dann noch was Interessantes. Ja, Seite 75 hatte ich mir hier notiert. Ja, das fand ich einfach nur lustig. Die windenergieempfindlichen Vogelarten. Im Leitszenario Energieversorgungsstrategie liegen mehr als 2/3 der Potenzialflächen innerhalb der Schwerpunktvorkommen windenergieempfindlicher Vogelarten. Die Vögel sind schuld praktisch, ne? Das ist ein Problem der Vögel, ein Fehler der Vögel, dass sie so empfindlich sind. Scheiß auf die Vögel, mal kurz gesagt. Ja, meine Güte. Und dann der Wald. Im Restriktionsszenario werden alle Waldflächen in NRW in der Flächenanalyse ausgeschlossen. Daher bestehen in diesem Szenario keine Potenziale im Wald. Ja, sofern die in der Energieversorgungsstrategie beschriebenen Anpassungen zur Öffnung der Kalamitätsflächen umgesetzt werden und eine Nutzung dieser Bereiche dann in der Regel ermöglichen, wären diese Potenziale entsprechend auch im Restriktionsszenario zu berücksichtigen. Also wenn wir die Regeln ändern, dann können wir auch im Wald Windkraftanlagen bauen. Okay, wir sind jetzt bei 0,9%, glaube ich, Flächenbedarf für diese Dinger und wollen auf 2% kommen. Ja. lasst doch mal bitte eure Windkraftanlagen aus unserem Wald raus. Mhm. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so, was ich dazu sagen soll. Wie fern davon jetzt umgesetzt wird, steht natürlich noch in den Sternen. Aber dass sie halt sagen, okay, wenn wir einfach ein Szenario veranschlagen, wo wir es nicht so ganz ernst nehmen mit den ganzen Auflagen. Und ich meine, die, ja. Also, ja. Wenn sie wirklich auf alles scheißen, dann können sie jetzt auch fracken in Deutschland. Meine Güte. Mal windenergieempfindliche Vogelarten sein lassen. Ne, dann können wir noch ein paar mehr Windmühlen bauen. Wir wollen jetzt auch fracken in Deutschland, an der Nordseeküste. Fracking kommt als nächstes. Ich meine, das, ja, das ist vom Plan. Das ist voll ein anderes Thema. Ne? Gleichzeitig eine Sache, die ich bei der Infrastrukturapokalypse letzte Woche gar nicht erwähnt habe oder vielleicht nur am Rande erwähnt habe, ist, dass wir ja gar nicht genug Stromleitungen haben, um den Strom überhaupt überall hinzuliefern, wo er produziert wird, jetzt schon. Das ist häufig ein Grund für Abschaltung sogar. Ne? Ich meine, wenn wir Windkraftanlagen in den Wald bauen, können wir wahrscheinlich auch Stromleitungen in den Wald bauen. Aber derzeit ist es halt so, wir haben Stromverluste im Netz, nicht nur durch Strom wird produziert und kann nicht durch die Leitung geschickt werden. Auch Leitungen haben einfach Verlustpotenzial, sind nicht auf dem ganzen neuesten Stand der Technik, sind nicht gut gewartet, haben einfach generell Verlust. Und unterm Strich ist es so, dass wir sehr viel Verlust haben. Das muss man wirklich alles zusammenrechnen. Mehrere Terawattstunden pro Jahr haben wir. Von den Offshore-Dingern dann ins Land, oder so? 1,38 Terawattstunden plus 0,8 Terawattstunden plus 3,7 Terawattstunden plus 2,6 Terawattstunden. Das muss man deswegen zusammenrechnen, weil es keine einheitliche Statistik gibt. Ja, jeder Netzbetreiber hat quasi eine eigene Statistik und die Zahlen sind auch nicht alle hundertprozentig vergleichbar und die sind gar nicht gesetzlich verpflichtet, das alles zu melden. Die müssen im Endeffekt nur melden, mit wie viel sie das berechnen. Beispielsweise Amprion gibt es eine Netzverluste für das Jahr 2020 mit 2,667 Terawattstunden an und den Preis dieser Verlustenergie mit 4,09 Cent pro Kilowattstunde an. Weil das wird ja umgelegt auf uns. Das ist ja die Netzabgabe, die wir zahlen als Endverbraucher. So, das ist ein Teil der Kosten für die Infrastruktur, die wir halt als Endkunden immer bezahlen müssen. Und das ist, also diese Terawattstunden gehen weg, plus nochmal 27,2 Terawattstunden auf der Übertragungsebene. Das ist viermal so viel, als wir mit dieser neuen Wald-Windenergie-Strategie jährlich neu erzeugen würden. So einfach mal als Vergleichszahl. Okay. 13 Terawattstunden waren das neu, ne? Ja, wo auch noch keiner eine richtige Lösung zu hat, ist, glaube ich, diese Geschichte mit der Einphasung, dass man diese Phasenkongruenz, oder wie das heißt, haben muss. Das ist da tatsächlich auch nicht mal mit berechnet. Das kostet aber auch ganz schön viel Power. Das heißt, das kostet auch irgendwie ein Viertel oder so der gesamten Energie, die durch die Leitungen geht, angeblich. Das ist auch richtig viel, ne? Gut, das kommt dann auch über die Netzentgelte wieder rein, schon klar. Die wir alle als Endkunden zahlen. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist in den Zahlen überhaupt nicht drin, die ich gerade gesagt habe. Da geht es wirklich nur um reinen Verlust, weil Strom wird auf der einen Seite reingeschickt und kommt auf der anderen Seite halt weniger an, um es platt zu sagen. Ja, Kapazitätsverlust. Das ist halt ein Thema, wo wir extrem viel Potenzial haben. Deswegen baut doch mal ordentliche Leitungen und lasst doch bitte unseren Wald in Frieden. Also, ernsthaft jetzt. Ja, als Alternative zum Erdgas, was durch die Pipelines geschickt wird, sollen wir ja tiefgefrorenes, verflüssigtes Erdgas aus dem Ausland per Schiff holen. Das funktioniert mit den Zahlen gerade so irgendwie, weil es gerade genug Schiffe gibt, die in den nächsten Jahren auch gebaut werden, dass man das vielleicht tatsächlich kompensieren könnte. Natürlich ist die Frage, wie wird das dann von den Terminals in das bestehende Gasnetzsystem eingespeist. Da muss natürlich auch noch sehr viel an Infrastruktur gebaut werden. Ach ja, und die Terminals, wo die Schiffe anlanden können, die müssen auch noch gebaut werden. Und da haben wir jetzt eine lustige Strategie, oder es ist eine Strategie vorgeschlagen worden. Wie wäre es denn, wenn wir keine festen Terminals an Land bauen, sondern wenn wir sogenannte Floating Storage and Regasification Ships benutzen? Das geht schneller, ne? Das sind quasi umgebaute Liquid Natural Gas Tanker, die schwimmende Terminals sind, die dann halt mit provisorischen Pipelines ans Landnetz angeschlossen werden können. Ja, und hier ist einfach mal ein Artikel, wie quasi LNG-Terminals land-based im Vergleich zu diesen portablen, auf Schiffen provisorischen Dingern abschneiden. Der Plan ist ja, wir können die Terminals nicht schnell genug bauen, deswegen machen wir doch die Schiffe, weil die Schiffe können wir vielleicht chartern, da gibt es schon ein paar auf dem Markt, beziehungsweise so ein Schiff zu bauen, dauert nicht so lange wie ein Landterminal zu bauen. Und tatsächlich ist es gar nicht mal die schlechteste Variante, das zu machen, wenn man denn wirklich die idiotische Fantasie hat, dass das irgendwie kapazitätstechnisch funktionieren könnte. Ich dachte am Anfang, dass es eine totale Schnapsidee ist, aber... Eine Mobile Solution ist eine gute Sache. Tatsächlich, es ist an sich dafür gedacht, du ersetzt eine ausgefallene Infrastruktur für eine gewisse Zeit, heißt 2 bis 5 Jahre. Dann ist das eine effiziente Sache, weil es dauert ja rein theoretisch unter normalen Umständen 5 bis 10 Jahre, bis man so ein Terminal gebaut hat an Land, ne, mit der ganzen Infrastruktur. Dass es auch in das bestehende Gaspipeline-Netz, was wir in Deutschland intern haben, überhaupt funktioniert. Wir bauen ja schon seit ein paar Jahren an einem Terminal, was wir ja versprochen haben den Amerikanern, dass wir das machen werden, im Zug dafür, dass die Amerikaner keine Sanktionen gegen Deutschland verüben, weil wir die Nord Stream 2 Pipeline fertig gebaut haben. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Ich meine, das Ding ist ja jetzt sowieso gelutscht und jetzt geht es nur noch darum, wo kriegen wir überhaupt Gas her, damit uns bei uns die Lichter nicht ausgehen. Und tatsächlich ist diese Strategie mit den Tankern aus verschiedenen Ländern, das zu importieren, kann funktionieren, wenn es ordentlich geplant ist. Diese schwimmenden Transformationsdinger, die dann quasi die Terminals in den Häfen ersetzen würden, kann auch funktionieren, ist natürlich teuer. Ne? Ist klar, ist teuer. Ist richtig, richtig teuer, kostet es leider Vierfache, ist normalerweise auch nur für eine Nutzung für 5 Jahre ausgelegt maximal. Ein landbasiertes Ding dauert zwar 5 bis 10 Jahre zu bauen, aber das kannst du dann 50 Jahre laufen lassen, mit Wartung und so weiter und so fort natürlich. Kosten sind ja Gott sei Dank zurzeit kein Ding. Aber man kann die Schiffe schnell besorgen, schnell in Anführungszeichen. Die Schiffsbaukapazitäten gibt es tatsächlich auch, was mich auch überrascht hat, dass man so viele Tanker so schnell tatsächlich bauen kann. Aber die Koreaner sind da mittlerweile richtig gut drin, die Dinger schnell vom Fließband zu hauen. Ja, also wenn ihr das hört von diesen Floating Storage and Regasification Ships, das ist gar nicht so doof, wie es sich ursprünglich anhört. Wie gesagt, ich dachte am Anfang, das ist eine totale Schnapsidee, aber das könnte tatsächlich funktionieren. Es könnte rein mathematisch funktionieren, das, was wir aus den russischen Pipelines bekommen, per Schiff nach Deutschland zu bringen. Ich dachte ursprünglich, das funktioniert gar nicht, aber es ist zumindest mathematisch möglich, das zu tun. Dass wir wirklich die Pipelines zu Russland abschalten. Es heißt nicht, dass wir das tun sollten. Es heißt nicht, dass wir das planen. Ich wollte sagen, okay. Stichwort Berliner Flughafen, Stichwort Stuttgart 21. Das ist halt wirklich in dem Rahmen, wie wir es geplant haben, auch funktioniert. Über den finanziellen Rahmen spreche ich jetzt gar nicht, weil das Geld scheint ja da keine Rolle zu spielen, was das angeht. Aber natürlich finden die Amerikaner das gut, weil sie uns da ganz viel Fracking-Gas verkaufen können. Ne? Und ich meine, amerikanisches Fracking-Gas gut, russisches Erdgas böse. Ne? Ja, deutsches Fracking-Gas auch böse. Noch tja, russisches Öl ist auch böse und genau wie beim Gas, nur weil wir es nicht mehr kaufen, heißt nicht, dass es andere Leute kaufen. Ich habe es ja schon gesagt, Russland orientiert sich einfach jetzt um und die bauen mit Hochdruck eine innerrussische Infrastruktur, dass sie auch in ihrem eigenen Land richtig viel vom Westen in den Osten pumpen können, sowohl Gas als auch Öl, damit die das halt nach Indien, China, Iran und weitere Länder verkaufen können. Iran kauft Gas, kein Öl. Aber Und die Inder und die Chinesen sagen auch, ja, wir haben gar kein Problem, das in Rubel zu handeln. Die Inder und die Russen haben ja auch schon ein Währungsabkommen geschlossen vor einiger Zeit, dass es intrakompatibel ist. Man darf eine Sache nicht vergessen, der Ölpreis ist in letzter Zeit extrem gestiegen, in den letzten 2-3 Jahren. Das hatte mit der Ukraine-Krise noch gar nicht so viel zu tun. Und man sagt immer, okay, die Russen sind jetzt gezwungen, das Gas und das Öl mit einem Rabattabschlag an Indien und China zu verkaufen. Aus russischer Sicht ist ein 30% oder 20% Abschlag oder 40% Abschlag zum aktuellen Weltmarktpreis immer noch ein gutes Geschäft, weil es halt in den letzten Jahren so hoch gestiegen ist. Und die Inder freuen sich, weil sie halt weniger bezahlen müssen als für den Weltmarktpreis. So Win-Win nannte man sowas früher. Deswegen das mit den Öl- und Gassanktionen wird Russland weniger schaden als uns. Ja, weil wir das ist ein bisschen komisch, ne? Infrastruktur aufbauen, die in der Regel teurer ist als die bereits bestehende Infrastruktur, die wir dann einfach abschalten. Und die Russen können es an andere Leute verkaufen. Das haben sie sich dabei wohl gedacht, bei diesen Sanktionen. So weit über das Ziel hinausgeschossen, dass die Russen jetzt einfach sagen, tschüss Leute, wir gehen mal und ja, wenn ihr später nochmal mit uns spielen wollt, bitte, aber ja, wir schauen uns jetzt erstmal nach anderen Kameraden um. Ja, den Engländern reicht es auch sozusagen. Die haben jedenfalls von der Windkraft ein bisschen, na, die Nase voll will ich nicht behaupten, aber die machen auch, also bauen auch noch neue Windkraft, aber wollen sich laut Johnson jedenfalls doch so ein bisschen langsam davon verabschieden und mehr Atomkraft auch nutzen. Schauen wir mal, was sie dann für Dinger bauen. Da hatten sie ja auch schon, gab es ja auch in der Vergangenheit verschiedene Meldungen, dass sie irgendwie mit Mini-Kraftwerken zugange sind auf Atombasis. Und vielleicht kommt da ja auch noch was Neues, Innovatives, hoffentlich, sagen wir mal. Auf jeden Fall gehen die von dem Windkram auch wieder weg. Wahrscheinlich, weil einfach sich das nicht lohnt von der Größenordnung. Das ist zu viel Aufwand, ne? Denke ich mal. Ja, Nuklearenergie ist im Trend in England sowieso. Auch in Amerika, so die Small Modular Reactors hatte ich ja auch mal vorgestellt. Das ist eine Technologie, ist ausgereift, die ist halt nur noch nicht industriell so weit angekommen, dass man die fließbandmäßig herstellen kann, dass es halt preislich günstig ist. Es wird aber kommen und vor allem im derzeitigen Marktumfeld, wo man einfach aufgrund der Ressourcenknappheit sich nach anderen Sachen umgucken muss, ist es natürlich besonders attraktiv, um fossile Energieträger auszutauschen. So. Zu der ganzen China, Indien, Russland, Ölangelegenheit hatte ich ja schon mal gesagt, wenn Öl nicht mehr von Russland in den Westen fließt, dann gibt es ja hauptsächlich die OPEC, die da Ausgleich liefern könnte beim Öl. Und da wird es halt interessant sein, wie groß sind die Reserven von OPEC, können die 5%, 5-7%, die Russland dann nicht mehr in den Westen exportieren würde vom Verbrauch, könnten die das auffangen? Und der nigerianische Energieminister sagt, nein, können wir nicht. OPEC hat keine Reserven mehr dafür, die ausreichen würden. Ne? If there is anything we can do to produce, OPEC will be the first to produce, but unfortunately this capacity doesn't exist in most OPEC countries as of now. Hatte ich ja schon gesagt. Deswegen, wenn wir das Öl nicht mehr von Russland kaufen, es gibt einfach keine anderen Leute, bei denen wir es kaufen können. Ja. Das heißt, es wird alles teurer. Naja, aber wenn ich jetzt Öl hätte in der Situation, würde ich auch erstmal sagen, ganz schlecht. Ei, weiß ich nicht, ob das geht. Eieiei. Teurer für uns, im Gegensatz zu anderen Leuten. Das heißt, auch wieder beim Welthandel. Aber das würde jetzt zu weit führen. Und der Punkt ist ja der, es ist ja nicht schlimm, wenn es teurer wird. Wir können es uns ja leisten, weil die öffentlichen Schulden steigen zum Jahresende 2021 ja nur auf einen neuen Höchststand von 2,3 Billionen Euro. Also Geld haben wir ja. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht so, als ob wir wieder Rekordschulden haben, trotz Schuldenbremse und so fort. Ja, 2,3 Billionen im Umlauf, das muss ja irgendwo sein. Ne? Die Schulden des Bundes steigen um 10,3% gegenüber dem Jahresende 2020. Boah. Also die Schuldenbremse funktioniert, muss man sagen. Ne? Die sind um 2,1 Milliarden höher als zum Jahresende 2020. Ne? Läuft. ne? Ja, eine Bremse ist keine Sperre oder so, nicht keine Wegfahrsperre, ne? Die Bremse wirkt eben langsamer. Bremen, minus 7,9%. Dieser beruht vor allem auf den gegenüber dem Jahresende 2020 geringeren Schuldenaufnahmen für die Bereitstellung von Barsicherheiten für Derivatgeschäfte. Bankenschulden. Banking Bailout, erinnert euch noch? Ne, da hat mal einer gut gemanagt und musste für diese umgekippte Bremer Landesbank, für die riesigen Schulden, die die da aufgehäuft haben, weniger Zinsen zahlen, als ursprünglich geplant war. Das ist ein Erfolg. Ja, und natürlich, zum Glück haben wir ja noch den privaten Sektor. Und da sind ja gerade ein paar Potenziale frei geworden. Ne? Gerade wurde ja der Solidaritätszuschlag für die meisten Leute abgeschafft. Da würde es sich ja anbieten, den einfach wieder einzuführen. Landesbank Baden-Württemberg, Chefsvolkswirt fordert einen neuen Soli. Eine Zeitenwende gibt es nicht zum Nulltarif. Mhm. Der Bund muss nach Ansicht des Chefvolkswirts der größten deutschen Landesbank wegen der gewaltigen Herausforderungen durch Ukraine-Krieg und Klimawandel die Steuern erhöhen. Ich plädiere für die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlags. Ja. Zuletzt habe das Land nach der deutschen Einheit solche Herkulesaufgaben vor sich gehabt. Die Politik müsse die Energiewende vorantreiben, um unabhängig vom russischen Gas zu werden. Man müsse damit rechnen, dass sich die Wirtschaftskrise durch die Sanktionen gegen Russland verschärfe. Also für uns. Ne? Was weitere Hilfspakete für Unternehmen, Kreditnehmer, Arbeitnehmer und freudscher Versprecher und Verbraucher nötig machen könnte. Ja, und höhere Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur, Apokalypse, mehr Geld in Straßen, Schienen und Schulen müssen gesteckt werden. Es gibt so viele Notwendigkeiten, jetzt auf einmal, hat ja keiner kommen sehen. Aber jetzt haben wir die Ukraine-Krise, deswegen können wir es rechtfertigen. Also, der Soli ist der beste Weg. Krämer hält eine solche Steuererhöhung für den besten Weg, der auch nicht zulasten der nächsten Generation gehe. Mhm. Aber ist der nicht gerade erst irgendwie weg oder so, der Soli? Ist nicht gerade erst abgeschafft worden? Es tut mir schrecklich leid, ich kann den Soli nicht zahlen, weil mir gehört nichts und ich liebe es. Tja, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Da können wir nichts machen. Habt ihr ja gerade gehört. Ne? Nur 10% mehr. Kann man nichts machen. Ja, es sei denn, man macht Sondervermögen. Ne? Genau, aber nein. Also Sonderschulden auch genannt. Neue Kredite, höhere Steuern und Kürzungen. Alles drei zusammen geht eben nicht. mehr anscheinend. Irgendwas muss sich hier bewegen. Also, ja, Soli kommt. ja, Jurisdictions under increased monitoring. Die Financial Action Task Force, das ist quasi die internationale Geldwäschepolizei, der sich die meisten westlichen Staaten freiwillig unterworfen haben. Wenn du willst, kannst du ein bisschen runterscrollen. Das ist einfach nur eine kurze Liste von Staaten, die sich nicht an dieses Geldwäsche-Framework halten. Ne? Das sind so wenige, kann man direkt sagen. Albanien, Barbados, Burkina Faso, Kambodscha, Cayman Islands, Haiti, Jamaika, Jordanien, Mali. Hatten wir schon mal. Malta, ups, europäisches Land. Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippinen, Senegal, Südsudan, Syrien, Türkei, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen. Falls ihr jetzt einige Steuerparadiese vermissen solltet, ach ja, Iran und Nordkorea auch, aber die sind nicht auf der Liste, sind auf einer anderen Liste. Falls ihr jetzt einige Steuerparadiese vermissen solltet, seht ihr vielleicht schon, wo das Problem liegt. Das ist im Endeffekt eine internationale Geldwäschepolizei, die von der internationalen Finanzindustrie in Kooperation mit staatlichen Finanzämtern und weiteren in Selbstverwaltung betrieben wird und durch freiwillige Selbstverpflichtungen verbindlich ist für die Mitgliedstaaten. Die drücken halt ganz gerne ein Auge zu, was bestimmte Länder angeht. Dann werden diese Anti-Geldwäsche- und Antikorruptionsmaßnahmen auch ganz gerne mal in bestimmten Ländern benutzt, um ja, politische Gegner zu beseitigen. Russland. Ne? Und ja. Welches Land wird als nächstes geprüft? Welcome to Germany. Wir haben unsere Prüfung im Juni. Und da bin ich mal gespannt, was wir für Auflagen bekommen, was wir geldwäschetechnisch international bitte noch verbessern können. Eine sehr lustige Institution, Wollte ich einfach nur mal erwähnt haben, weil es ist halt alles gerade so lustig. Ja, interessanter Titel. Also. Lass mal rein. Gut. Kommen wir mal ein bisschen weg von den ganzen Wahnsinn hier auf dem Planeten Erde. Kommen wir mal zum Mond. Ja, unser Freund der Mond, der ist wissenschaftlich gesehen immer noch ein bisschen Mysterium für uns, aber wir lernen ja immer mehr dazu. Und jetzt hat es neue Untersuchungen gegeben. Weil der Erde zugewandte Seite und der Erde abgewandte Seite ja geologisch extrem unterschiedlich sind. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es halt, der Erde abgewandte Seite ist halt der Erde abgewandt und relativ statisch. Deswegen schlagen Meteoriten halt mehr auf der einen Seite als auf der anderen Seite ein. Allerdings gibt es da trotzdem immer noch sehr seltsame geologische Formationen, die man sich überhaupt nicht erklären konnte, wie das überhaupt zustande kommt. Klammer auf, wie der Mond überhaupt entstanden ist, ist wissenschaftlich auch noch nicht hundertprozentig geklärt, Klammer zu. Aber jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die gewisse Rückschlüsse darauf geben, wie der Mond entstanden ist. Es gibt ja verschiedene Theorien. Eine Theorie ist ja, dass der Mond mal Teil der Erde war und dann gab es einen Einschlag von einem Planeten, einem Mond, einem Asteroiden, einem Meteoriten, einem was auch immer, Kometen, wo dann quasi ein Teil des Plasmaballs, der damals die Erde war, von der Erde abgespalten wurde und das ist dann der Mond, wie wir ihn heute kennen. Es gibt verschiedene andere Theorien. Dass es halt ein Körper war, der durch die Erdgravitation irgendwann eingefangen wurde und dann sich perfekt um uns stabilisiert hat. Also, wie gesagt, ist die Wissenschaft nicht noch ganz einig, wie das zustande gekommen ist, aber die Geologie lässt jetzt quasi darauf schließen, dass es so war, der Mond war früher mal ein Teil der Erde und hat sich irgendwann abgespalten, weil irgendwas die Erde getroffen hat, wo sie noch Molten Rock war. Und so ist der Mond dann zustande gekommen, weil der Mond halt teilweise auch geologische Eigenschaften hat, die man auf der Erde so gar nicht findet. Bestimmte Gesteinsformen und sowas, gerade auf der erdabgewandten Seite. Und das ist einfach nur sehr interessant, weil vielleicht wissen wir irgendwann tatsächlich, wie der Mond entstanden ist, aber wir wissen es tatsächlich immer noch nicht richtig. Wir haben nur Hinweise. Ja, wenn die Unterschiede so groß sind, wie kommt man denn darauf, dass das zusammen entstanden ist oder aus einem? Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich kann es jetzt auch nur grob zusammenfassen, weil es geht weit über meinen Horizont hinweg. Aber also ich gehst du auf jeden Fall. Weil es bestimmte Gesteinsformationen gibt, die es auf der Erde nicht gibt, kann man da den Schluss ziehen, dass irgendwas die Erde getroffen hat und das da halt. Mhm. Ne? So würde sich das erklären lassen. Aber es ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht war es auch einfach nur ein Zahlendreher. Ne? Gab ja in der Vergangenheit schon komplizierte Sachen. Aber einfach interessant. Ja, der Punkt, wir wissen nicht, wie der Mond entstanden ist, habe ich ja schon öfters gesagt. Ne? Der Mann im Mond ist schuld. Vielleicht ist er doch aus Käse. Vielleicht ist er doch hohl. Ja, das wahrscheinlich nicht. Das hätten wir mittlerweile rausgefunden. Oder der Honigchip. Manchmal hockt er im Mond ein Hologramm. Aber so weit würde ich jetzt natürlich nicht gehen. Der Mondkönig kann seinen Kopf abschrauben. Ja, ja. Gleichzeitig seine Frau in den Füßen kitzeln. Weiß doch jeder. Du kennst ja Sachen, Leute. Ja, und eine schöne technologische Weiterentwicklung. Computerchips auf Honigbasis. Nicht nur nachhaltig und nützlich, sondern wahrscheinlich auch lecker. Im Endeffekt geht es darum, man kann gewisse andere Arten von Computerchips herstellen, die mehr funktionieren wie Synapsen im Gehirn beispielsweise, als die Halbleitertechnik, die wir bis jetzt kennen. Und tatsächlich einer der besten Stoffe, um diese Honigneuronen quasi zu erzeugen, ist Honig, weil Honig ein super guter Stoff dafür ist, in diesem Spektrum Honey Memresist's ability to mimic the work of synapses with high switching on and off speeds of 100 and 500 nanoseconds, respectively. Ja, wurde jetzt an der Washington State University quasi erfunden. For instance, the Fugaku supercomputer uses upwards of 28 megawatts, while the brain uses only 10 to 20 watts. Also, also dieser Fugaku-Supercomputer soll irgendwie ähnlich wie ein neuronales Netzwerk im Gehirn Rechenleistungen darstellen. Musst du den mit Honig füttern oder was? Das geht über 20 Watt. Und wenn man halt solche synapsenähnlichen Honigneuronen machen könnte, könnte man sehr viel mehr Datentransfer mit sehr viel weniger Energie herstellen. Natürlich ist das noch ganz am Anfang, ja, also wo es die ersten Computer mit Computerchips gab, konnte man damit auch noch nicht so viel anfangen und die Computer waren halt so groß wie ein ganzes Haus. Aber wir sind halt jetzt auf dem Weg, halt die Neuronen im Gehirn nachzubauen auf einer technischen Art und Weise. Und Honig scheint einer der Werkstoffe zu sein, bei dem das sehr gut funktioniert. Alle dachten ja immer irgendwie Carbon Nanotubes oder Graphen oder irgendwelche anderen Materialien, die aus der modernen Materialtechnik kommen, müssten dafür eingesetzt werden. Nein, die Bienen machen das. Die Bienen, die regeln das für uns. Ist das dann in Bienennährcode? Die Bienennährcode, genau. Ach ja. Ich glaube schon. Die Zukunft ist süß, Leute. Ja, die AI, die uns alle umbringt, hat dann so ein Insektengehirn, finde ich sehr passend. Sehr fantastisch, ja. Sag mal, renn noch mal schnell zum Kühlschrank, zum Supermarkt, hol Honig. Ich muss hier noch den Level zu Ende zocken. Ja, manchmal geht es aber auch richtig schnell mit diesen technischen Entwicklungen, wenn ich daran denke, wie das mit der SD-Karte gelaufen ist. Also, wir hatten sie irgendwann mal vorgestellt, so eine Technik, die irgendwie auf so eine Art Tesafilm Daten speichern könnte. Und 5 Jahre später gab es die SD-Karten und mittlerweile sind die irgendwie Micro-SD und passt ein Gigabyte oder zwei drauf, ne? Ein Terabyte oder so drauf. Also, das ist schon ganz schön schnell gegangen, finde ich. Und ja, wenn das hier auch schnell geht, vielleicht haben wir ja demnächst richtig schnelle Computerchips, die vergleichbar sind mit Gehirn, wer weiß. Die Supercomputer der Zukunft sind im Wald. Ja, das ist an sich aus Windkraftmühlen besteht. Also geht in den Wald, solange es noch geht. Jo. Ja. Der Wald ist noch, an sich ein Supercomputer. Wald for Future. Bevor wir aufhören, habe ich noch brechende Nachrichten. Und zwar, unsere Familienministerin hat eine Pressekonferenz gegeben um 21 Uhr. Also am Sonntagabend. Ja, genau. Und zwar, um auf die Rücktrittsforderungen gegen sie zu reagieren, weil ja jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, ich weiß schon nicht mehr, herausgekommen ist, dass sie kurz nach dieser Ahrtal-Flut in Urlaub gefahren ist. Und sie hat sich jetzt wie folgt gerechtfertigt. Erst hat sie gesagt, ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Grund für die Reise sei eine schwierige familiäre Situation und ein Schlaganfall ihres Mannes gewesen, schreibt hier die schwäbische irgendwas, die schwäbische. Der Dr. Rainer Zittelmann sagt auf Twitter, Anne Spiegel erklärt, dass sie heillos überfordert war, offenbar auch ist. Das wirkte sehr glaubwürdig. Die logische Folgerung aus ihrer Sicht ist, dass sie im Amt bleiben muss. Muss man das verstehen? Ja, ich glaube, die Lösung des Ganzen lautet Quote, Frauenministerium, Feminismus. Too female to fail. Ich sage es seit einiger Zeit. Ist auch gut, too female to fail. Eier und Frankreich-Update, Macron 28%, Le Pen 23%, ab in die Stichwahl. Sag ich so, die Le Pen gewinnt nicht. Ja, kann ja aber sein. Mammon. Stichwahl. Stichwahl. Ja, das sticht sich nicht. Stichwahl. Ich glaube nicht dran. Ja, das waren die solarwindempfindlichen Weltraumaffen. Oh. Bis nächste Woche. Lasst euch zu nichts verpflichten. auch nicht zum Gendern. Ich hätte so gerne nochmal diesen Satz gehört von der Stokowski, wie sie da erklärt hat, dass das andersrum dann doch irgendwie möglich ist und so. Ist da noch? Ja. Das vergessen bei der Sendung. Ich suche das nochmal raus, das war glaube ich gut. Dann lese ich es vor beim Eingang. Nächste Woche dann, oder wie? Wir mal gucken. Okay. Ja, weil jetzt warten wir ja wohl nicht drauf, bis der Mammon da noch... Ja, Gottes Willen, nein, das habe ich jetzt auch nicht gemeint. Nein. Ich dachte, in der Zwischenzeit können die Leute ja Miete pro Kopf lesen oder Knicklicht oder können auf thatsafespace.net gehen. Oder einfach mal fördern, was der Freiheit dient und zerschmettern, was hier schadet. Und habt keine gelbe Angst. Von wieder mit dem Kulturmarxismus.